da draußen. Wir sind hier zusammengekommen, um für die schweigende Mehrheit und auch für die ahnungslose Mehrheit zu sprechen. Ich hoffe, dass ihr heute alles schön feiert und wenn ihr den Podcast hört im neuen Jahr, dass euch alles gelingen wird, was ihr euch so vornimmt, was gut ist und dass ihr bei allem scheitern werdet, was furchtbar ist, was ihr tut. Und ich hoffe, dass bei euch alles gut läuft. Und ja, hallo, was geht so? Ich bin der Abel, willkommen bei den Weltraumaffen. Silvester! Piu, Hey, hörst du bitte auf, die armen Flüchtlinge zu triggern? ich wäre gern Madonnas Dickdarm. Wer wäre das nicht? Weiß man, also bitte. Ja, also wir haben hier eine interessante Quelle, das vom Deutschen Bundestag. Und es gab eine Anfrage von der Fraktion Die Linke. Und man wollte sich informieren, wie es denn um das Völkerrechtssubjekt des Deutschen Reiches steht. Und das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist. Und ja, also so rein autistisch rechtlich gesehen könnte man daraus sich den Strick drehen, dass die Reichsbürger nicht unbedingt komplett in den Wind sind, aber halt doch schon irgendwie, weil es halt Banane ist, rumzulaufen und so zu tun, als ob man sich seinen eigenen Führerschein malen kann. Ja, und Und es gibt trotzdem kein keine Sch deutsches Reich mehr quasi. Ja. Also das muss halt nicht formal abgewickelt werden. Es ist nicht notwendig. Also Ja. kann man so als guten Vorsatz fürs neue Jahr kann man jetzt nicht einfach sagen, oh, 2018 werde ich jetzt Reichsbürger. Also ist vor allem, man darf immer nicht so ganz vergessen, es gibt ja diese drei Säulen, auf denen ein Staat aufgebaut ist. Das ist ja Staatsgewalt, Staatsvolk und was war das dritte? Staatsrecht oder so. Und also Ja, ich. Legislative, Judikative und, was habe ich Naja, vergessen? Ja, du weißt, was ich das meine. Staatsvolk gibt es halt noch, ne? Und das ist halt, also bei Staatsvolk könnte man sich jetzt nach Autistenrecht streiten, weil rein theoretisch lebt ja eine Bevölkerung hier. Aber es gibt ja keine Staatsgewalt und es gibt auch kein Verwaltungsapparat. Das heißt, das Deutsche Reich erfüllt halt so einige ganz entscheidende Punkte nicht. Ja, Aber also. es gibt doch den König, den Fitzek. Und dann gibt es so Leute wie Mario-Heinz Kiesel, die sich sehr gut mit dem Rechtssystem auskennen. Ich sage nur Schadensersatz nach Seerecht. Also ich finde schon, dass da einige gute Köpfe sind bei den Reichsbürgern. Aber ich bin auch rechtsverbrannt. Das tut mir leid. Hier, die Tagesschau will Staatsversagen decken. So weit sind wir gekommen, dass solche Verschwörungstheorien jetzt auch durch Redakteure der Die Zeit verbreitet werden, weil der verehrte Jochen Bittner gesagt hat, Kandel ist kein privates Ereignis, sondern ein politisches, weil es nicht bloß um eine Beziehungstat geht, sondern um mögliches Staatsversagen. Und man darf den Kollegen der Tagesschau unterstellen, dass das ihnen durchaus klar war. Und für mich ist es halt rabulistisch, Wortklauberei, Definitionen hin und her springen, weil in Deutschland gibt es auf jeden Fall eine unterschiedliche Wahrnehmung von Gewaltakten. Wenn jetzt ein Politiker attackiert wird, dann ist es sofort deutschlandweit ein großes Thema. Und bei manchen von den Fällen, jetzt, die sozusagen mediale Präsenz erhalten haben in den letzten Monaten, kann man sich schon wundern, warum das eine denn hochgejubelt, das andere runtergejubelt wird. Ja. Ich Und erinnere mich da zum Beispiel an die 5-Zentimeter-Wunde da von dem Bürgermeister zum Beispiel. ja, und ich will trotzdem nicht, dass ein Bürgermeister angegriffen wird. Das ist absoluter Schwachsinn, sowas zu machen. Aber Das will ich auch nicht, aber nur einfach mal als Vergleich, ne? in den Medien kommt es halt schon merkwürdig vor. Das war ja auch bei der Silvesternacht in Köln. Also sorry, wären das 1000 Und bei der Neonazis DHL. gewesen, weißt, dann wäre das sofort innerhalb von 6 Stunden internationale News gewesen. Und es gab aber einen Grund, warum er so lange nicht darüber berichtet hat. Und das, denke ich, versucht der Bittner anzusprechen. Und der Patrick Bahners will halt allgemein Plätzchen backen und sagen, nichts hat mit nichts was zu tun. Ja, Ja, außerdem, also. Der Herr Bittner, den muss ich noch mal kurz einordnen. Der ist uns nämlich vor ein paar Wochen schon mal aufgefallen mit einem sehr vernünftigen Artikel in der Zeit, wo er ja so einige Sachverhalte ganz vernünftig sich angeschaut hat und unter anderem ja auch geschrieben hat, dass er ja auch diese Nummer mit den Kinderrechten ja auch kritisch gesehen hat, wo er dann von anderen Leuten angefeindet wurde. Da hatten wir ja auch schon mal drüber berichtet. Und der Herr Bittner ist auf jeden Fall in letzter Zeit, fällt er immer wieder positiv auf mit ein paar Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber ja, für den Zeitredakteur wahrscheinlich eher nicht. Und worauf er sich bezieht mit dem Staatsversagen, ist mit Sicherheit die Tatsache, dass dieser Täter da wohl schon quasi kein Aufenthaltsrecht, also illegal eingewandert ist nach Deutschland, quasi keinen anerkannten Flüchtlingsstatus bekommen hat. Mhm. Und, ja, und vor allem, weil auch bei allen Behörden bekannt war, dass er gewalttätig ist. Und, richtig. Also da gab es wohl eine ganze Kette von Versagen. Ich weiß nicht, inwiefern wir da später noch im Detail zu kommen, aber da ist so einiges im Vorfeld passiert, was als Warnzeichen hätte gelten können. Also der Vater hat ja auch ausgesagt, dass er auch nicht glaubt, dass er 15 ist, dass er ihn auch für älter gehalten hat. Ja, genau, haben wir gleich noch zum Beispiel. Ja, wir verschweigen nicht die Nationalität, wir nennen sie nur nicht. Das ist ein bisschen so wie, ich hinterziehe keine Steuern, ich zahle sie nur nicht. Mhm. Ja, das habe ich vorhin auch bei Twitter gelesen. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass derjenige, der es da verteilt hat, natürlich auch hier einen Cut gemacht hat. Und den Rest quasi weggelassen hat, was ich dann auch wieder ein bisschen doof finde, weil ich meine... Ja, das Problem ist, das SWR, das stimmt da ja so nicht. Die Information war ja schon zugänglich. Also das ging ja tatsächlich relativ schnell. Also das Ding war ja kaum draußen, da wusste man eigentlich schon fast alles darüber. Mhm. Und auch das Bild von dem Typen ist relativ schnell, ist auch relativ schnell hochgekommen. Und naja. Ich weiß gar nicht... Was mir auffällt, ist, die Zeit unten stimmt nicht in dem Archive. Das wurde nicht um 12 Uhr mittags geschrieben, sondern um 20.56 Uhr abends. Zu dem Zeitpunkt war bereits seit 2 Stunden klar... Ist das amerikanische klar, Zeit hier, oder wie? Ja, ich denke, es hat was mit dem Archivieren zu tun. Jedenfalls war da schon seit 2 Stunden eigentlich klar, unter welchen Umständen die Tat vollübt wurde und von wem vor allem. Hier steht aber auch 11 Uhr. Wenn ich das so aufmache. Warte. Das ist merkwürdig. Wenn ich das so aufmache, steht da 20.56 Uhr. Also ich meine aber auch, der mir beim SWR das erste Mal, dass mir da aufgefallen ist, dass der relativ spät war und dass da eigentlich schon alles bekannt war. Okay, das war komisch. Ja, ist wirklich komisch. Ich habe eigentlich keine andere Zeitzone eingestellt. Aber gut. Das wollen wir das mal daraufhin zurückführen. Ominös. Ja gut, dann wird das wohl so sein. Dann ist das wahrscheinlich bei mir einfach falsch dargestellt. Ja, weil ich kann mich auch noch erinnern, dass ich Afghanisch schon irgendwo gelesen hatte, auf jeden Fall. Andere Medien haben sich ja dann auch auf die offizielle Pressemitteilung der Polizei bezogen. Nur noch mal so ein bisschen Hintergrund, auf jeden Fall, was sie meinen mit was stimmt das hier? Bisher noch nicht relevant für die Tat. Da hatten wir auch schon mal drüber berichtet, dass es ja in diesem Pressekodex jetzt so ist, dass quasi unsere deutschen Medien sich halt dazu verpflichtet haben, die Herkunft von Tätern nur dann zu nennen, wenn es relevant ist. Und da hatten wir ja auch schon mal drüber berichtet, als es aufgekommen ist. Und das meinen sie hier sicherlich mit noch nicht relevant. Hm. Gut, das macht schon irgendwo Sinn. Soweit ich weiß, hat ja die Polizei am Anfang eine Anzeige wegen Totschlags gestellt. Jetzt hat sie, glaube ich, die Anklage lautet jetzt aber, glaube ich, Mord. Und die sind am Anfang ja auch nicht davon ausgegangen, dass es halt eben eine, sagen wir zum Beispiel, eine religiös motivierte Tat war. Ja? Da wurde ja noch von einem zufälligen Zusammentreffen ausgegangen. Und es hieß dann halt eben, ja, die Anschlage ist dann damit Totschlag. Ja, aber Totschlag, ich trage doch kein Küchenmesser in der Hosentasche mit mir rum. Richtig, genau. Ja, das sind aber alles Details, die später erst rauskamen. Zum Beispiel, dass der The Murder, sie im Vorfeld, ja, gewarnt nicht, aber er hat halt gesagt, ich werde dich abpassen, zum Beispiel. Ja. Auch dem Vater Vorfeld gegenüber. Also dem Vater ja gegenüber, genau. Er hat halt ein Telefonat dem Vater gegenüber gesagt, dass seine Tochter aufpassen muss, weil er so sich ist es. Ja, und der hat ja wohl auch schon von der Polizei eine Gefährderansprache deswegen gehabt. Und, ja, aber das war wegen einer anderen Geschichte. Da hatte der wohl irgendwie an der Schule, wo er eingeschrieben war, hat er jemanden verprügelt. Oh. Ja. Und das Ding war, es wusste sein rechtlicher Vormund, wusste davon und hat das erst geleugnet. Also der, ich weiß gar nicht, was das da ist, irgendein Diakonieverband oder das Kinderheim selber. Also der hat ja nicht in der Pflegefamilie gewohnt, soweit ich weiß. Mhm. Und hat den rechten Vormund. Und die haben ja auch erst geleugnet, sie hätten von nichts gewusst. Und dann ist aber aus den Polizeiakten rausgekommen, nee, die waren auch über das ganze Geschehen informiert. Mhm. Ja, was ist dieses hier? Ja, das war die Erklärung, warum die Tagesschau zunächst nicht darüber berichtet hat. Und das sind halt Allgemeinplätzchen. Und ich kann ja schon auch verstehen, dass Nachrichten hin und wieder mal es nicht die Backen bekommen, ordentlich Bericht zu erstatten. Aber Tagesschau, auf dem Auto seid ihr halt blind. Also es tut mir leid. Ich finde halt auch die Erklärung, die man halt gegeben hat. Ja, genau. Die Erklärung, die der Bittner vorhin abgegeben hat, war, glaube ich, auch eine Reaktion auf genau diesen Artikel hier, beziehungsweise die Aussage von Bornheim. Ja, ja. Genau. Aha. Also es ist vor allen Dingen eine Sache, natürlich ist es absolut richtig, die Tagesschau muss nicht über jeden Beziehungsmord berichten. So. Und wenn das jetzt halt einfach, ich sage mal, zwei stinknormale Leute gewesen wären, völlig egal aus welchem Kulturkreis, dann muss das nicht in die Tagesschau. Es gab ja zum Beispiel auch neulich in Niedersachsen den Fall, dass ein Mann seine Frau am Seil am Auto hinterhergezogen hat. Mhm. So. Und das waren halt zwar auch in Anführungsstrichen keine Deutschen, sondern das waren ja Kurden, soweit ich weiß. Aber da sehe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit, das halt so medial aufzubereiten, weil die haben schon lange hier gelebt. Ja, und das ist dann, da hat das ganze Thema drumherum keinen Einfluss darauf. Mhm. Im Fall von Kandel ist es aber so, dass durch das ganze Politikum, das da außen drum ist, das auf jeden Fall eine Berechtigung hat, dass das breitflächig halt betrachtet wird. Ja. Na? Weil wieder die Frage ist, warum wusste man nichts über den Typen? Warum, also über seine Herkunft, ne? Also ob der wirklich 15 ist, ich glaube nicht. Mhm. Ja. Man wusste, dass der gewalttätig ist, es gab eine Gefährdenansprache und so weiter und so fort. Das halt einfach dem Fall viel mehr Tiefe gibt, als einfach nur eine Beziehungstat. Und das ist das Perverse an der ganzen Geschichte, dass man jetzt so tut, und ich weiß nicht, ob es später noch kommt, in der Süddeutschen gab es auch einen hervorragenden Kommentar zu dem Thema Beziehungstaten in Deutschland. Das hat mich schon wirklich Wahnsinn. Also, ja, nee, es kommt nicht, ja, eben, aber das stimmt schon. Wenn man diesen Vorfall einfach nur als Beziehungstat bezeichnet, blendet man damit halt eben die ganze Kette an Versagen aus, die davor passiert ist, ja, und ich meine, da geht es einmal um die Polizei, um Integration, um Migration, ja, das sind alles, wie du schon gesagt hast, Ebenen, die da eben mit einspielen, ja, und wenn man halt eben sagt, so, ja, wir berichten nicht über Beziehungstaten, ja, dann klingt es für mich nach einer, ja, halt eben Klappe zu Affe tot so, ja. Das ist genau derselbe Sims, den sie gemacht haben bei der Tat in Freiburg, wo sie auch gesagt haben, ja, das war in Anführungsstrichen nur ein Mord und ein lokales Ereignis. Mm. Das ist aber durch die ganzen Hintergründe der Tat halt einfach viel mehr als das war. Nämlich auf jeden Fall auch ein Politikum, das hat man dann halt einfach bewusst ausgeblendet. Und ich nehme das, also kannst du mich dann Aluhut nennen, ist okay, aber ich nehme das der Tagesschau nicht mehr ab. Nee. Ich glaube wirklich, dass da Köpfe sitzen, die bewusst sowas unterlassen, ja, um, ich sage mal, gefällige Bilder zu erzeugen. Ja, sie haben es sich ja quasi in ihrem Pressekodex geschrieben. Verleugnen, bis es überhaupt nicht mehr geht. Das mehr bedeutet das ja nicht, dass man es nur dann, wenn es relevant ist, sagt. Ja, relevant. Also ich habe irgendwo habe ich im Kopf, ich weiß nicht mehr, wo ich es her hatte, aber es war, glaube ich, so irgendwie, wenn ein Ereignis dazu benutzt werden kann, um zu politisieren, um polarisieren, dann wird nicht darüber berichtet, beziehungsweise mit einem anderen Blickwinkel. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja, es sei denn, in Altena kriegt ja ein Bürgermeister irgendwie einen Rasiermesserschnitt an den Hals, dann kann man damit natürlich hervorragend politisieren. Ja. Ja, oder in Amerika hat jemand was auf Twitter geschrieben. Ja. Weil jetzt auch wieder hier anlässlich der Demonstrationen im Iran hat die Tagesschau oder was, ich glaube Tagesschau war es, hat ja auch formuliert, dass Trump mit einem Tweet die Lage im Iran anheizt. So, Wer auch nochmal eine Non-News haben will, die in dem Zusammenhang ganz besonders, wer Lust hat, kann nochmal die Tagesschau-Timeline runterscrollen. So ungefähr 2 Stunden, nachdem dieser Tweet abgesetzt wurde mit, ja, also die Herkunft spielt keine Rolle und wir berichten ja über solche Kleinigkeiten nicht etc. pp. Genau 2 Stunden später hat die Tagesschau auf ihrer Facebook-Seite einen Bericht gepostet über einen 17-jährigen Afghanen, der nach Deutschland geflohen ist und jetzt zum Schülersprecher gewesen ist. Ja. Das also ist natürlich berichtenswert. Also wie offensichtlich kann man es denn noch machen? Ja, also ich finde, eine Schülersprecherwahl, die hat schon nationalen Charakter und die sollte auch dementsprechend begleitet werden. Ja, hier haben wir nochmal auch was Interessantes. Ich weiß gar nicht, ob die Medien mittlerweile solche Experten noch Schnellwahl haben, aber hier in diesem Interview geht es um einen Flüchtlingsbegleiter oder Betreuer und Pädagogen, den Herrn Andreas Dexheimer. Der wurde halt eben, ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist, aber wurde halt eben zu diesem Fall befragt. Ja. Und der Dexheimer, also auf mich macht er den Eindruck, als versucht er das Ganze auch wirklich so als Beziehungstat dastehen zu lassen. Zum Beispiel gleich in der ersten Antwort redet er davon, dass halt diese Abweisung, die Mia dem Täter gegenüber zeigte, das wäre eine Kränkung. Ja, und viele denken dann halt, ich bin nicht gut genug und sind verunsichert und so weiter und so fort. Ja, scheiße, nee, echt? Ja, also komischerweise ist mir das auch schon mal passiert und ich habe danach auch nicht der Frau in einem Supermarkt die Lippen aus dem Gesicht geschnitten. Ja, es gab ja auch wieder die üblichen Verdächtigen, die dann geschrieben haben, ja, das kommt in Deutschland ja wohl voll genauso oft vor wie in anderen Ländern und Beziehungstaten, bla bla bla. Also auch das Ganze drumherum geht mir so auf den Sack. Soll ich anstatt mal ganz ehrlich zu sagen, nee, hier hat die Polizei versagt, hier haben der Vormund und die Pflegeleute versagt. Ja. Da waren so viele Red Flags und keinem sind sie angeblich aufgefallen. Aber soll ich euch mal ganz ehrlich was sagen? Ich meine, klar, sicher gab es bei dieser Tat eine Beziehungsebene, weil das war ja der Ex-Freund. Aber was mich auch irgendwie wundert, ist, dass keiner von Ehrenmord spricht. Ja, Ehrenmord ist ja normalerweise so definiert, dass du ein Familienmitglied umbringst. Ja, genau. Also das Ding ist, das mag ja sein, dass die zusammen waren. Ne? Ich meine, es gibt da ja auch in diesem Ort, ist dann ja rausgekommen, da gibt es ja quasi auch so, in so einem Dorfgasthof gibt es dann ja quasi so Events, wo dann junge Mädchen da den Geflüchteten zugeführt werden. Da gibt es ja dann so tolle Kennenlerntreffen. Ja, die gibt es woanders auch, aber ob die jetzt direkt was damit zu tun haben, ist fraglich. Das ist natürlich jetzt gerade nach der Tat extrem beunruhigend, dass da irgendwelche Jugendlichen mit Flüchtlingen zusammengeführt bekannt gemacht werden. Ja, ja gut, aber das Ding ist halt auch, wenn du dich gar nicht mit den Geflüchteten auseinandersetzt, dann hast du ja noch viel mehr. Ja, aber die Frage, es ist richtig, aber die Frage ist, ob ich meine 15-jährigen Mädchen da hinbringen muss. Also ob ich quasi die Naivität ausnutze, ja, meine 15-jährigen Weiber dahin schleppe, sind ja die Fotos, wo halt eigentlich nur junge Mädchen sind und Flüchtlinge, die halt alle eindeutig älter aussehen. Ja. So, und weiß ich nicht, das hinterlässt bei mir einfach ein komisches Bild. Wenn ich halt einen Platz schaffe, ja, wo ich naive junge Mädchen, die halt komplett vollgemüllt sind von oben bis unten mit diesem Refugee-Welcome-Gedöns, ja, also wo dann halt quasi so natürliche Skepsis halt einfach total abtrainiert wurde und man denen da quasi so zugänglich macht und die dann so damit hofiert, hier, guck mal, das sind unsere jungen Mädchen, lernt euch doch mal kennen. Mhm. Ja, das Ding, was ich halt daraus sehe, ist, dass natürlich bist du anders sozialisiert, wenn du in Afghanistan aufwächst. Und ich denke, dass es auf jeden Fall auch Afghanen gibt, die hier gut ankommen und wo das funktioniert und klappt. Mein Problem, was ich aber nur mit diesem Fall habe, ich sehe in dieser Tat eine Verachtung gegenüber dem Westen und gegenüber unserer Art zu leben. Ich sehe das nicht speziell als eine Beziehungstat, sondern jemand, der hierher kommt und als Geflüchteter aufgenommen wird, sozusagen eine Chance auf ein neues Leben hat, Ausbildung zu genießen, Sprache zu lernen etc. Jemand, der das so aktiv ablehnt durch eine Gewalttat, der will hier nicht ankommen, der will einfach nur Unruhe stiften und er weiß auch gar nicht, wo er in einem Jahr hin will. Und ich finde, dass wir als Gesellschaft nicht wirklich in der Lage sind, mit dem Teil der Flüchtlinge richtig umzugehen, der einfach nur destruktiv hierher gekommen ist. Und da gibt es auf jeden Fall Leute. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie hoch der Prozentsatz ist, aber es gibt auf jeden Fall einen Prozentsatz, der hierher kommt und einfach nur sich asozial verhalten will, als ein Mittelfinger für die politische Situation bei ihnen zu Hause. Das muss ja nicht mal ein politisches Statement sein. Das kann ja auch einfach sein, genauso wie es ja auch in Deutschland Assis gibt, die auf den Ballermann fahren, einfach nur um sich asozial zu benehmen. Ja, also das gibt es halt einfach. Und das Problem ist, das wurde ja auch schon häufiger gesagt, ja, eine liberale Gesellschaft mit einer westlichen, aufgeklärten Rechtsprechung hat Schwierigkeiten, mit solchen Menschen umzugehen, weil alles das, was wir uns im Petto halten, um auf solche Menschen zu reagieren, dort nicht zieht. Ja. Ne? Das sieht man ja also auch zum Beispiel an unseren Gesetzen, an unseren, was die Strafen, alles, ja, das ist halt alles nicht dafür ausgelegt, dass da so einer massiv am Rad dreht. Ja, wir sind ja auch, also was ich auch gut finde, ich finde unser Rechtssystem sehr schön, dass wir halt sagen, wir wollen halt Wiedereingliederung, wir wollen nicht, also unser Hauptaugenmerk liegt nicht darauf, jemanden zu bestrafen, sondern ihm halt quasi so Erziehungsschellen zu geben, das finde ich sehr, sehr gut, ja. Aber das fruchtet halt bei Leuten nicht, die ganz doof gesagt aus dem Land kommen, wo sie dir die Hand abhacken, wenn du was klaust. Ja. Ne? Das versteht man dann eventuell nicht. Das hatte Chris jetzt gerade wieder zugemacht, das Interview, aber da sagte halt eben auch der Dexheimer nochmal was zum Frauenbild in Afghanistan. Wurde halt direkt gefragt, ja, glauben Sie, dass es was mit dem Frauenbild aus seiner Heimat zu tun hat, und dann sagt er so, ja, nee, ganz klar nicht. Die respektieren, die verehren ihre Mütter, ja. Ja. Und dann dachte ich mir so, wie zynisch ist das Ganze denn? Und diese Verehrung, diese Wertschätzung endet dann im Mord an einer Teenagerin oder was? Ja. Ja, wir hatten vor allen Dingen schon, mehrfach irgendwelche Sachen, wo es irgendwie hieß von wegen so, ja, die Mütter, die sind natürlich heilig, aber die bringen ihren Söhnen quasi auch bei, dass alle anderen irgendwie, wenn das keine anständigen Muslime sind, dann halt Mist. Ja, vor allem gab es auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein älterer Artikel war, aber irgendwas ist jetzt die Tage durch meine Timeline geschwirrt. Ein Artikel, ich glaube, das war auch in der Zeit von einer afghanischen Frau, die halt über das Frauenbild in Afghanistan berichtet hat. Dann auch so meinte ja, mein Großvater hatte immer zwei Peitschen, eine fürs Vieh und eine für die Frauen und solche Geschichten. Habe ich auch die Fleischpeitsche. So. Ja, aber ist ja normal in rückständigen Ländern. Also, und ich finde es immer sehr naiv, sozusagen einen Haufen Leute aus dem Kulturkreis ins Land zu lassen und dann nicht davon auszugehen, dass sowas sich regelmäßig ereignen wird, finde ich absolut grundnaiv. Und das ist eine Verkennung der Realität. Und ich meine das nicht speziell böse gegenüber Afghanen. So, wenn ich dort geboren worden wäre, wäre ich genauso wahrscheinlich. Also, aber es ist halt einfach zwei verschiedene Welten, die aufeinandertreffen. Und wenn du dann sozusagen in Afghanistan sozialisiert worden bist, plus nochmal irgendwie aggressiver und destruktiver unterwegs bist, ist diese Destruktivität auch was anderes, wie wenn du hier sozialisiert worden bist und hier zu einem Asozialen wirst. Also wisst ihr, was ich meine sozusagen? Ja. Das sind halt zwei unterschiedliche Welten einfach. Ja, das ist ja aber auch wichtig, das mal klarzumachen, so, ne? Die sind ja nicht, die sind ja dann, also die Afghanen oder die Flüchtlinge, die hierher kommen und sich Scheiße nehmen, wenn das in der afghanischen DNA steckt, so, da sagt ja keiner. Mhm. Ne? Und ich glaube, kein Mensch, der bei Trost ist, leugnet, dass dass es halt auch Erfolgsgeschichten gibt und dass auch in Afghanistan liebe Menschen groß werden und dass es auch da tolle Menschen ja, gibt. Aber das ist auch das Problem von diesen Not-All-Leuten. Die sind ja, ja nicht aber, das Problem. Genau, richtig, ja. Genau, aber genau, die sind nicht das Problem. Ja, und dass du halt einfach sagst, da herrschen Zustände, die das tendenziell eher fördern, solange das halt so einer Stigmatisierung halt irgendwie belegt ist, dass du darüber nicht offen diskutieren kannst. Ja, dann so lange werden. Du kannst das Problem da nicht lösen. Also wie soll denn das funktionieren? Wenn ich das nicht einfach auch mal anerkennen kann, das ist die Chance, dass in einem archaischen, feudalischen, patriarchalischen Staat, dass da die Chance, dass jemand, der von dort kommt, dass es einfach eine sehr hohe Chance ist, dass der dadurch eventuell ein bisschen versaubeutelt ist und nicht so ganz mit einer liberalen westlichen Kultur kompatibel. Ja, was mir ein bisschen Angst macht in dem Zusammenhang, ist, dass deutsche Gerichte halt anfangen, immer öfter auch so kulturelle Boni und Mali in die Urteile einzurichten. Ja, Katastrophe. Also gerade zum Beispiel jetzt mal ganz unabhängig von Einwanderung gab es diesen Fall, wo in Frankfurt in einem Hotel, ich glaube eine Thailänderin war es, die ist von ihren Verwandten praktisch exorziert worden, weil die dachten, es lebt ein Dämon in ihr. Und weil sie so laut geschrien hat, haben sie sie geknebelt und daran ist sie leider erstickt. Und ist halt brutal misshandelt worden. Gegen diese vier Leute ist ermittelt worden. Die Haupttäterin muss 6 Jahre ins Gefängnis. Und die anderen haben alle Bewährungsstrafen gekriegt, weil der Richter darauf Rücksicht genommen hat, dass in ihrem Kulturkreis, weil das waren so extrem Christen auch, dass da durch ihre Kultur halt praktisch diese Teufelsaustreibung halt Realität ist. Oh Gott. Und ich frage mich halt wirklich, wo kommen wir hin? Ja? Muss ich nur noch sagen, die Stimmen haben es mir gesagt, damit ich weniger Strafe kriege? Okay. Nee, das müssen schon anerkannt religiöse Stimmen sein. Das können nicht irgendwelche sein, ja. Schön mit Recht und Ordnung, ja. Ja, aber ich finde das überhaupt lustig, dass die Leute zum einen halt eben denken, dass Menschen, die aus solchen Systemen kommen, wo die Gesellschaft halt objektiv halt eben solche Wertvorstellungen hat, dass die ganz prima dann ihre Meinung ändern, wenn sie nur in Deutschland aufschlagen. Aber auf der anderen Seite beschwert man sich über die Musik, die hier im Radio läuft und die Filme, die im Fernsehen laufen und die Computerspiele, die gespielt werden, weil es die ganzen Leute alle zu Sexisten und Rassisten erzieht oder so. Ja. Eben. Wir importieren uns lieber Sexisten und Rassisten, anstatt die Jugendlichen durch Videospiele verkommen zu lassen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Der springende Punkt ist, wenn du es richtig angehen würdest, dann kann Integration auch funktionieren. Ich bin da fest überzeugt von. Ich bin niemanden von denen, der sagt, naja, so ein Araber, den kannst du nicht integrieren. Kennst du alle, raus mit denen. Nee, bin ich überhaupt nicht dabei. Ne? Ich glaube, wenn du dich da wirklich hinterklemmst, dann funktioniert das. Aber solange wir keinerlei Erwartungshaltung stellen, den Menschen zum Teil einfach alles durchgehen lassen, die von vorne bis hinten durchpampern und alles, was man von denen fordert, irgendwie sofort als gegen die Menschenwürde oder als Gängelung betrachtet, solange wird da halt einfach auch nichts passieren. Ja, das ist richtig. Integration muss auch, was heißt auch, es muss eigentlich von den Leuten, die integriert werden sollen, ausgehen. Die müssen das wollen, sonst wird das nie klappen. Ja. Vor allem, was halt niemand versteht, ist, Integration ist halt auch eine Heidenarbeit. Also auch vor allem von denjenigen, der integriert werden soll. Mhm. Ja. Das ist eine Leistung, die der erbringen muss. Ja, und zwar nicht so knapp. Du musst eine Sprache lernen, du musst dich an ein neues Regelwerk halten, du musst dich mit gewissen Gepflogenheiten engagieren. Ja? Und wenn man das alles mal gemacht hat, dann kann man sich auch mal darüber unterhalten, wo man dann eventuell Entgegenkommen bringt. Aber solange derjenige in einer fordernden Position ist, weil er sagt, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterschlupf, ne? Ich muss irgendwo hin, wo ich sicher bin. Ja? Solange ist es halt verflixt nochmal seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er mit der Gesellschaft, in die er hineinkommt, dass er dort nicht aneckt. Mhm. Ja, das stimmt. Solange es zu leicht gemacht wird, wird es immer so wirken, als sei, ja. Als wäre gar kein Druck da. Als wäre kein Druck da, ja. Es gibt halt auch einen Haufen Leute, die sich hier gut integriert haben, die einfach keinen Bock haben, sich das anzuschauen, wie sich Leute richtig übel daneben benehmen und selber aber hart drum gekämpft haben, immer einen Job zu haben, die Sprache zu lernen und hier anzukommen. Weil die Wut, die kenne ich auch, die kenne ich von vielen Leuten, die sagen, hey, ich Ich habe extra ein bestimmtes Studium abgeschlossen, was in Deutschland gefragt war, um hierher zu kommen, damit ich einreisen kann. Und jetzt macht man die Grenze auf, damit irgendwelche Leute aus Algerien hierher kommen können, wo du gerade keinen Bürgerkrieg hast und die auch keine Syrer sind. Wo dann mich einfach auch Ausländer mit fragenden Augen angucken und sagen, was macht eigentlich deine Regierung, Mann? Das ist total merkwürdig. Warum muss ich studieren, um herzukommen? Und irgendwelche Leute kommen einfach mit dem Boot her und dann lässt man halt mal rein. Also das ist halt, wirkt einfach scheiße nach draußen, weil die Fachkräfte, also von denen wir tatsächlich auch einen Mangel haben, die überlegen sich nicht mehr nach Deutschland zu kommen, weil halt zu viele, ja, Krawalltouristen aus dem Mittleren Osten hergekommen sind, sage ich jetzt mal. Und das Ding ist halt auch, das wirkt auch auf den Rest der Muslime in Deutschland furchtbar, wenn sich dann einfach Leute aus dem Mittleren Osten hier anschicken, sich so zu benehmen, dann, also deren Ruf leidet ja auch mit drunter. Und das Schlimme ist doch, dass man aus der Vergangenheit nicht gelernt hat. Na? Wir haben, guck mal, es wird ja immer so getan, als wäre vor 2015 alles tutti gewesen, als wäre die Integration schon abgeschlossen. Ne? Man vergisst, dass wir auch vor 2015, ich kann mich da noch lebhaft dran erinnern, seitdem ich klein bin, spätestens alle anderthalb Jahre hast du die Diskussion gehabt, hohe Kriminalität in den nicht-deutschen Schichten. Ja, warum sind da so viele Hartz-IV-Empfänger und so weiter und so fort? Warum ist die organisierte Kriminalität in Deutschland mittlerweile fast komplett Immigranten hat, etc. pp. So. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, man weiß ja, woran die erste große Integrationswelle in Deutschland gescheitert ist in den 60er Jahren, dass man nämlich nicht integriert hat. Damals hat man es nicht gemacht, man gesagt hat, naja, die sind ja irgendwann wieder weg. Ist fürchterlich in die Hose gegangen. Das ist der Grundstein, auf dem dieser ganze Turm aus Scheiße aufgebaut ist, an dessen Spitze wir uns heute finden. Und man macht es halt einfach wieder. Es kommt die nächste Welle an Integration und dieses Mal sagt man, naja, wir brauchen ja nicht integrieren, weil du kannst ja nicht von denen irgendwas verlangen. Das ist ja unmenschlich. Ja, gut, aber ich meine, selbst wenn du es wollen würdest, ja, schau dir das doch mal an. Es sind so viele in so kurzer Zeit hergekommen, dass halt eben der ganze Beamtenapparat, alles, das war absolut unvorbereitet dafür. Zwangsläufig werden sich da auch Parallelgesellschaften bilden. Also einfach, weil du nicht integrieren kannst. Ja, ja, das ist ja auch. Die müssen sich doch gar nicht bilden, die müssen doch nur noch verstärkt werden. Das ist doch das Problem. Es gibt doch die Parallelstrukturen schon aus den ersten Einwanderergenerationen, von denen, die dort hängen geblieben sind, sich halt nicht integriert haben. Ja, die müssen doch nur noch da reingehen. Also wenn ich als jemand arabisch sprechender Mensch hierher komme und in der Stadt in Berlin wohne, ich muss mich doch nicht integrieren. Wofür denn? Dort gibt es Moscheen, wo meine Sprache gesprochen wird. Gibt es Supermärkte, wo meine Sprache gesprochen wird, wo ich meine Sachen einkaufen kann, etc. pp. Gibt doch gar keinen Anreiz. Wofür muss ich es denn machen? Du kannst ja schlecht zwingen, dass alle Deutsch sprechen, damit der Anreiz zur Integration stärker ist oder so, weißt du? Ja, es ist. Weißt du, was da helfen würde, wäre, wenn man sagt, du ziehst jetzt nicht nach Berlin, du ziehst in eine Pfalz aufs Dorf, Ende der Ansage. So, aber da sind doch die Nazis. Da sind doch die Nazis. Aber dann muss er nämlich Deutsch lernen. Ne, dann führt gar kein Weg dran vorbei. Dann ist er gezwungen, sich mit den Geflogenheiten auseinanderzusetzen. Aber das geht dann ja wieder nicht, weil das ist dann ja, also das darf man den Leuten ja nicht antun. Du kannst ja keinen traumatisierten Flüchtling zwingen, Hitlers Sprache zu lernen. Wie bist denn du drauf? Also gleich fange ich mit der Böllerei an. Ja, darf ich mal, ich würde mal sagen, wir reden jetzt mal über das, was ich hier eingeblendet habe. Also es geht hier um diesen Antrag von der AfD, die für die Altersfeststellung. Und wir schauen uns auch gleich den Antrag an. Ich habe mir den nämlich rausgeguckt. Ich wollte hier nur erst nochmal darauf hinweisen oder erst mal zeigen, quasi wie das dann gesponnen wurde, dass es böse ist. Nämlich so nach dem Motto, ja, man kann doch mit dem Größe des Penis nicht das Alter feststellen, was sicherlich stimmen wird. Ich dachte, die vermessen da irgendwie Elle, Speichel und sowas. Ja, wir schauen es uns gleich an. Auf jeden Fall, so haben sie es halt hingekriegt. Der Penis einen Mund voll. von wegen. Und das ist unethisch und so weiter, was ich auch durchaus unterschreiben würde. Ja. Und auf jeden Fall, das ist hier der Antrag und also wir werden jetzt nicht ganz lesen, aber prinzipiell steht hier halt nichts zum Penismessen drin in diesem Antrag. Und ist das Penismessen sozusagen Fake News gewesen? Ja, wie man es so nimmt. Interpretiert. Ne? Also es geht halt um Also es ist jetzt nicht, also ja, ich mache mal weiter hier, weil die CDU hat halt auch einen Antrag vorgelegt und in diesem CDU-Antrag steht halt drin, dass, also hier ist das ein Auszug aus dem Sozialgesetzbuch und hier steht halt eben drin, dass diese Alltagsfeststellung über eine ärztliche Untersuchung schon jetzt, also die steht schon jetzt im Gesetz drin. Und es steht hier aber halt nicht drin, wie die genau zu erfolgen hat. Es steht einfach nur drin, dass das halt eben gemacht werden kann. Und eine von den Möglichkeiten, warum das gemacht werden kann, ist halt eben auch von Amts wegen, wie hier steht. Was so viel bedeutet, wie Ja. wenn die Leute jetzt einen Verdacht haben, dass sich jemand irgendwelche Leistungen erschleichen will nach dem Jugend, die ihm halt zustehen würden, weil er halt unter 25 Jahre wahrscheinlich dann ist. Oder noch jünger, ich weiß nicht Also, genau, welche Sachen man da in welcher Abstufung, ich kenne das noch auf jeden Fall, dass unter 25 Jahren auf jeden Fall eine Grenze ist. unter 21, Ja, es also gibt zwischen auch. 18 und 21 kann beides gelten, wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, bis 24 ist es, dass du, wenn du arbeitslos wirst, sogar erst noch die Eltern zahlen müssen, bevor es anzahlt. Aber ich weiß nicht, die AfD stellt sich da auch ein bisschen dusselig an. Ja, wie man das Die nimmt, das ist, glaube ich. müssen doch eigentlich mittlerweile wissen, dass man halt immer das genaue Gegenteil von dem macht, was die sagen. Also wenn die halt wollen, dass es Alterskontrollen gibt, nur Sie sagen, müssen sagen, sie ein dagegen. Ja, anderer. genau. Ja. Es gibt nichts, was patriotischer ist, als Alterskontrollen zu verweigern. Und da müssten wir eigentlich innerhalb von 2 Wochen ein Gesetz durch den Bundestag gebracht haben, wo Alterskontrollen halt einfach Ja. festgeschrieben werden. Aber ich find schön, dass man hieran auch sieht, nicht alles, was die AfD vorbringt, ist doof. Ja, und ich meine, auch wenn die Grünen es so aussehen lassen, dass man anstelle bei einem Baum die Ringe in der Rinne zu zählen, zählt man die Falten im Sack eines Flüchtlings, um das Alter festzustellen oder so. Ja, geht es letztendlich einfach nur darum, dass halt wirklich Leute sich falsche Grundvoraussetzungen geschaffen, indem sie beim Alter lügen, ja, dadurch halt eben einen besonderen Schutzstatus genießen und dann halt die auch nicht direkt abgeschoben werden können, ganz einfach dadurch, weil sie sagen, ja, es fällt alles unter das Jugendrecht und so. Ja, und jetzt haben wir diese Problematik ja auch wieder. Der Täter hat gesagt, ja, ich bin aber noch nicht volljährig, hat wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich bei dem Alter gelogen, ja, und jetzt wird auch davon gesprochen, ihn nach dem Jugendstrafrecht immer noch zu bestrafen. Auch wenn eine Altersfeststellung dann wohl sehr bald erfolgen wird. Ja, es gab ja, vorhin auch erst wieder einen Tweet von einem Tagesschau-Korrespondenten, der meinte, ah, das Alter, Altersfeststellung, ja, was soll denn das überhaupt? Ja, den habe ich mit Verhindert doch eh. reingepackt, den sehen wir gleich noch. Was kommt denn als nächstes? Schädelvermessung? Nee, klar, sicher, die Schiene wird immer gefahren, ja. Aber ich meine, du als normaler Mensch gehst da auch mal zum Urologen oder so, ja, oder keine Ahnung, Frauen zum Gynäkologen. Irgendwann wird das nötig sein, alleine wegen der Krebsvorsorge. Da ist also nichts Inhumanes mit dabei. Es ist eine medizinische Untersuchung, ja. Und bei Verdacht, und ich sage auch nur bei Verdacht, ja, ist es durchaus gerechtfertigt, finde ich, dass so eine Ich finde, es medizinische ist Untersuchung. grundsätzlich gerechtfertigt, wenn jemand nach Deutschland einreist und sagt, ich habe keinen Pass, warum auch immer, weil in meinem Land ist Krieg, der wurde nicht ausgestellt, ich bin so jung, dass ich noch keinen habe, ich habe ihn verloren, weiß der Geier was. Kann ja passieren, ist ja kein Thema, wenn du keinen Pass hast. Ne? Aber dann finde ich, dann sollte es mandatory sein, dass du dein Alter überprüft bekommst. Ja, schon. Ja, aber guck mal, Und auch die Telefonate, Datenlob. wo du hintelefonierst. Wenn du dann Das noch ist. ins Ausland Kontakt hast und du sagst, ich komme aus Syrien, aber regelmäßig in Algerien oder regelmäßig in Ägypten anrufst und nie nach Syrien telefonierst, dann würde ich sagen, finde ich irgendwie total Ja. merkwürdig. Das ist Also. interessant, was du sagst, weil die FPÖ in Österreich, ja, die hat genau das verlangt. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, es ist sogar schon im Effekt. Ja. Denen wird das Bargeld abgenommen, die werden die Handys abgenommen und alles. Ja. Und Na, ist ja nicht zack, genau hat sich das die. dann. Ja. Hat sich die Einwanderung da halbiert. Was ich jetzt aber Vorhin. sagen wollte zu Baruchev, ja, also natürlich, klar, sicher kannst du es mandatory machen und so, aber ich meine, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass halt der kulturelle Hintergrund jetzt plötzlich auch vor Gericht eine Rolle spielt, ja. Und wenn dann noch erschwerend hinzukommt, Ja, dass wir in einem Leute, Land leben, wo bevor es wir da heißt, jetzt drüber. die Würde des Menschen ist unantastbar, wie Ich willst du habe das da noch was. rechtfertigen? Lasst uns doch einfach mal weitergucken jetzt hier. Auf jeden Eine Fall ganz die. einfache Sache, aber darf ich das mal ganz kurz anfügen? Ich will nur mal kurz eine Sache anfügen. Guck mal, das ist ein ganz simples Ding. Die Menschen kommen hierher und am Ende des Tages, wenn wir mal alle Gefühlsduselei beiseite lassen, wollen die Geld von uns. Die wollen Sachleistung. Die wollen hier was zu fressen kriegen, die wollen ein Dach über dem Kopf. Vollkommen gerechtfertigt, aber das wollen sie haben. So, pass auf. Wenn ich als jemand, der hier geboren wurde, völlig egal, wo ich ursprünglich herkomme, aber also einfach, wenn ich als Staatsbürger der Bundesrepublik, egal was für ein Background, ja, wenn ich keine Arbeit mehr habe und zum Arbeitsamt gehe, die reißen mir den Arsch auf von Pontius bis Pilatus, was ich da alles angeben muss. Ja, nur damit die überprüfen können, dass ich auch ja nicht hier ein Pfennig zu viel kriege. Ich kann mich dran, als ich noch jünger war, war ich mal zwischen Wehrdienst und dem Job, den ich danach angefangen habe, war ich arbeitslos ein halbes Jahr. Da war ich noch so jung, da musste ich noch Unterlagen von meinen Eltern ankarren. Bis zum geht nicht mehr. Damit das bloß alles seine Richtigkeit hatte. Ja? Und dann ist es zu viel verlangt, einfach mal zu sagen, pass mal auf, Keule, du setzt dich jetzt mal in dieses Röntgengerät, dann gucken wir mal, wie alt du bist und dann schauen wir mal, was du hier für Leistung kriegst. Das brauchen wir doch keiner erzählen. Ja, ja gut, also, aber ich meine, du bist auch viel besser dokumentiert, sprichst die Sprache und so weiter. Also. Ja, aber das, was du rausfinden kannst, kannst du rausfinden. So, und also bei meiner Musterung, ne? Ja. Beim Arzt, jetzt schauen sie mal nach links und husten sie. Und dann hat man mir ins Ei gegriffen. Jo. Ja. Zur Altersfeststellung, richtig? Nicht zur Altersfeststellung, sondern ob ich Hodenkrebs habe. Das wurde da halt also geguckt, weil du musst halt einen Gesundheitscheck machen. So. Da hat keiner ein Problem mit. Aber einem Flüchtling zu sagen, der Sachleistung haben will, pass mal auf, du gehst jetzt hier mal in dieses Röntgengerät und dann röntgen wir dich einmal durch und dann können wir irgendwie feststellen, wie alt du bist. Das ist dann gegen die Menschenwürde. Okay, ja gut, du hast jetzt deine Position klar gemacht. Wollen wir mal den Caps Lock weitermachen lassen? Ja. Ja, also der Witz ist halt eben, dass dieses Gesetz steht schon. Hier steht drin, unter welchen Voraussetzungen das passieren soll und welche Rechte halt die Leute haben, denen das passieren soll. Ne? Das steht hier schon drin. Also dafür braucht man keine neuen Sachen irgendwie schaffen oder sich darüber aufregen, dass es nicht möglich ist, weil es ist halt möglich. Und man braucht sich auch nicht drüber aufregen. Vielleicht brauchen wir einfach ein Alters. Man braucht sich halt auch nicht drüber aufregen. Durchsetzungsgesetz. Ja, man braucht sich auch nicht drüber aufregen, dass es total außerweltliche Forderung ist, weil das Gesetz ist ja jetzt schon vor. Und man braucht sich auch nicht fragen, warum das gemacht werden soll, weil das steht in diesem Sozialgesetzbuch drin und das wird natürlich gemacht, um halt eben festzustellen, ob die Leute überhaupt unter diesem Sozialgesetzbuch abhängig vom Alter irgendwelchen Anspruch haben. Also es ist ganz simpel. Und das war jetzt hier nochmal das Ding, weil da stand nämlich auch noch was von, wie war dieses Wort hier, es gab hier so einen Begriff und ach Mensch, ich kann es hier so schwer lesen, weil es bei mir so klein ist. Qualifizierte Inaugenscheinnahme. Da war nämlich in diesem Gesetz auch die Rede von. Und da fragt hier die AfD, hier wieder aus dem Landtag, hier von Rheinland-Pfalz, was dann darunter zu verstehen sei. Und es gibt dann hier halt diese Antwort hier unter diesem Punkt Frage 3. Und die verweisen dann hier halt auf das Bundesministerium beziehungsweise auf den Ausschuss im Bundestag quasi. Und die haben das hier festgelegt. Und da ist dann hier eben auch Menschenwürde und körperliche Integrität müssen berücksichtigt werden. Und so summa summarum kann man sagen, also es ist dann hier die Rede von Gesamteindruck und Gespräch. Und man könnte auch noch irgendwelche anderen Leute fragen und irgendwelche anderen Sachen anfügen. Aber hier ist jetzt überhaupt nicht die Rede von der Untersuchung. Urkunden und Akten und so weiter, also das ist quasi jetzt hier, also so wie der Ausschuss im Bundestag das halt eben gesehen hat, und das ist jetzt natürlich noch aus der letzten Legislaturperiode, war halt eben so nach dem Motto, dass halt diese qualifizierte Augenscheinnahme sich nur darauf besteht, wir setzen die Person da halt mal hin und reden mal eine Runde mit der und dann gucken wir mal, wie alt die ist. Ja, und das war das Ding, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Hast du noch was zu sagen? Ja, Gabor, ich glaube, du hörst uns nicht zu, aber falls du es irgendwo hörst, du hast einen unmöglichen Diskussionsstil. Also da hat sich jetzt mittlerweile auch eine ganz eigene Saga unter dem Tweet entsponnen. Und da geht es nur um Ausweichen, Strohmänner anzünden, Rabunistik bis zum geht nicht mehr, relativieren, verharmlosen. Es hat, ja, das ist so eine Diskussion auf dem Niveau von, also wofür brauchen wir denn Polizei? Die Leute begehen doch auch trotz Polizeistraftaten, dann können wir sie doch auch gleich ganz abschaffen. Also die Tweet-Chain hast du dir mal angeguckt, oder? Ich diskutiere da fleißig mit, ja. Weil ich hast ihn gefragt, wie es aussieht mit dem, mit dem Strafmaß, was ja auch vom Alter abhängt. Ja, wurde auch angesprochen. Da war seine Aussage, ja, das verhindert doch aber die Straftat nicht. Also da kann man ihm ja gleich das maximale Strafmaß geben. Bin ich voll dafür. Gute Idee. Also das Ding ist, er will es halt auch nicht verstehen. Also das Problem ist, dass der Herr Hallasch er verweigert halt auch die Diskussion, weil er sich dann lieber an einzelnen Worten aufhängt. Es ist jetzt vorhin irgendwo das Begriff gefallen, falscher 50er. Und dann ist er halt im nächsten Tweet auch nicht auf den Inhalt eingegangen, sondern nur darum, das sind ja keine falschen 50er, das sind ja Menschen. Ne, also, ach, Semantikdiskussion. Sehr schön. Ja, genau. Naja, also auf dem Niveau bewegt sich das. Ja, hoffentlich bricht er sich keinen Arm beim Wichsen. Das ist halt immer so eine Weltansicht, wo man halt ausblendet, dass es Psychopathen gibt in jedem Kulturkreis und dass die Gesellschaft Probleme hat, mit denen ordentlich umzugehen und dass es auch Leute mit antisozialer Störung gibt und dass man auf die angemessen reagieren muss und dass man, dass es nicht dadurch besser wird, dass man halt, ich weiß nicht, mit Semantik für das Gutmenschentum kämpft. So, also ich will auch mehr Menschenrechte, aber es gibt halt auch Leute, die sich daneben benehmen und denen kann man nicht Herr werden, wenn man einfach nur immer soft ist. Ja, ich glaube, er hat auch halt überhaupt nicht darauf reagiert, als ihm jemand gesagt hat, also die erste Straftat, die man schon mal durch eine Altersfeststellung instant verhindern kann, ist halt Leistungsbetrug. Und deswegen steht das ja auch im Sozialgesetzbuch halt eben schon drin. Und wenn er hier meint, viele Flüchtlinge kennen ihr genaues Alter nicht, ja, das stand übrigens in dem Auszug aus dem Sozialgesetzbuch auch drin, dass die natürlich selber auch das fordern können, dass ihr Alter festgestellt wird. Das ist sogar das erste Ding. Also dieses von Amts wegen, das war das letzte in der Reihe von Möglichkeiten, unter welchen Umständen das gemacht wird. Das ist ja auch das Ding, wenn du dein Alter selber wirklich nicht kennst, dann hast du doch guten Grund, das zu erfahren. Also, weißt du, also mich würde das interessieren, wenn ich mein eigenes Alter nicht kennen würde, wenn ich dann zur Behörde gehen kann und sage, können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, wenn ich geboren worden bin. Und die dann sagen, ja, wir haben eine Möglichkeit, einen Arzt zu befragen und dir zu sagen, wie alt du in etwa bist. Also, ich würde das machen. Ich verstehe nicht, also so, ich sehe da eher negative Absicht, das nicht machen zu wollen. Aber das ist vielleicht auch böse von mir, das so zu sein. Weiß nicht. Willst du den Leuten etwa unterstellen, die verschweigen ganz bewusst ihr Alter? Ja, definitiv, ja. Damit sie kleine Mädchen ficken können und damit sie besondere Leistungen sich erschleichen können. Und damit sie sich hier, wenn sie eine Straftat begehen, mit minderem Strafmaß davonkommen, weil sie sich genau vorgenommen haben, dass sie sich absolut daneben benehmen. Und dass die Gesellschaft das nicht wahrhaben will, dass es so Menschen gibt. Es gibt nicht wahnsinnig viele Menschen, die so sind, aber es gibt so Leute. Und auf die können wir nicht ordentlich reagieren, wie man es ja da auch gesehen hat. Also du bist doch rechtsverbrannt. Nein, ich bin klassisch liberal verbrannt. Guck mal, das Haus da auf der Grafik ist auch, da ist das Feuer auch rechts. Ist das vielleicht das, was er mit rechtsverbrannt meint? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall mal wieder eine Statistik von der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo man ja im Vorhinein schon weiß, dass man sich mit denen gerne auch mal den Arsch abwischen kann, weil, wie wir ja schon wissen aus dem Artikel damals aus diesem Westfälischen Regionalblatt, haben die auch gerne mal Fehlerquoten von 80% waren es, glaube ich. Damals, 80-100%, ja. Ja, aber was heißt Fehlerquoten? Das ist eigentlich ein viel zu nettes Wort. Da werden einfach Taten umgewidmet und werden dann auf einmal rechtsextrem, obwohl sie es gar nicht sind. Zum Beispiel 326 tätliche Angriffe auf Asylsuchende. Kann ja auch sein, dass da zum Beispiel irgendwie jemand dabei ist, der versucht, ein 15-jähriges Mädel vor irgendeinem durchgeknallten Eifersüchtigen zu retten oder so. Das kann ja auch ein körperlicher Angriff auf einen Asylsuchenden sein. Oder 1364 Angriffe auf Unterkünfte. Und da unten drunter steht dann rechte Schmierereien und Bedrohungen. Also das ist alles so, wie, also eine Bedrohung oder eine Schmiererei. Klar ist das unangenehm. Und wie bedrohst du deine Flüchtlingsunterkunft? Ja. Kannst du die beim Vorbeilaufen mit deiner Schulter oder wie? Also wie ich das mitgekriegt habe, ist ja auch das Problem, dass Straftaten nachträglich nicht mehr entfernt werden, wenn rauskommt, dass es halt gar nicht der Fall war. Also ich würde halt sagen, dass wir uns die Quellen von dem Report von der Amadeo Antonio Stiftung vielleicht einen anderen Sonntag genauer angucken, ja, weil wir haben das machen und den einfach mal auseinanderflippen. Weil wir haben ja das schon mal gemacht und das war glaube ich 2016 oder 2015. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, also wo wir uns hier genau diese Chronik angeguckt haben, also Einzelfälle, aber ich glaube, wir sind heute von der Zeit schon relativ weit, sodass wir vielleicht für Einzelfälle nachrecherchieren, nicht unbedingt. Mutwillige Wasserschäden, aha, okay, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, hier, das ist ganz interessant, das war ein interessantes Papier darüber, dass wenn man sich antirassistisch betätigt, um sozusagen für eine Verbesserung innerhalb der Gesellschaft mit weniger Rassismus zu sorgen und man da eine zu starke Smug-Attitude hat, also den Leuten so mit erhobenem Zeigefinger auf die Pelle rückt, dass es in der Regel halt eher dazu führt, dass Leute eher rassistisch sind, wie dass sie das weniger sind. Und wenn man sich die ganzen Social Justice Aktivisten anguckt, wo ja zum Teil echt krasse Formate gemacht werden, wo es ja heißt, yeah, White Tears und tralala, und wo du halt so richtig übertrieben vom Rassismus des weißen Mannes, der inhärent in sein Gen ist, sprichst, dass genau diese Rhetorik zu mehr Rassismus führt. Und ja, und hier hat man halt eine Studie, die sozusagen diese Vermutung, die wir auch schon öfters mal geäußert haben, halt nochmal wissenschaftlich erkundet. Mhm. So. Also kann man so sagen, dass halt, wenn jemand dir was sagt und auch wenn es ein Fakt ist, den du logisch nachvollziehen kannst und wo du halt eben die Grundlage siehst, dass es halt eben empirisch, also sagen wir es mal so, kannst du nicht anzweifeln, ja, dann bist du trotzdem unwillig, ihn anzunehmen, weil du magst die Person nicht, die dir den quasi mitteilt? Ja, genau. Der Antirassismus muss sozusagen besser verkauft werden. Und also darfst du quasi kein Arschloch sein, wenn du versuchst, den Leuten was zu erklären? Genau. Also das ist nicht so gut, wenn du sagst, ihr scheiß Kartoffeln, wascht euch nicht und deswegen mag euch keiner. Nein, also gerade so ein Statement führt dazu, dass sich rassistische Einstellungen verhärten und erst richtig ausbilden. Ja, sowas also habe ich letzte Woche auch gesagt, dass das schadet allen anderen Einwanderern hier, wenn sich eine dicke Frau in Berlin hinstellt und sagt, die Kartoffeln sind alle scheiße. Das schadet nicht den Kartoffeln, das schadet nicht ihr, aber es schadet der Stimmung gegenüber allen Einwanderern. Und das finde ich gefährlich. Also ich habe die Vermutung, das ist dieser Frau durchaus bewusst, aber sie schreibt halt eben diese Artikel nicht, um Leute ans Licht zu führen, sondern einfach für ihre kleine Blase, ja, für Leute, die ihr dafür auf die Schulter klopfen. Ja, es ist halt auch günstiger in Sachen Marketing, weil sich sowas ja auch verbreitet, also wortwörtlich. Also du bist ja dadurch schneller bekannt, wie wenn du jetzt was Ordentliches schreibst. Hier der Artikel bei Politico, den fand ich relativ interessant, weil er darauf eingeht, dass ja natürlich Deutschland regelmäßig sagt, dass wir absolut nur Humanisten sind und dass das Militär ja eine ganz üble Einrichtung ist. Und wir hatten ja auch schon mal einen Minister, der vom Amt wegen halt das Amt räumen musste, weil er sagt, dass im Notfall halt auch irgendwie Handelsrouten mit dem Militär verteidigt wird. Und in dem Artikel geht man halt darauf ein, dass es halt merkwürdig ist, dass die Deutschen immer sagen, wir hatten Vergangenheit, deswegen wollen wir keine Außenpolitik haben, obwohl wir die klar verfolgen und deutlich umsetzen. Und wir uns aber immer so geben, als ob Militär das absolut Üble und Negative ist und sozusagen uns, also die Realität dringt bei uns nicht wirklich durch. So, das ist so, Militär ist absolut notwendig und Militär wird auch dazu eingesetzt, Interessen durchzusetzen. Und jeder Staat hat Interessen. Und so zu tun in der Öffentlichkeit, als ob Deutschland dies nicht hätte, ist einfach nur Realitätsverweigerung, die einfach ein Stück weit dämlich ist, weil jedes andere Land sieht das, weiß das und dann hört man deutsche Rhetorik, was das heißt, man darf keine eigennützigen Interessen haben und man gibt Trump die Schelte, weil er sagt, ich will was für die USA tun und es halt einfach nur dämlich ist, weil man ja auch zum Teil von der Nord Stream Pipeline nach Russland genau sieht, dass Deutschland ja absolute Interessen vertritt und die auch umsetzt und aber irgendwie in der Öffentlichkeit man diesen Spagat dauernd macht, dass Militär super böse ist, weil guck dir die Vergangenheit an und dann aber halt trotzdem, ja, halt seine Interessen ein Stück weit durchsetzt und das halt einfach Gaga ist. Also das ist hirnverbrannt. Und ich glaube, dass diese Einstellung halt auch dazu führt, dass sämtliche außenpolitische Berichterstattung in Deutschland einfach hundsmiserabel ist. Also abgesehen von ein paar Fachblättern, aber was du in der normalen Presse über Außenpolitik liest, ist einfach nur Schmarren, also von vorne bis hinten. Ja, wenn die Regeln erodieren, erodiert der Staat. Der Artikel geht darauf ein, dass es ungut ist. Mit der Flüchtlinge, also es hat verschiedene Brandbriefe von Bürgermeistern gibt, die halt davor warnen, dass halt einiges schief läuft und man halt was machen muss, weil wir da tickende Zeitbomben haben in Sachen sozialen Problemen. So. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also wenn ich nur mal als Messer nehme, als Messinstrument nehme, wie sehr sich der Straßenverkehr verändert in letzter Zeit, wie aggressiv Leute fahren und wie sie glauben, dass das hier gutes Recht ist. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir verlieren Grundzivilisationstechniken sozusagen, nämlich zum Beispiel sich an Regeln zu halten. Mein Lieblingsbeispiel ist dabei immer das Einsteigen in den Zug. Früher war klar, man hat gewartet, bis die Leute draußen waren. Heute, jeder ist sich selbst der Nächste. Also diese ganzen kleinen Übereinkünfte, die man in unserer Gesellschaft hatte, verschwinden nach und nach. Und ich glaube, das ist auch, was in dem Artikel hier in der Überschrift steht, wenn die alle weg sind, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn auch die großen Sachen nicht mehr funktionieren. Aber da gibt es ja auch, dieses Prinzip zwischen Staat und Bürger. Ich meine, das ist also es gibt ja im Staatswesen diese Beziehung zwischen dem Staat und dem Bürger, fußt darauf, dass der Bürger dem Staat Gehorsam schuldet, ja, sich an Gesetze zu halten, an Verordnungen und so weiter und so fort, und quasi im Austausch dafür die Schutzpflicht des Staates genießt. So. Und dass es ein bekanntes Phänomen ist, dass wenn der Staat seinen Teil davon nicht mehr einhält, dass dann auch ganz unterbewusst die Bürger auch weniger bereit sind, ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten. Und wenn Staat Schutz nicht mehr ausgewiesen gewähren kann, oder auch bei bestimmten Bevölkerungsgruppen so genau damit nimmt, dass die sich an gewisse Sachen halten, dann hat das immer auch Folgen für die Gesamtbevölkerung oder für die gesamte Gesellschaft, die sich dann auch nicht mehr so richtig dazu genötigt fühlt, sich an den großen Rahmen irgendwie zu. Aber gilt das für die Leute, die diese Entwicklung durchmachen oder die sich dann halt momentan in dieser Atmosphäre befinden? Ja, das ist halt auch was ganz Unterbewusstes. Also wenn du halt einfach merkst, der Staat, der kümmert sich nicht mehr, dann schwindet auch einfach dein Respekt vor dem Staat und auch vor diesem quasi unsichtbaren Vertrag von ich gebe dem Staat etwas oder also ich gebe dem Staat Gehorsam und erhalte dafür halt Schutz und Organisation von ihm. Ja, ich sehe da auch hier Omar Kahane. Hä? Ist das Omar Kahane hier auf dem Bild oder was? Nee, das ist eine ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland und sie warnt davor, dass der Antisemitismus wächst. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie denn da als Grund angibt. Ja, sie hätte gerne, dass es einen Antisemitismusbeauftragten gibt und sie meinte, dass der Antisemitismus erstarkt von rechts und links und in der muslimischen Community und auch in der Mitte der Gesellschaft. Und deswegen braucht man einen Antisemitismusbeauftragten. Das ist interessant, also ich sehe es ganz ähnlich, dass es von links und rechts kommt, ja, das ist natürlich dieser Kampf gegen die Antizionisten und die Leute, die zum Beispiel sagen, ja, Israel, Apartheidstaat und solche Geschichten, ja, von den Muslimen, nun ja, wenn man bei welcher Kundgebung auch immer anfängt, Flaggen mit dem Davidstern drauf zu verbrennen, ja, das ist definitiv Antisemitismus, aber wieso aus der Mitte der Gesellschaft? Ja, ich glaube, vielleicht ist das eine Anspielung auf diese Mitte-Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo man Gesamtdeutschland protofaschistische Züge unterstellt hat, weil man in der Rosa-Luxemburg-Stiftung halt ein linksextremes Weltbild hat und alles, was etwas Konservatives als faschistisch einstuft. Und vielleicht tut sie sich mit der Mitte der Gesellschaft darauf berufen. Naja, aber gut, ich meine, es gibt ja immer noch, also manche Vorurteile oder Zuschreibungen gibt es ja auch noch in der Mitte der Gesellschaft, denke ich. Ja. Und es wird ja nicht zuletzt auch von der Amadeo-Antonio-Stiftung und so versucht, Elitenkritik inzwischen so ein bisschen in diese Ecke zu schieben. Also wenn du Eliten kritisierst, kritisierst du Goldman Sachs. Wenn du Goldman Sachs kritisierst, kritisierst du Juden. Hm. Und bist Antisemit. Aber führst du da nicht damit nicht in die Vorurteile, wenn du halt sagst, ja, wenn du die Reichen kritisierst, kritisierst du Juden? Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das ist auch doch von ihr verbrannt, sich darauf zu beziehen und damit Antisemitismus zu fördern. Ist mir auch nicht klar und das gehört auch wieder in diese Kategorie, die wir vorhin hatten. Also wenn du den Zeigefinger hebst und sagst, du darfst aber nicht über die das reiche 1% schimpfen, weil sonst bist du ein Antisemit. Du darfst nicht gegen Leute sein, du darfst dich nicht über Leute mit großen Nasen lustig machen, die immer ihre Hände aneinander reiben, weil das wäre antisemitisch, ne? Mhm. Ja, ja. Mhm. Die wirksame Bekämpfung der vielen offenen und verdeckten Formen von Antisemitismus ist überfällig. Also ich denke, wir engagieren uns das schon relativ breit in Deutschland. Ich glaube nicht, dass es ein Land auf der Welt gibt, wo der Antisemitismus noch mehr auf der Agenda steht. Ja, also ich kann dazu mal sagen, ich war mal bei so einer Veranstaltung, in so einer Gedenkstätte bei mir in Hannover und die haben da irgendwie ja so richtig heftig zwischen den Zeilen gelesen. Irgendwie, die haben da so ein fiktives Schülergespräch irgendwie gehabt. Und dann hinterher haben sie dann irgendwie drüber geredet, welche Sachen da jetzt irgendwie so ein bisschen antisemitisch waren und dann noch irgendwie behauptet, dass diverse Bücher, die man irgendwie liest im Unterricht, auch eigentlich nicht gelesen werden sollten, weil die halt so, diese stereotype Denken irgendwie befördern. Das war irgendwie sowas wie, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Buch hieß, aber es war ein Buch, was ich früher auch in der Schule lesen musste. Ja, kommt ihr dann mit Meinungsmathematik an, wo sie dann extrem viel reininterpretieren an Dinge, die eigentlich sehr unbedeutend sind? Ja, es ist halt ein Buch, was eigentlich dagegen sein soll, aber um halt dagegen zu sein, musst du natürlich wieder darüber reden, dass es halt irgendwie Leute gibt, die irgendwie meinen, die Juden werden, keine Ahnung, was weiß ich nicht, was faul oder so. Und oder intelligent, was auch so ein Ding war, was sie da hatten. Irgendwie, die Juden sind intelligent, ist ganz böse, darf man nicht sagen. Lauter solche Sachen halt. Und weil das halt in diesem Schulbuch natürlich drinsteht, weil das, also es war irgend so ein Roman halt, den man in der Schule irgendwie liest. Und deswegen alleine nur, weil diese Gedanken da natürlich drin sein müssen, weil die ja irgendwie da thematisiert werden sollen, so nach dem Motto, als ob man das nicht den Leuten selber überlassen könnte, halt eben. Ja, aber wie willst du denn über Vorurteile aufklären, wenn du sagst, ich darf sie nicht nennen, aber es ist blöd, dass ihr sie habt. Der ist doch Gehirn verbrannt. Also, ja, weißt du, die meinten wahrscheinlich dadurch, dass das natürlich in Fiktion irgendwie verpackt ist oder in Roman auf jeden Fall. Also das haben sie es nicht so gesagt, aber ich denke mal, dass das wahrscheinlich die Idee dahinter war, weil ich meine, sie haben es ja auch aufgezählt in der halben Stunde da irgendwie, wie das war. Dass das deswegen die Leute halt unkritisch irgendwie aufnehmen oder so. Also wieder dieses übliche, die Kunst, die verdirbt dich so. Du brauchst keine Kunst mehr, nur politische Bildung wahrscheinlich. Ah, oh, meine Fresse. Ja, hier bei der Feier, Gedenkfeier, Trauerfeier zum Anschlag in Berlin wurde die gute Frau, die die Liberale-Moschee aufgemacht hat und die seitdem Polizeischutz braucht, weil Liberal und Islam beißt sich irgendwie und die wurde nicht eingeladen und man hat aber scheinbar irgendeinen Imam eingeladen, der halt radikalen Nonsens verbreitet. Und die Moschee meinte dann später auch, er ist gar kein Imam, obwohl es Internetseiten gibt, wo er als Prediger aufgezeigt wird, an so einer Presse schrieb gemacht, wo es hieß, dass das doch nicht ist. Und irgendwie finde ich es halt lustig, dass die gute Frau hier mit ihrer liberalen Moschee, dass die nicht eingeladen worden ist. Wobei, ja, ich keine Ahnung. Es gibt über 100 verschiedene Reformierungsbestrebungsbewegungen innerhalb des Islams und ja, wenn man denen nicht hilft, dann wird das Ganze halt nicht besser, sage ich jetzt mal so. Und deswegen, ja, gute Frau, ladet sie ein. So, ja, das würde Sinn machen. So, ja. Wir müssen durch Parteieintritt in alle wirklich demokratisch gesinnten Parteien dazu beitragen, dass die Parteiprogramme islamkonformer werden. Ach, das ist doch eine Antwort. Boah, da gehen bei mir schon alle Alarmsirenen an. Wenn da schon steht, wirklich demokratisch, kann das ja nur bedeuten, dass eine bestimmte Partei nicht als wirklich demokratisch wahrgenommen wird. Liebe ich da richtig? Die kann sich dann aber freuen, das ist dann wahrscheinlich in Zukunft wirklich die letzte Volkspartei oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der Text ist auch von 2004. Also. Aber es ist ein interessanter Text, lest ihn euch mal durch, also bei Zeilen. Also. Frankfurter Erklärung, ja. Ja, ich habe hier noch was von Frankfurt. Fand ich sehr lustig. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, da muss ich. Ja. Ja, also Eintracht Frankfurt will nicht mehr, dass AfD-Wähler, nicht irgendwie Mitglieder oder so oder Funktionsträger oder irgendwas, was man nachvollziehen, also wenigstens feststellen kann, objektiv irgendwie, sondern Wähler. Wähler nicht mehr Mitglied bei Eintracht Frankfurt sein können. Kann das, läuft das dann so, dass Eintracht Frankfurt nur jemanden mit in die Wahlkabine schickt oder was bei ihren Mitgliedern? Ich könnte es mir gut vorstellen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ja, ich finde es lustig, weil Eintracht Frankfurt ist ein wirklich von den Teams, ich sag mal aus Westdeutschland, jetzt mal abgesehen von irgendwie hier sowas wie Dresden oder so, sind das ja wirklich die größten Krawallmacher. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich glaube, das war 2002, in dem Jahr, als Hannover 96 aufgestiegen ist. Da war ich im Stadion am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt und habe gesehen, wie die Leute da, die Fans von Frankfurt, irgendwelche Signalraketen auf die anderen Blöcke abgeschossen haben und so ein Kram, ein Vorfall, der bis heute legendär ist. Und ja, also dass ausgerechnet die Leute jetzt hier mit Virtual Signaling um die Ecke kommen, finde ich lustig. Also kann ich mich auf jeden Fall drüber amüsieren. Ist nicht als Reaktion darauf auch irgendwie geleakt worden oder hat irgendjemand mal durchs Internet geguckt und hat festgestellt, dass einer von den Spielern von Eintracht Frankfurt auch in Frankfurt da in so einer radikalen Moschee ein- und ausgeht und dann irgendwelche Fotos da mit irgendwelchen Predigern gemacht hat? Ja. Das hatte ich auch gesehen, aber ich hatte es nicht verifiziert, aber ich hatte es auch gesehen. Ja, das war mir jetzt entgangen, aber ich kann mich auch auf jeden Fall noch daran erinnern, irgendwie in der zweiten Liga, als wir da mal waren, wo hier dieser Jermaine Jones, das ist ein Spieler, den die mal hatten, der hat sich in jedem Spiel eine gelbe Karte abgeholt und halt wegen unsportlichen Verhalten wirklich in jedem Spiel, habe ich noch nie erlebt. Und als ich mir bei der letzten Weltmeisterschaft ein paar Spiele hier angesehen habe, unter anderem auch von dem US-Team, wo der jetzt spielt, da habe ich mir BBC angeguckt und selbst diese BBC-Kommentatoren haben dann plötzlich darauf hingewiesen, dass er sich damals bei Frankfurt in jedem Spiel gelbe Karte abgeholt hat. Das war schon guter Sportjournalismus auf jeden Fall. Also ja, Frankfurt, ganz ja, aber ich finde es aber bedenklich auch einfach. Was kommt als nächstes? AfD-Wähler dürfen nicht mehr in dieses Museum oder? AfD-Wähler müssen in der Öffentlichkeit kenntlich machen, dass sie AfD gewählt haben, am besten durch einen Stern auf der Kleidung. Nee, aber ich sag mal, weißt du, wenn ich sowas lese, da frage ich mich wirklich, ob das irgendein von den circa 3700 polizeilich bekannten Hooligans wirklich interessiert. Ja. Hat er begründet, wieso er AfD-Wähler nicht? als Fan bei dem Verein habe. Weil das ja eine menschenfeindliche Partei irgendwie ist. Menschenfeindlich. Ja, wie war das hier? Rassistische und menschenverachtende Tendenzen. Ja. Ja, gut, das Problem hat der Fußball ja schon immer gehabt, ne? Wie ich schon gerade gesagt habe, auch durch die Hooligans teilweise, ne? Das gab ja damals richtige Bandenkriege fast schon, ja, wo die sich unter dem Deckmantel des Fußballfantums getroffen haben, um sich dann nach dem Spiel voll auf die Schnauze zu hauen. Und da waren dann halt eben auch nicht so mental leuchtende Beispiele dabei, die dann halt eben auch direkte Verknüpfung in die damalige Neonazi-Szene darstellten. Ja. Aber klar, AfD-Wähler sind das Problem, natürlich. Ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Taz dafür ist. Mann. Ja, und so als Kontrast habe ich hier nochmal dieses Jahr ausgegraben. Das ist ja eine muslimische Mutter, die nicht Mitglied in dem Verein BSV Hamburg 07 sein darf, beziehungsweise ihr Kind Regionalliga, nicht, geil. Weil sie ein Kopftuch trägt. Warum nicht? Oha. Weil sie ein Kopftuch trägt. Hä? Echt? Ja, also das ist jetzt hier ausgeblendet wegen Paywall, aber als ich es gelesen hatte, stand da, dass in der Satzung von dem Verein drin steht, dass sie nicht, dass sie überkonfessionell und so weiter sind, also quasi keine Religionssachen irgendwie haben wollen. Und damit haben die das gerechtfertigt, dass sie sagen, wenn sie ein Kopftuch trägt, das ist ein religiöses Symbol, dann darf sie nicht Mitglied werden. Ich würde sagen, unter dieser Voraussetzung könnte man das sogar respektieren. Ne? Also ich meine, ist ein religiöses Symbol, wie zum Beispiel Kreuz um Hals. Gut, wenn das in der Vereinssatzung steht, dann tja. Ja, aber was ich nicht ganz verstehe, wollten die Kinder da Sport machen oder sie? Soweit ich das verstanden hatte, war das irgendwie so ein Tanzsparte von dem Verein und das Kind wollte da tanzen. Ja. Also aber würde ich da jetzt sagen, da geht mir erstmal irgendwie das drum, dass das Kind irgendwie Sport macht und in der da, das heißt ja Integration im Endeffekt. Ich kann sagen, also wenn das Kind da Sport machen will, das ist doch deren, also das, da jetzt eine Uschi mehr oder weniger mit Kopftuch im Stadion vorbeiläuft, das ist doch eigentlich wirklich. Also im Prinzip ist jetzt quasi der Anklagepunkt, dass da keine extra Wurst gebraten wurde für die Dame und deswegen ist es rassistisch. Naja, die Frage ist ja, ob du was das Kind dafür kann. Warum darf das Kind jetzt keinen Sport machen, nur weil die Mutter sich ein Kopftuch aufsetzt? Ja, warte mal. Es hieß doch gerade, es war irgendwie eine Tanzveranstaltung, wo die Mutter als Aufsichtsperson hätte mitkommen müssen, oder? Ja, nee, und es geht generell um die Vereinsmitgliedschaft. Naja, also das finde ich tatsächlich auch Panne. Ich meine, warum kannst du das Kind nicht dafür bestrafen, dass die Mutter halt irgendwie daran glaubt, dass Sky Daddy will, dass sie sich ein Handtuch im Kopf schnallt? Das ist ja fast, als könnte man als AfD wieder nicht Frankfurt-Mitglied werden. Ah ja, ein unerträglicher Richter. Hier gibt es einen Richter, der Pfui-Pfui-Sachen denkt und sagt, und den wollen sie loswerden. Und deswegen gibt es hier einen Artikel, wo man ihm als geistige Erbe vom Nationalsozialismus unterstellt. Und ich habe keine Ahnung, wer dieser Richter ist. Ich habe keine Ahnung, ob das annähernd wahr ist oder nicht wahr. Aber ich fand es einfach nur, was ist ein Richter, der politisch im Abseits steht, scheinbar. So, wow. Also, keine Ahnung. So. Aber ja, ich fand es ganz interessant. Aber was hat er denn gemacht, dass man sagt, er steht offenkundig der NPD näher als im Grundgesetz? Ja, im Artikel gab es ein paar Aussagen. Ich muss kurz schauen. Er hat scheinbar gesagt, dass er hat irgendwann mal scheinbar die NPD gelobt und die NS-Zeit. Ja, ich glaube, ist es der meinte, die NPD war die einzige Partei, die immer vorbehaltlos zu Deutschland gestanden hat? Ja, genau. Ja, das ist aber auch schon eine scheiß Aussage, muss man mal fairerweise sagen. Ja. Das ist halt auch gar nicht, keine Ahnung. Aber ich bin der Sache halt auch nicht nachgegangen. Das Ding ist halt auch, wenn du nur einen Artikel hast, die Frankfurter Rundschau, weiß ich nicht. Also so, ich keine Ahnung. Ich will es nicht kleinreden, ich will es auch nicht großreden. So. Ich bin nur mit der Zeit vorsichtiger geworden, wenn einem solche Sachen halt präsentiert werden, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob das Quote Mining war, weil er das in einem Kontext gesagt hat, wo das nicht so schlimm war. Also, also das kann meinetwegen gerne Quote Mining sein, die einzige Partei, die immer geschlossen zu Deutschland gestanden hat. Also, was wirklich über die NPD geschrieben hat und die das jetzt nicht so gemeint haben, dass es eigentlich, keine Ahnung, die SPD ging oder so, dann würde ich das schon, ja, genauso wie die Herstellung von Mischvölkern. Eben, das ist schon. Also, das Ding ist, ich bin ja auch immer jemand, der sagt, so, du kannst nicht einen AfDler so grundsätzlich halt in die Pfanne hauen und da alles. Dem das schlecht im Mund rumdrehen, so gar kein Thema, so, aber wenn halt jemand von der AfD halt wirklich eklige Scheiße sagt, dann ist es halt auch eklige Scheiße und also, der scheint ja nun jetzt schon nicht von Pappe zu sein und dann darf man das halt auch so sagen. Und das stimmt. Die Herstellung von Mischvölkern. An der ich mich beteilige. Also. Echt? Ach ja, stimmt ja. Ja, also. Oh, und klappt das oder? Klappt bisher gut. Welchen ethnischen Hintergrund hat dein Liebchen? Darf man das wissen? Han Chinesin. Eine was? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Och. Also wär das jetzt ein anderes europäisches Volk gewesen, dann wäre das ja noch in Ordnung, aber du züchtest ja hier, halbasiatische Rassenschande. Bastarde, ja, also. die dann mit Reishüten und so Zwirbelbärten im Kindergarten sitzen und die ganze Zeit immer nur Ching Chong sagen. Ja, also. Deswegen finde ich es doch immer so lustig, wenn mir die Leute vorwerfen, du bist doch rechts, du bist Rassist. Also wenn ich irgendwas Kritisches zur Einwanderung sage und ich mir dann denke, ja, das erzähle ich gleich meiner Frau, dass ich wieder als Neonazi enttarnt worden bin. Ja. Und dann sagt sie, oh mein Gott, die Leute, die haben doch einen Arsch offen. Die mit ihrer politischen Weg. War das nicht so, dass die Han-Chinesen als Erste geschossen haben? Ah, egal. Kennt deine Frau dann auch den Begriff bei Su? Ja, ja. Sie konnte das auch gleich einordnen. Über Baizu haben wir es sogar hier bei den Weltraumaffen Monate vorher gesprochen, als noch niemand diesen Begriff kannte. Und ich dachte, dass der Marsaffe sogar den Artikel das erste Mal gefunden hatte. Boah, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist schon länger her, über ein Jahr, bevor auch Black Pigeons Speak das aufgegriffen hat. Und es geht ja mittlerweile hoch. Worum es geht, für die Leute, die noch nicht so lange zugucken. Ja, bei Zoom die chinesische Version von Social Justice Warrior, also ein weißer Gutmensch sozusagen. Das ist, ich glaube, das war das nicht irgendwie ein Wortspiel aus weiß, naiv und links? Ja, genau. Ja. Und die Merkel wurde ja auch schon so betitelt und das Wort gibt es halt schon länger, weil halt oftmals, ja, die Weißen halt dieses White Savior Komplex auch haben, dass sie die Welt retten müssen, dass sie sich für die Belange von allen möglichen Leuten einsetzen müssen und dass das aber irgendwie halt total merkwürdig rüberkommt und dass die Leute oftmals gar nicht wirklich Bescheid wissen, so und also über die Sachlagen und dass es dann sehr merkwürdig ist, wenn du dann als Chinese zum Beispiel mit so einer Person redest und du denkst, Alter, du kommst ja mit irgendwelchem Bullshit an, den eine hyperventilierende Presse dir vorgetragen hat und du denkst aber selber nicht drüber nach. Also so, und das finde ich aber geil. Die Chinesen haben negativ konnotierten Begriff für Leute, die Weißen sich dementsprechend gutmenschenartig verhalten. Das ist ganz schön rassistisch, die Schlitzaugen, oder? Ja. Ja, aber so, es ist doch auch wahr. Also, weißt du, es ist ja nicht so, dass da nicht auch ein Körnchen Wahrheit dahinter steht. So. Ja, ja, doch, stimmt. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wie so ein Begriff entsteht. Ja, ja. Ja. Aber was ist denn da mit der Frau Lamia Kador los? Ich habe die doch da oben, die guckte mich doch da an. Ja, hier geht es darum, dass die Nekla Kilik hier mal gesagt hat, ich sehe nach diesem Menschenbild, was der Islam übrigens auch vorgibt in der Erziehung, da gibt es ein Menschenbild, was konstruiert ist. Die Menschen haben nicht die Fähigkeit, ihre Sexualität zu kontrollieren und besonders der Mann nicht. Der ist ständig eigentlich herausgefordert und muss auch der Sexualität nachgehen. Er muss sich entleeren, heißt es. Und wenn er keine Frau findet, eben dann auch ein Tier oder eine andere Möglichkeit, wo er dem nachgehen muss. Und das hat sich so im Volk so durchgesetzt, das ist jetzt Konsens. Das hat sie gesagt und von dieser anderen Person, von dieser Lamia Kadour, wird jetzt... Ihre Antwort war dann sowas wie... wird das jetzt immer wieder gegeben, was sie gesagt hat, allerdings so, als hätte sie gesagt, dass ihre Ansicht das ist, dass die muslimischen Männer so sind und nicht, dass sie gesagt hat, dass die die Erziehung quasi diese Behauptung aufstellt. Und das ist halt eben das Ding. Und das hat halt eher der eine von der Ruhrbarone irgendwie mal aufgepuzzelt, wie lange das schon im Umlauf ist und welchen Weg das halt schon genommen hat, weil das natürlich dann auch irgendwie, also das falsche Zitat wird halt weiter zitiert, so nach dem Motto, die Merkel-Akelek, das ist ja voll die Rassistin, die meint irgendwie. Also Frau Kador hat Cherrypicking betrieben, um Gegner nicht in Sache zu stellen, sondern um sie mundtot zu machen über Rassismusvorwürfe. Ja. Okay, verstehe. Nein, doch. Ach Gott, immer noch. Ja, das Ding ist halt, wenn du eine Plattform hast, wo Bekennerschreiben veröffentlicht werden, dann ist das halt nochmal was anderes, wie wenn du den Kulturmarxismus aktuell Blog betreibst. So, sorry. Also, naja, selbst das Veröffentlichen von Bekennerschreiben ist ja nicht, in Anführungsstrichen, nicht schlimm, weil also das Bekennerschreiben werden ja manchmal auch in Zeitungen halt auch gepostet. Naja, aber ich glaube, politische Gegner mit Klarnamen, Adressen Fotos irgendwie ins Internet zu stellen, ist dann doch immer noch. Ja, oder Bombenbauanleitung zur Verfügung stellen oder Tipps und Tricks geben, wie man, wo man Polizei am besten treffen kann und solche Sachen. Aber das wird ja halt immer ignoriert, ne? Man sucht sich ja immer diese Punkte raus, wie, man kann das doch nicht verbieten. Die haben doch so tolle Aufklärungsarbeit geleistet. Ja, es ist ja auch tolle Aufklärungsarbeit. Trotzdem ist es irgendwie nicht so ganz legal, halt einfach Adressen von Leuten ins Netz zu stellen, nur weil man die scheiße findet. Ja. Und wenn die Seitenbetreiber diese Problematik nicht in den Griff kriegen, ja, dann muss man halt die Seite dicht machen, ne? Ja, also das Interessante ist halt eben, worum es jetzt im Prinzip geht. Also der Grund, warum es jetzt wieder aufgekocht ist, ist, weil es halt einen Vortrag gab bei diesem Kongress vom Chaos Computer Club jetzt in den vergangenen Tagen. Und der beschäftigte sich halt genau mit diesem Ding. Da ist wahrscheinlich auch dieses Zitat, das Verbot von Indymedia hatte politische Gründe jetzt her. Und in diesem Artikel geht es jetzt hier halt eben darum, dass ja das nicht nach Presserecht dicht gemacht wurde, die Seite, sondern halt eben nach Vereinsrecht. Also man hat quasi den Verein verboten, der das Ganze angeblich ausgerichtet hat, diese Seite, wobei, wenn man diesen Text liest, halt eben der Eindruck entsteht, dass es da gar keinen Verein gegeben hat, dass es quasi einfach gesagt wurde, so, ja, ihr seid ja ein Verein und deswegen hat man halt das Vereinsrecht genommen und nicht, wie hier steht, Telemediengesetz oder Rundfunkstaatvertrag, nachdem man halt eben hätte sagen können, jetzt dieser und jener Inhalt müsst ihr entfernen, ist halt eben nicht. Ja, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, mir ist es halt auch einfach relativ egal, welcher juristische Kniff dafür verwendet wurde. Ja, man muss sich halt immer vor Augen halten, dass es halt im linksextremen Milieu, dass das halt hervorragend vernetzte Leute sind mit guten Kontakten, auch in gesellschaftliche Schichten, in die Politik etc. pp., die sich halt einfach seit Jahren schon immer wieder Strafverfolgung entziehen, sich dabei selber halt hochfragwürdiger Mittel bedienen. Und wenn dann halt einfach mal eine Seite wie links unten, die halt einfach nachweislich illegale Sachen promotet und gemacht hat, ja, wenn die dann halt auch einfach mal mit so einem Rechtskniff dann halt zu Fall gebracht wird, dann kann ich damit als jemand, der den Rechtsstaat sehr hoch hält, kann ich damit trotzdem sehr gut. Ja, die Frage ist halt eben, welche Implikationen das halt in Zukunft dann für den Journalismus hat. Weil die nämlich hier in diesem Beitrag und wahrscheinlich auch auf dieser Republika-Tagung halt eben für diese Seite den Anspruch gelten lassen, dass es ein journalistisches Medium quasi gewesen ist. Also dass das, was da gemacht wurde, eine Art von Presse ist. Ja, vielleicht auch, aber garantiert nicht nur. Eben. Und ich kann ja nicht einfach anfangen, kriminelle Sachen zu machen auf einer Website. Also weißt du, dann kann ich ja in Zukunft auch einen Blog betreiben, also so eine Nachrichtenseite betreiben, wo du nebenbei noch illegale Lieder runterladen kannst, und wenn es dann verboten wird, sag ja, aber das kannst du nicht machen, weil das ist ja Presse. Ja, das Problem ist nur so ein bisschen, also ich glaube halt eben auch, dass, wenn sie jetzt hier meinen, so, ja, es gibt ja Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag, ja, was sollst du jetzt tun? Wenn du jetzt geschädigt bist von dieser Plattform, sollst du dann dir einen Anwalt nehmen und quasi das gleich aktenkundig machen, wer du bist und wo du wohnst und alles. Und das wird dann schön an die hingeschickt, weil das ja dann zu einem Streitfall irgendwie dazugehört. Ja, es ist vor allen Dingen, es ist wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Du willst auf der einen Seite, willst du von den guten Rechtspositionen profitieren, indem man dich nicht mehr drankriegen kann, weil du bist ja Medien und bla bla. Ja, aber auf der anderen Seite willst du auch für nichts zur Verantwortung gezogen werden können, was du dann an Schindluder auf deiner Seite treibst. Ne? Also wenn da steht, es ist überhaupt nicht klar, wer das wirklich betrieben hat. Ich finde, das ist schon eine relativ merkwürdige Grundlage, ja, um dann auf der anderen Seite zu sagen, aber wir wollen jetzt hier hochoffiziell behandelt werden. Dann macht's doch hochoffiziell. Dann macht doch links unten in die Media unter neuen Namen als richtiges Medium neu auf. Ja, klärt, dass ihr dort in diese Rechts, als so eine Rechtskörperschaft wahrgenommen werdet. Dann lebt aber auch mit den Konsequenzen. Wenn dann Leute kommen, die bei euch auf der Seite Sachen posten, die halt kriminell sind, dann werdet ihr als Betreiber auch dafür verknackt. Ja, und außerdem, wenn sie jetzt diesen Trick anwenden und sagen, es ist ja ein Presseerzeugnis, dann können sie ja nicht im nächsten Ding schreiben, es ist unklar, wer es betrieben hat. Denn für Presseerzeugnisse gibt es ja in Deutschland immerhin auch eine Impressumspflicht, wo dann auch noch halt eben jemand genannt werden muss. Und das war ja dieses Ding, was sie die ganze Zeit Facebook andichten wollten, so nach dem Motto, die müssen ja so eine Art Chefredakteur haben, der dafür gerade steht, was da geschrieben wird an Meinungsäußerungen. Aber auf der anderen Seite gibt es dann so eine Seite wie links unten, wo du dann nicht hinschreiben musst, wer es ist, aber man sagt dann trotzdem so, ja, das ist alles Journalismus, was wir ja machen. Zumal ist das ja eh alles Spiegelfechterei, weil die Seite an sich ist zwar weg, aber in dem Mediabereich Deutschland läuft das ja alles lustig weiter. Also ja, also hat man jetzt gesehen, ich meine, da wurden ja jetzt auch irgendwie als Reaktion auf die G20-Durchsuchungen, die ja auch geplatzt sind, weil die scheinbar irgendjemanden in der Polizei drin haben, der die vorgewarnt hat oder man weiß nicht, wie es kam. Als Reaktion darauf wurde auf Indymedia, also auf der Mutterseite, wurden ja auch erstmal über 50 Polizisten nackig gemacht mit Bildmaterial. Mit ja, daraufhin hat es aber jetzt die letzten Tage ja noch eine weitere Reaktion gegeben. Ne? Es kam auch ein Schreiben wohl an die Bewohner der Riga, wo anonyme Leute mit dem, wie haben sie sich genannt, Zentrum für politische Korrektheit. Die haben ihnen gedroht, Fotos, Strafsachen etc. pp. Über die Menschen in der Riga zu veröffentlichen, wenn sie mit dem Blödsinn nicht aufhören. Hast du da zufälligerweise einen Link? Boah, nee, jetzt nicht aus der Hand. Also wenn es ja in den Tagen nochmal über den Weg läuft, müsste ich mal nachschauen, ja. Aber da hieß es dann halt auch, die Informationen, die in diesem Brief als Beispiele drin sind, scheinen auch aus Strafverfolgungsbehörden zu stammen, weil da wären Ausweisfotos etc. pp. Dabei. Oh, Sarah Rambatz, lass mich raten, ich habe das Interview noch nicht gelesen. Da ist eine Menge Mimimi und ich bin das Opfer drin. Wetten? Ja, das ist doch die Frau, die gesagt hat, sie möchte gerne Filme sehen, in denen Deutsche sterben, oder? Ja. Rambatz. Ja. Gut, ich meine, ich bin ja nach wie vor immer noch auf Imageboards unterwegs und da kursieren dann halt eben auch ihre Adresse und mit Telefonnummer und allem drum und dran. Es gibt also Leute, die ihr wirklich nachstellen. Ja. Irgendwo ist das Mimimi doch gerechtfertigt, oder? Ich meine, da muss doch eine Grenze geben. Ja, so was ist gar keine Frage. Wenn du bei dir alles, was in deine persönliche Privatsphäre eindringt und was mit Bedrohungen und illegalen Sachen zu tun hat, wie Beleidigung, ist auf jeden Fall zu viel. Aber ich weiß halt auch, dass als der ganze Shitstorm losging, der auch absolut gerechtfertigt war, war ihre erste Reaktion war ja auch sofort, ich bin hier das eigentliche Opfer. Ja, das war die Initiativreaktion. Auf jeden Fall, klar, aber ich meine, trotzdem, ja, die Leute verstehen wieder nicht, ja, wenn sie ihr auf diese unlautere Art und Weise nachstellen, recht, weißt du, geben sie ihr Grund, weißt du, dass sie sich rechtfertigt sieht. Also, ja. das ist gerechtfertigt. Also, ja. Die hat eh schon ein Opfernarrativ in ihrem Kopf, was es sich rumspinnt, und dann kommt Trottel her und geben ihr noch Munition, das mit mehr Nachdruck zu behaupten. Good job. Richtig. Jetzt kann sie als Opferheilige durch die Medien getragen werden. Ja. Super. Alleine schon wieder, weißt du, hier dieses liebe Mädchenbild und so weiter, da weißt du ganz genau, was da, weißt du, wenn die Leute aufhören würden, sie unter der Gürtellinie anzugreifen, Keck, dann würden diese bescheuerten Artikel und Interviews auch aufhören, weißt du? Ja, das ist das Ding. Das sind halt Trottel, Alter. Ja. Tut mir die auch noch legitimieren. Behindert einfach. Doxer. Ja, Sozialverbände wollen Flüchtlingsnachzug. Juhu! Und hier werden jede Menge Zahlen durch die Gegend geworfen, wie viel angeblich als großer Zahlenkrieg hier, wie viele, also es geht um Familien. Maximal 70.000 für die anerkannten Flüchtlinge. Mit der Zahl haben die doch gerechnet, oder? Weil die gehen ja nicht von der Gesamtanzahl von Flüchtlingen ab. Die wurden hier nochmal extra aufgeführt. Wo war das hier? Also irgendwo stand hier auch, wie viel durch die Anerkannten schon erwartet werden. Ja, also es ist halt viel Zahlen hin und her. Wir sind ja nicht total überlastet. Lass uns doch nochmal eine halbe Million nachholen. Natürlich gute Idee. Natürlich ist die Zahl, die halt eben, also es geht jetzt hier um Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Paritätischer Wohlfahrtsverband, DRK, Diakonie und Zentrale Wohlfahrtsstelle Juden in Deutschland. Keine Ahnung, wie groß die ist. Auf jeden Fall, ja. Die sind halt eben der Meinung, das müsste man unbedingt machen wegen der Integration, was ja eigentlich bei diesen subsidiär Schutzpflichtigen auch eigentlich vollkommener Humbug ist, weil warum sollen sich Leute integrieren, die sowieso nur vorübergehend Aufenthaltsrecht in Deutschland haben? Also, die haben ja im Prinzip keine Bleibeperspektive. Aber um die geht's halt hier nur. Ja, und alle haben andere Zahlen. Und ich fand das auch lustig, dass hier stand auch irgendwo, dass die, also bei der gescheiterten Sondierung für die Jamaika-Kooperation gingen sie von 300.000 weiteren Migranten aus. Also diese Zahl ist ja schon relativ hoch von den anderen, die sie hier haben. Und ich würde mal sagen, dass das wahrscheinlich auch die wahrscheinlich ist. Es gab doch jetzt auch das erste Härtefall-Ausnahmeurteil, wo dann halt ein Junge einfach mal 9 Familienmitglieder nachgeholt hat. Schön. Das wird was. Es wird auf jeden Fall weniger sein, wie sie dort angeben, weil bisher bei so Zahlen vom Staat es nie mehr wird wie weniger. Das ist noch nie vorgekommen. Schaut euch, Stuttgart 21. Ja, schaut euch jedes Großprojekt an. Die werden normalerweise günstiger abgeschlossen, wie man am Anfang dachte, dass sie kosten. Und genauso wird es bei der Zahl auch sein. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Und wenn ich falsch liege, tut es mir leid, aber ich bin da eher, glaube ich nicht. Das weiß ich. So. Ich habe vollstes Vertrauen in unseren Staat. Außerdem unser Bundespräsident hat in seiner Weihnachtsansprache gesagt, wir müssen einfach auch mehr dem Staat vertrauen. Ich finde, das ist auch richtig so. Weil der Staat hat mich noch nie angelogen oder enttäuscht. Ja, dafür aber die Wochenmärkte. Also, was ist schon wieder mit diesen Wochenmärkten los? Die Wochenmärkte erzeugen Umweltgentrifikation, weil sie die weiße Art, Essen zu konsumieren, strukturell verstärken. Diese Schweine. Ja, wir können die. Die sind doch vor allem öfter in wohlhabenden Gegenden als in Slums. Da sieht man doch gleich, wes Geisteskind so ein Wochenmarkt ist. Ja, Faschismus pur. Ja. Also. Aber Döner essen wäre dann wieder Cultural Appropriation. Man hat es nicht leicht heute Montag, aber man muss schon woke sein. Also. Ist egal, was du machst oder was sie ist, ist rassistisch. Okay, angekommen. Ungefähr so. Ja. Ah ja, hier, endlich habe ich es mal geschafft, meine Lieblingssportart unterzubringen. Der Chris immer mit seinen Fußballsachen über Eintracht Frankfurt und so. Immer, das war das erste Mal. Lewis Hamilton hat irgendwie Formel 1 Weltmeister seit ein paar Wochen, hat Weihnachtsfotos von seiner Familie kommentiert und auf einem hat sein kleiner Cousin, glaube ich war es, nee, Neffe, hat ein Frauenkleid getragen und war so ein Zauberelfen irgendwas Kleid. Und er hat ihm halt ganz treu gesagt, hier Jungs tragen keine Kleider. Schnitt. Einen Tag später, Entschuldigung, habe ich alles nicht so gemeint, tut mir schrecklich leid, natürlich dürfen Jungs auch Frauenkleider tragen, etc. pp. Also nicht, dass ich jetzt meine, dass Jungs keine Frage, die können wegen mir machen, was sie wollen, aber ich finde halt, wenn man der Meinung ist, Jungs sollten keine Frauenkleider tragen, dann kann man das ruhig auch sagen und ich sehe das jetzt nicht so als ein Verbrechen, für das man sich dann vor der versammelten Öffentlichkeit entschuldigen müsste. Ich verstehe es nicht. Also. Ich finde das so gut, dass es auf Motorsport total veröffentlicht wird. Ja. Es dauerte nicht lange, ehe die Kritiker auf den Plan gerufen waren. Es meldeten sich homosexuellen Verbände und andere Interessensvereinigungen, aber auch Privatpersonen zu Wort. Da steht wieder Fehltritt. Was hat denn der Schlingel schon mal ausgefressen? Wüsste ich jetzt gar nicht, was er. Wahrscheinlich irgendwie so gerade den Leuten gesagt, eure Armut kotzt mich an. Es könnte auch einfach sein, dass er weiß ist. Und dann haben die gesagt, jetzt ist er nicht nur weiß, jetzt schreibt er auch noch Sachen. Der Luis ist doch nicht weiß. Stecke dir dein giftiges Männlichkeitsbild in den Hintern. Giftiges Männlichkeitsbild. Toxische Maskulinität. Hervorragend. Oh, wir haben einen Gast zu begrüßen. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo, Small. Ich bin der Price. Ja, der Price. Das ist der Mann, der mir die schönen Bilder macht, die ihr auf unseren Thumbnails seht und auch sonst einigen Blödsinn. Das ist unser Sugar Daddy. Ja. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Und ich sehe Lewis Hamilton. Und Lewis Hamilton war ja vor kurzem auch schon in den Nachrichten im Zusammenhang mit den Paradise Papers. Deswegen dachte ich, ich springe mal direkt jetzt dazu. Ah, stimmt, ja. Lewis Hamilton hat irgendwie auch eine Weil er hat so viele Millionen verdient, dass er die irgendwie auch ins Trockene bringen muss. Es reicht also nicht, wenn er Nachsteuer irgendwie noch ein paar Millionen hat. Er möchte gern Nachsteuer alles oder mehr. Oder wie auch immer. Furchtbar. Also es ging da ganz konkret um ein Flugzeug, aber dazu an einem anderen Zeitpunkt vielleicht mehr. Ja, das war irgendwie diese Geschichte, dass wenn du das über die Isle of Wight nach Europa importierst oder was war es, oder Isle of Man. Dass du dann irgendwie irgendwelche Steuern sparen kannst. Ne? Ja, man spart sich die Importsteuer und auch noch andere Kosten. Der Hamilton, Mann, erst die Boxen selbst und dann das. Ja, und hier haben wir eine Schachspielerin offensichtlich. Aber das ist nicht die, die diese Woche gesagt hat, sie nimmt nicht an den Weltmeisterschaften teil. Ne? Nee, die war aus der Ukraine. Ja, sondern eine Iranerin, die keine Lust mehr hat auf die muslimische Bevormundung in ihrem Heimatland und jetzt sich darum bemüht, in die USA abzuwandern. Und aber kann man den Iran einfach so verlassen? Ich weiß gar nicht, wie ist das denn? Teils. Festgehalten, oder? Teils. Also es hat seine Hürden, es ist aber auch nicht unmöglich. Also ich hab einen iranischen Bekannten, der relativ regelmäßig von seiner Familie Besuch kriegt, also von allen möglichen dort. Männlich, weiblich, alt, jung. Wüsste ich jetzt nicht, was die da für Probleme hätten. Na gut, ist ja in Diktaturen halt manchmal. Deswegen, ich habe mich ja gefragt, weil ich einfach nicht weiß, ob die Iraner das auch so machen. Also klar, kann sein, ich meine, das ist jetzt auch nur eine Anekdote, ne? Aber wie gesagt, ich habe einen guten Bekannten, der ist Iraner und der kriegt eigentlich mindestens 2-3 Mal im Jahr kriegt der Besuch irgendwie von den Eltern oder Geschwistern oder Onkel, Tante und weiß der Geier. Ja, wenn jetzt die Hengame Yagubi Farah im Chat wäre, die kommt ja aus der Gegend oder ihre Eltern, die könnte uns weiterhelfen, aber ich glaube nicht, die hört uns heute mal nicht zu, die ist feiern. Die ist leider damit beschäftigt, News auf Twitter zu teilen. Aber die feiert ja aber nicht mehr mit weißen Frauen, weil sie festgestellt hat, dass das im Zweifelsfall Komplizen von weißen Männern sind. Entschuldigung, jetzt hätte ich gerne nochmal gefragt, warum sie denn jetzt den Iran eigentlich verlassen hat. Ich glaube, sie ist in Deutschland geboren. Oder okay. Wem ist in Deutschland geboren, oder? Don't send nudes, please. Hier geht es darum, dass ihr kennt auch Cards Against Humanity. A bigger, blacker dick. Ja, und die haben halt jetzt ein neues Pack veröffentlicht, was The Chosen People heißt. Und The Chosen People meint halt, The Chosen People, also. Ja, ja. Und dann gab es halt einen Shitstorm, dass es halt bei Target nicht verkauft werden soll, weil es halt einen antisemitischen Unterton hat. Und das Kartenspiel. Bei dem Kartenspiel kommt aber niemand gut weg, weil einfach die Intention von dem Kartenspiel ist, assi zu sein, zu allen Leuten. Das ist, warum es lustig ist. Also, ich muss auch sagen, dass mir einige, ich habe ja ein paar Texte gelesen, die so kursiert sind von den Karten, Und ich würde auch sagen, also ich hätte auch ein Kloß im Hals, den Scheiß zu spielen, ganz ehrlich. Also nicht, dass ich nicht will, dass es verkauft wird oder so, aber ich weiß nicht, ob ich daran Spaß hätte, irgendwie über den Teil von Anne Franks Buch zu sprechen, in dem sie über ihre Vagina spricht oder irgendwie so ein Scheiß. Also das ist mir dann doch eine Nummer zu respektlos. Aber lieber Mars, du weißt doch, die Grenzen der Meinungsfreiheit erweitert man nur, weißt du, indem man zum Beispiel Sachen wie politische Korrektheit einfach mal außen vor lässt. Da sind solche Spiele eigentlich ganz gut geeignet dafür. Ja, aber auf der anderen Seite ist die Frau halt auch, also die ist real existent gewesen und sie ist unter ziemlich üblen Umständen gestorben. Ich weiß nicht, ob ich, also es geht mir nicht jetzt per se darum, dass man darüber keine Witze machen darf oder irgendwas, aber ja, dieses minderjähriges Mädchen irgendwie als das durch die Nazis getötet worden ist, so als Aufhänger für einen Pun zu benutzen, kann man machen, finde ich aber äußerst low-hanging fruit. Also ich erinnere mich da an Family Guy, wo es die Szene gibt, wo Anne Frank von der Gestapo erwischt wird, weil Peter laut Chips isst. Ja. Ja. Ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was anderes, aber ich finde es auf jeden Fall lustig, dass sie meinen, es ist nie unsere Intention, unsere Gäste, das sollen wir die Kunden sein, oder ja, zu offenden mit den Produkten. Also ich denke mal, das ist doch ein super Markt. Ja, ich meine, Target ist ein Supermarkt, soweit ich weiß. Und also da gibt es doch sicherlich entweder Fleisch oder irgendwie veganes Ersatzfleisch und egal, was auch immer es da gibt, irgendwie ein offendet es doch garantiert. Also ich, meine religiösen Gefühle werden deutlich verletzt, wenn ich alkoholfreies Bier sehe. Das sollte ich dir auch mal fragen. Oh, Ave Maria. Ja, also. Ich sage mal, weißt du, dieses Beleidigtsein, dieses Offendetsein, das ersetzt keine Kritik. Also einfach da im Voraus allen Gehorsam. Roboter, hast du Geld? Das geht nicht mehr. Ja, scheiße, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe mal ein neues Headset, ich habe eine 50.000er Leitung. Keine Ahnung, Mann. Discord ausmachen, auf jeden Fall. Noch? Discord ausmachen, Skype ausmachen. Hab ich alles aus? Steam. Okay. Hab ich auch aus. Haben Sie schon einmal den Rechner neu gestartet und geguckt, ob sich das Problem dann von alleine gelöst hat? Kannst du das in dem indischen Akzent sagen? Haben Sie eventuell den Rechner schon einmal neu gestartet und geguckt, ob das Problem sich dann von alleine gelöst hat? Nein, ich bin doch nicht bescheuert, ich kann doch mit dem PC umgehen, aber ich starte mal neu, bis später. Did you try turning it off and on again? Gründe für den Populismus. 50 motzig in der Psychokrise. Warum sind viele Deutsche so wütend, obwohl es der Wirtschaft so prima geht? Vielleicht liegt die Antwort ja darin, dass wir gerade einfach zu viele Menschen Anfang 50 haben und die sind laut Wissenschaft besonders unzufrieden. Es ja, liegt aber nicht daran, dass Grundrechte beschnitten werden. Es liegt nicht daran, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Es liegt nicht daran, dass ohne die Menschen zu fragen irgendwie Hunderttausende hier eingewandert sind und so weiter und so fort. Es liegt daran, dass die Leute Anfang 50 besonders unzufrieden sind. Vor allen Dingen denke ich mir dann immer, was heißt denn, ja, es geht der Wirtschaft gut, das ist ja schön für die Wirtschaft. Mhm. Ja, aber was heißt das für den Einzelnen? Ja, aber das ist doch immer dieses, das ist das ewige Märchen vom Trickle-Down-Effekt. Das kennen ja, wir. Ja, aber guck mal, selbst wenn man dann sagt, oh ja, und die Bruttolöhne, die steigen alle so toll, ja, was hilft mir denn? Was hilft mir das denn, wenn mir der Staat dann einfach mit den Abgaben trotzdem noch 50% von meiner Kohle abnimmt? Oder die Butter auf einmal das Doppelte kostet. Richtig, genau. Also ja, das ist ja durch mehrere Medien gegangen, diese Studie da. Und das war halt einfach mal so ein schönes Lehrbeispiel dafür, wie du halt scheinbar so eine medial-politische Filterblase hast, die das halt einfach überhaupt nicht mehr durchdringen kann. Diesen Schleier, hinter dem sie sitzen, die einfach das gar nicht mehr sehen. Also die halt wirklich den Menschen nicht mehr aufs Maul gucken und das auch nicht mehr erkennen, was da überhaupt los ist. Die sehen nur noch ihre nackten Zahlen und ihre Statistiken und denken sich, aber was ist denn da los? Es müsste doch alles gut sein. Warum maulen die denn rum? Das Ding ist auch, ja, Gründe für den Populismus. Seit den 70er Jahren waren 80% der Länder, in denen es Bürgerkriege gab und Staaten, die zusammengefallen sind, waren das Länder, die eine Youth-Bulk hatten, also eine Bevölkerung, die sehr jung war. Deswegen ist es dann eigentlich nicht so schlimm, wenn die Leute immer nur meckern und aber nicht jung sind und ihre Meckerei tatsächlich umsetzen. Also, Vor allem könnten die Arschgeigen, die Undankbaren, mal drüber nachdenken, wer von diesen Leuten vielleicht schon die letzten 30, 35 Jahre daran gearbeitet hat, dass sie jetzt das haben, was sie haben. Ne? Ja. Dass sie jetzt diese Möglichkeiten nutzen können, die der Staat ihnen stellt. Weil die, anstatt ständig auf alten Leuten rumzuhacken, ich meine, ich bin ja auch jetzt fast Anfang 50, so lange ist es nicht mehr. Ich verstehe, was die meinen, Midlife-Crisis etc. pp., aber daraus jetzt den Populismusstrick zu drehen, finde ich sehr zynisch, weil die Menschen haben schon immer Midlife-Crisis gehabt, Männer mehr als Frauen, und das hat auch schon vor dem Aufstieg der AfD oder der Flüchtlingskrise oder irgend sowas funktioniert, ohne dass es da irgendwie Nazi-Auswüchse gegeben hätte. Ja, das ist hier das Ding, diese, das habt ihr sicher alle mitgekriegt, in Berlin und vielen anderen Großstädten gibt es diese Sicherheitszonen für Frauen bei den großen Veranstaltungen jetzt zu Silvester. Sowas kann übrigens auch ein Grund dafür sein, dass Leute unzufrieden sind, weil komischerweise haben wir das vor 2, 3 Jahren noch nicht gebraucht. Ja, aber du weißt ja, dass sich bei uns nichts ändern wird. Vor allem ist das Ganze ja eigentlich total dumm gelaufen. Ne? Man hätte sich ja auch eine Marketingstrategie überlegen können, wo man zum Beispiel sagt, ja, nur für Frauen bieten wir jetzt Bierzelte an, mit freiem Ausschank und Alkoholgenuss. Ja. Anstelle jetzt hier von so Sicherheitszelten zu reden, die den Charakter eines Roten Kreuz, einer Roten Kreuz Notfallstation haben. Aber darum geht es mir eigentlich bei dem Artikel auch gar nicht, sondern wenn der Chris mal runterscrollt bis zu dem Tweet von Ali Udlu, das ist eigentlich das, was ich zeigen wollte. Ali Udlu, an dem Artikel. Mit den Männern mal wieder. Da ist er. So, am Brandenburger Tor soll es dieses Jahr zu Silvester ein Gehege für Frauen geben. So ist das, wenn Staat und Gesellschaft versagen, hat der Ali geschrieben. Und oben drüber steht, Rechte, Ausländerfeinde und andere Panikmacher nutzen die Debatte, um Pauschalstimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Und darunter dann der Tweet von einem Ausländer, von einem queeren Ausländer. Ja, der Polizeischutz hat. Islamapostatischen Ausländern, der Polizeischutz hat. Das ist dann eure, das ist eure Dokumentation von rechten Ausländerfeinden und Panikmachern? Meine Fresse, Alter. Bento? Wenn ich das sehe, werde ich echt sauer, Alter. Bento, ja, Leute, das ist echt erbärmlich, Alter. Ich meine, meine Fresse, Alter. Dann nehmt ihr euch auch noch den Ali. Ihr hättet doch so einfach irgendjemand anders finden können, der was Ähnliches schreibt. Aber dann kommen sie auf den Ali Udlu, Leute. Meine Fresse, seid ihr geistig behindert. Es ist echt nicht zum Aushalten. Bento ist einfach nur gesellschaftsschädigendes Yellow Press Blockgrütze, die einfach die Gesellschaft wäre besser damit beraten, solche Sachen einfach nicht zu haben, nicht zu konsumieren und einfach alle Leute, die an diesem Produkt mitwirken, zu schämen in der Öffentlichkeit und zu sagen, hey, du hast was mit Bento zu tun, ich finde Leute, die Heroin verkaufen, scheiße. Und das, was du verkaufst, ist geistiges Heroin. Es macht die Menschen dumm, schlecht recherchiert und dumm rumpöbeln. Wirklich. Das ist hier rechte Ausländerfeinde. Ali Udlu ist ein rechter Ausländerfeind. Meine Fresse, Alter. Ja, das hat ja mit Recherche eigentlich nichts zu tun. Das ist ja so eher schon so ein Framing halt, ne? Weil die anderen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, was sie hier schreiben, also dass das eine Unfallhilfstelle ist. Also ich war ja mal beim Roten Kreuz und das ist halt auch so, die gibt's überall. Also wenn du ein Konzert hast oder irgendwas, wo mehr Leute irgendwie sind, dann hast du entweder irgendwie einen Wohnwagen oder wenigstens einen Rettungswagen da stehen oder halt eben irgendwie so ein Zelt. Halt für die Leute, denen da irgendwie schwindelig wird oder was weiß ich nicht was. Alles, was es halt so gibt, wenn viele Leute irgendwie zusammenkommen. Das, was ich halt nur nicht nachvollziehen kann, was ich viel schlimmer fand, ist halt eben dieses Ding, dass sie hier schreiben, dass es beim Oktoberfest von Frauenorganisationen sowas irgendwie gibt. Und bei der Nummer, da schlagen bei mir halt alle Sachen irgendwie aus. Weil erst irgendwie davon reden, wie viel Vergewaltigung es angeblich auf dem Oktoberfest gibt und dann sich selber da irgendwie hinstellen und dann da irgendwie so ein Zelt machen, so nach dem Motto, hier, wenn du ein Opfer bist, dann geh hierher, kriegst du Aufmerksamkeit von uns oder so. Also das, da im Hintergrund steht Annetta Kahane und macht Häkchen auf ihrer Strichliste sexueller Belästigung beim Oktoberfest. Ja, also da, das finde ich schon viel fragwürdiger. Weil also es ist ja anderen Sachen, die passieren halt auch, wenn viele Leute irgendwie da sind. Aber ich Und frage mich, ob dann halt jemand wirklich von der Amadeo-Antonio-Stiftung da am Eingang von dieser Frauen-Area steht und halt jedem, der da reinkommt, sagt: Aber denken Sie dran, die wahre Gefahr, die ist bei Ihnen zu Hause. Weil da ja, passieren die garantiert meisten nicht. Verbrechen. Also wenn das Rote Kreuz das betreibt, dann steht da garantiert keiner von der Amadeo-Antonio-Stiftung und sagt da irgendwas. Also, selbst wenn das in Berlin ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Haben die ja bestimmt auch anderes zu tun, ja. Ja, also ich finde es halt auch ziemlich aufgebauscht, auf jeden Fall, diese Nummer. Also diese Oktoberfest-Sache ist sicherlich was anderes gewesen, aber wenn die da einfach nur irgendwie sagen, ja, wir haben hier ein Zelt, da sollen die Leute hingehen, wenn ihnen was passiert ist. Ist das ja was anderes, wie irgendwie, weil es klang halt so nach dem Motto, ja, hier ist der Bereich, wo sich die Frauen bitte die ganze Zeit aufhalten sollten, damit ihnen nichts passiert oder so. Und das war es halt nicht. Ja, wie gesagt, es ging mir auch gar nicht um die Sinnigkeit von Ja, ich wollte dem das jetzt nur ganzen nochmal Artikel klarstellen, weil es ja oder eben hieß, das so. wäre schlecht Ja. recherchiert und so. Und das steht ja hier schließlich in dem Beitrag halt eben auch nochmal drin. Ja, das muss man schon anmerken. Das stimmt schon. Ja, Chaos Computer Kongress. Angeblich ist es ein Chaos Computer Kongress, der über Jahre den Leuten ermöglicht hat und beschützt hat, zu vergewaltigen und zu ja, misshandeln und denen eine Plattform gegeben hat, die das machen und so weiter und so fort, meint diese Aktivistin hier natürlich aus dem progressiven Milieu auf diesen Dingen. Weil damit ist der Chaos-Kongress ja komplett infiziert. Also wir hatten da ja im letzten Jahr auch schon mal drüber gesprochen. Da gab es ja irgendwie letztes Jahr oder Geil. vorletztes Jahr dieses Ding, wo sie da diese Kopftuchmuslima als Keynote-Speakerin hatten, aus Gründen, die kein Mensch nachvollziehen kann, die da nur irgendwas von Diversity und sowas geredet hat und nichts von Technik. Wo das halt eben Technikkongress ist. Und wo da ja auch Antiverfahren gehisst werden auf diesem Kongress. Und Ja, aber dieser. geschieht ihnen recht, Alter. Die lassen sich mit den SJWs rein und jetzt kommt das, was halt immer kommt, wenn du mit denen zusammenarbeitest. Ja, Hysterie, Hysterie, Hysterie. und der Link ist halt eben jetzt hier dieses Ding hier gewesen, wo es hier halt um den, da hatten wir auch intensiv drüber berichtet, um den Applebaum ging vom Tor-Projekt, wo er dann von zurücktreten musste. Also ein Projekt halt eben, wo du ins Internet gehen kannst, ohne dass deine Spur nachverfolgt werden kann, was ja auch ein Riesending ist eigentlich für den Journalismus, was ein Riesending ist für die Redefreiheit. Und ja, da jemand halt gebootet wurde, aufgrund von Anschuldigungen, sexuellen Anschuldigungen. Und das haben wir ja schon häufiger gehabt, auch hier den von WikiLeaks haben sie ja auch wegen angeblicher Vergewaltigung da versucht rauszukriegen aus dem Ganzen. Und ja, da muss man halt schon irgendwie einen Aluhut aufhaben, dass das halt auf jeden Fall ziemlich häufig passiert, dass so Leute, Vor allem, die mit solchen Tools irgendwie zu tun haben, da gebootet das ist werden der Typ. mit solchen Anschuldigungen. Ja, also das ist ja in der Linux-Community auch passiert. Also. Aber ist der Typ von WikiLeaks nicht auch Opfer von so einer Anschuldigung gewesen, wo es gar nicht um so eine echte Vergewaltigung ging, sondern um so eine schwedische Ja, Vergewaltigung? Da gibt es doch auch das genaue Ding, was ihm vorgeworfen wurde, war, dass er angeblich das Kondom kein Kondom ausgezogen haben benutzt soll. hat. Ja, das war dieses Ding auf Am jeden Fall. meisten triggert mich eigentlich, dass diese Tante dafür den Namen Lovecraft abwandelt und benutzt. Was Ja, denn der war doch nur? voll der Mega-Hasser, wissen wir doch alle. Nee, also Mich mich erinnert. nervt es einfach nur, weil ich den Mann gern schätze. Natürlich. Gibt es da irgendeine Bezugnahme auf diesen Jakob Appelbaum, über den wir auch schon mal gesprochen haben? Ja, das ganze Ding hier. Es geht quasi halt eben Das ganze Ding. darum, dass er halt ein Abuser ist und der CCC nicht ihn dreifach und hundertfach Ah. irgendwie sagen wollte, dass er doof ist. Also soweit ich weiß, war er noch nicht mal, Steve Rappigate. war er noch nicht mal Versteht's da? gescheduled, um da irgendwo zu sprechen oder so. Es geht einfach nur darum, dass sie von denen irgendwie erwartet hat, so nach dem Motto, ja, hier äußert euch mal dazu, Organisation, Team des CCTs, über die ganzen Vergewaltiger und Abuser, die ihr hier irgendwie habt. Wie Äußert euch schön, mal. schreibt sie irgendwie, Aber. alle anderen außer dem CCC hätten innerhalb eines Monats geantwortet, aber der CCC hat sich mehr als einen Monat Zeit gelassen, um auf meinen wichtigen Brief zu antworten. Haben die sich etwa damit befasst und wollten halt abwägen, anstatt sich voll drauf zu stürzen und zu sagen, du hast recht, ja, hier sind überall Vergewaltiger bei uns im CCC. Ja. Ja, was erwartet die denn bitte für eine Antwort? Ja, das erwartet die. Guck mal, wenn das erschienen ist. Heiligabend. Traurig. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, wenn das schon... Okay, ich sag mal so, Jakob Appelbaum, der war ein Arschloch, hat sich wie ein Wichser verhalten, ja, aber den als Serienvergewaltiger zu bezeichnen. Der ist eigentlich einer der ersten MeToo-Verfechter, ja. Das wird irgendwann in Geschichtsbüchern stehen. Hm. Ja, also nochmal was dazu, was da so abläuft. Ne? Hier Workshops über Polyamorie haben angeblich was mit Technik zu tun. Braucht man auf seinem Kongress. Und ein großes Lob an Johannes Steinbach, der unten drunter diesen wunderschönen Kommentar geschrieben hat. Es gibt nichts Fieseres als Kofferwörter aus griechischen und lateinischen Wörtern. Gut, ich meine, beim Chaos Computer Club war es ja oft so, dass die Beiträge oft auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert worden. Einer der, eine der Forderungen des Chaos Computer Clubs ist ja immer so, erklärt die Sachen so, dass Leute sie, dass einfachere Leute sie verstehen. Ja, dass halt eben wirklich dieses Technikverständnis und damit Sicherheitsverständnis, dass es ausgeweitet, ausgebaut wird. Ich glaube, das hat hier eine fatale Wendung genommen. Ja, sag bloß. Ich glaube nicht, dass du mit diesem Diversitätskram, auch wenn du den als Metapher für irgendwas nimmst und dann anhand von Zahlen zum Beispiel erklärst, warum es 5.691.000 Gender gibt, ja, dass das dazu beiträgt, diese Kernthemen besser, verständlicher vor allem zu lehren. Ja. Ja. Ja, deswegen solltest du, wenn die SJWs aufkreuzen, halt in Widerstand gehen und sie halt aus deinem Hobby raus, also wieder rausholen, also wegschicken. Weil ich meine, guckt euch das an, der CCC ist hinüber. Das ist nur noch eine Frage, wie lange es dauert, bis er als Kongress stirbt, bis nur noch solche Leute da sind, die irgendwas von Diversity labern und irgendwas von 8 Millionen Gendern erzählen. Und der Grund, warum früher Leute dorthin gegangen sind, war Fachwissen. Und jetzt hast du irgendwelche Schneeflocken, die halt dir irgendwas von SJW-Kram erzählen. Aber niemand hat es verhindert. Mensch, Abel, ich wünschte, für all das gäbe es einen Begriff. Republika? Kultur? Irgendwas mit Kultur? Von der Struktur her, woran erinnert einen das denn? So also wenn eine Gruppe aufkreuzt und dann sich eine gesunde Organisation nimmt und sich in den Kongress sozusagen einschleicht mit einer gewissen Agenda, die man ja auch an den Themen wiedererkennen kann. Das Gamergate. Ja, weißt du, ich glaube, es gab es mindestens schon ein oder zweimal vorher. Und dass es eine Gruppe gibt, die das aktiv macht, wie man ja beim CCC sehen kann, weil das nie von Anfang an auf der Tagesordnung war. Und jetzt da ein Haufen Leute sich dazustellen und alle Leute, die tatsächlich Fachwissen haben, weglaufen, weil sie von diesen Leuten hier nicht belagert werden wollen. So, aber das Problem ist, du hast jetzt halt einfach den Zeitpunkt verpasst, wo der Witz mit Kulturmarxismus noch geklappt hätte. Ich weiß. Aber ich will es nicht jedes Mal sagen. Ja. Die Leute sollen selber verstehen. Das heißt jedes Mal, es ist eine Verschwörungstheorie. Und das jetzt zieht doch endlich, jetzt schrei doch endlich Kulturmarxismus. Scheißdrecks Kulturmarxisten. Meine Fresse. Ebel ist unser Ich hab nichts gemacht, Kind. Er muss immer so einen Satz sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Kulturtrotzkist, so. Ja, das war ein schönes Vorspiel. Höhepunkt. Ja, jedenfalls, also ist ja natürlich alles Quatsch, was da passiert. Also wir hatten das jetzt nicht dabei, aber Ewe, du hattest ja ein Video auch gesehen, diese Woche zu Filterblasen und so, was ganz interessant war von dem Kongress. Ja. Vielleicht sagst du einfach mal kurz, was da so der Grundtenor war. Der Grundtenor war, dass ihnen aufgefallen ist, dass sozusagen Social Bots, vor denen ja immer gewarnt werden, dass man technisch nicht so weit ist, dass sie mit Menschen wirklich interagieren und sie beeinflussen können, dass die Leute eh schon mit einer vorgefassten Meinung ins Internet gehen und dass von Stichproben, die man sich rausgesucht hat, von Bot-Netzwerken, das in der Regel echte Menschen waren, dass man den einen oder anderen schlechten Bot auch gefunden hat, der aber keinerlei Reichweite hatte, weil er einfach nur rumgespammt hat und dass man festgestellt hat, dass sozusagen dieser Talking Point von Bots und Beeinflussung in sozialen Netzwerken halt an den Haaren herbeigezogen ist und dass die bisherigen wissenschaftlichen Standards, die man dazu hat, halt auch nicht irgendwie treffend Bots erkennen können, also einfach nur 50 Mal pro Tag was zu posten, ist halt kein Bot. Es kann auch jemand sein, den ein Thema wirklich, der einfach ein Thema richtig gut findet. Und dass bisher eigentlich die Filterblase eher in den Mainstream-Medien ist, die nicht mehr mitbekommen, was in Rändern der Gesellschaft denn so besprochen wird. Und dass die Leute, die auch zum Beispiel Fake News, also falsche Meldungen verbreitet haben, dass sie zwar die Berechtigung sehen, aber der überwiegende Teil der Leute, die die Berechtigung, also der Fake News raushauen, dass sie in der Regel nie was von der echten Fake News mitbekommen haben. Und das Beispiel gab es in dem Vortrag, dass es eine Reisewarnung für Schweden gibt und es gibt einen interessanten Wikipedia-Artikel, der um Explosionen sich handelt in Schweden, wie oft Handgranaten, Kriegswaffen in Schweden gezündet werden. Man hat zwar keine Reisewarnung, aber ich weiß nicht, wenn regelmäßig Granaten bei dir in der Nachbarschaft hochgehen, die so groß wie Baden-Württemberg ist, das ist merkwürdig, aber es gab keine Reisewarnung, deswegen war es Fake News und ja, in dem Vortrag hat man halt gemerkt, dass es irgendwie vom Establishment halt dämliche Talking Points sind, die halt in der Realität nicht haltbar sind, aber halt irgendwie sich so der Mainstream Cathedral Media sich drauf eingeschossen hat. Ja, weil dieses Social Bots Ding, das war ja sogar in dem Parlament ein Thema. Wir hatten uns ja hier auch das eine Video angehört, wo Social Boots genannt wurde, und das war ja nicht alles, das war ja auch sogar im Bundestag, das war, also das, was ich eben meinte, war im Niedersächsischen Landtag, aber das wurde ja auch im Bundestag alle Nase lang geredet, als es um die ersten Netzwerkdurchsetzungsgesetzgeschichten ging, Social Bots irgendwie. Und ja, also insofern, aber du hattest doch auch gemeint, Ewe, als wir uns da letzte Woche drüber unterhalten hatten, dass es da auch irgendwie um Filterblasen ging und wer irgendwie jetzt wirklich irgendwie Probleme damit hat mit der Filterblase. Oder war das ein anderer Talk? Ich glaube, das war ein anderer Talk. Ach so. Und aber in dem Talk selber hat man halt festgestellt, dass die Filterblase bisher im Mainstream liegt, weil der nicht sieht, was sozusagen bestimmte Ränder besprechen als Themen. Also ja, das meinte ich lustig, doch. Diese Woche im Zusammenhang mit Filterblasen, der Mario Sixtus hat mal wieder einen richtig dämlichen Tweet verfasst, nämlich hat er gefragt, irgendwie, funktioniert der Idiotenmagnet noch, wenn ich jetzt Gamergate poste? Haha. Und ich dachte mir so nach 3 Tagen oder so oder 4, als der Tweet immer noch in der deutschen Gamergate-Feed irgendwie da rumsprang, guck mal, hat nicht mal einer drauf geantwortet, sehr lustig. Und dann habe ich mir mal Inkognito angeguckt und habe erst mal gesehen, wie viele Leute auf den Tweet eigentlich geantwortet haben. Und ich konnte keine einzige von den Antworten lesen, weil das alles Filterblase war. Krass. Das heißt, die einzigen, die auf den Idiotentest reagiert haben, waren Leute, die Gegner von Gamergate. Ja. Dass gerade die Reichweite von diesen sogenannten Fake News sehr eingeschränkt ist. Das heißt, die Leute, die die Fake News verteilen, lesen sie auch, aber andere Leute bekommen die gar nicht mit. Das wird in diesem Talk auf jeden Fall sehr klar dargestellt. Ja, richtig gut. Also. Was ich noch dazu sagen muss, der Vortragende, der ist wirklich von Anfang des Talks, es hat sich angefühlt beim Zuschauen, als ob er sich auf heißen Kohlen bewegt. Er hat auch einen Disclaimer eingeblendet am Anfang des Talks. Den kann ich mal kurz vorlesen. Ich denke mal, der spricht für sich. Disclaimer. Erstens, ich würde mich politisch als links einordnen. Zweitens, ich distanziere mich hiermit ausdrücklich gegen jegliche Form von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und allgemein gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Drittens, im Rahmen dieses Vortrages bin ich Wissenschaftler und Beobachter einer hitzigen Gesellschaftsdebatte und sehe mich somit der Neutralität verpflichtet. Also daran ist ja gar nichts auszusetzen, aber ich finde es sehr bemerkenswert, dass man das explizit sagen muss, um sich quasi vor Kritik zu schützen. Ja. Ja, also guter Punkt. Aber eigentlich also nicht verwunderlich nach allem, was wir schon so gehört haben. Ich meine, wenn man diesen Code of Conduct, den es ja immer so gibt, die kann man natürlich halt so auslegen, dass man sagt so, ja, wenn du hier irgendwie die falschen Leute irgendwie gut dastehen lässt oder so, dann bist du hier quasi unerwünschte Person. Also für mich wirkt sowas immer sehr erbärmlich, nach dem Motto, bitte, bei eurer Beurteilung, ja, lasst doch einfließen, dass ich mich links positioniert habe, ja. Ja, aber das wollen die da hören. Das wollen die wirklich hören. Ich kann es mir gut vorstellen, dass das auch wichtig war, dass er das gesagt hat. Ansonsten hätten sie ihn vielleicht gleich verboten, da aufzutreten. Ich habe AfD gewählt, hier ist mein Vortrag. ich bin mir sicher, dass wenn du so ein Statement nicht abgibst, dann irgendwann so ein SJW ankommt und sagt, das ist ein Serienvergewaltiger. Weil der Vortrag den Narrativ stört und man findet dann halt mal einen Vergewaltiger. So geht es weiter. Ich erinnere mich an diese Geschichte mit der Studentin, die in ihrem Kurs den Petersen für 3 Minuten gezeigt hat, ohne vorher zu sagen, dass sie nicht mit ihm übereinstimmt und dafür Repressalien gekriegt hat. Ja, was mir gerade auffällt, bei dem Tweet, der gerade angezeigt wird, gibt es wirklich für diesen CCC-Kongress da einen eigenen Twitter-Account für das Awareness-Team, wo man heulen gehen kann, wenn man getriggert ist? Genau, den gibt es. Die gibt es, und das Lustige ist halt eben, das passt auch gerade ganz gut rein. Ich habe jetzt das nächste Ding extra noch nicht geöffnet, weil das ist hier nämlich dieses diversity.geheim.org. Schon ziemlich viel sagt, nämlich das, was da quasi passiert ist, was jetzt hier das Problem war von der Wow Holland Stiftung, die ich auch noch nicht kannte. Warum sie da irgendwie ihren Stand besetzen mussten. Habt ihr eine Idee, was es gewesen sein könnte? Vielleicht, weil die waren zu viel Weiße an dem Stand. Rape-Propaganda haben die betrieben. Jetzt spann uns nicht auf die Folter, ja. Ich habe zu viele Penisse. Sternchen. Also der Grund, warum man die unbedingt besetzen musste, war, weil sie sich abfällig über den Code of Conduct geäußert haben und ihren Stand als Code of Conduct freie Zone erklärt haben. Deswegen musste man den Stand besetzen. Und mit einem Code of Conduct ist die Machtergreifung von diesen Leuten abgeschlossen und die können dann diesen Code of Conduct verwenden, um alle Leute, die politisch Gegenwind machen gegen sie, loszuwerden, und deine Organisation ist mit diesem Code of Conduct nachhaltig ruiniert. Es ist jedes Mal dasselbe, es findet in so vielen Communities statt und es ist jedes Mal dasselbe. Irgendwann kommen Leute auf, die dann sagen, wir haben zwar eine Schnittstelle geschrieben, die 2 verschiedene Datenbanken miteinander verbindet, aber wofür stehen wir? Wir brauchen einen Code of Conduct, um zu sagen, dass wir dieses und jenes Verhalten nicht anprangern. Und nach einer Weile tust du die Leute so oft belästigen und angehen, dafür, wie sie sich verhalten als Menschen, dass irgendwann die Leute, die Fachwissen haben, an dem Projekt nicht mehr mitarbeiten und das Projekt dann einfach stirbt. Ja, und vor allen Dingen schreiben sie sich halt auch immer wieder Kram da rein in ihren Code of Conduct, der halt eben vollkommen selbstverständlich ist, dass es nicht geht. Also Sachen, die nirgendwo funktionieren würden. Also irgendwie so Kram wie, ja, hier darf nicht vergewaltigt werden oder so. Das ist eine Regelung. Ich hasse das, wenn ich auf einen Kongress gehe und ich da einfach nicht vergewaltigen darf. Ey. Ja, und vor allen Dingen, wo man sich dann halt auch immer wieder so denkt, so, was erwartet ihr denn, welche Leute da aufkreuzen? Aber ich meine, wir wissen ja mittlerweile, was sie da erwarten, welche Leute da aufkreuzen. Und all diese, wie du schon gesagt hast, wenn da diese Selbstverständlichkeiten drinstehen, ja, stell dir mal vor, du gehst bis total unvorbelastet, du willst da einfach nur irgendwas über Computer hören und dann liest in so einem Code of Conduct zum Beispiel so, ja, keine Ahnung, bitte nicht die Darstellerin oder was weiß ich, was die da für Leute rumhüpfen haben, ja, bitte nicht die Teilnehmer sexualisieren und ungefragt angrapschen und sowas alles, und du stehst da, liest dir das durch und denkst dir so, what the fuck, war das mal ein Problem hier? Ja, genau, und das ist auch wieder 1:1 das, was damals in dieser Atheisten-Szene da passiert ist in Amerika. Da könnt ihr euch Thunderfoot-Videos von 2012 angucken, wo er genau solche Code of Conducts irgendwie vorliest, wo sie da irgendwie so einen Kram fordern. Aber ist denn nicht das gewaltsame Besetzen eines Standes irgendwie auch so eine Art Verstoß gegen... Ja, aber das war ja eine Code of Conduct-freie Zone in der Stand. Aber die mussten ja durch eine Zone, in der Code of Conduct gegolten hat, um zu dem Stand zu kommen. Hätte dann nicht der CCC da schon einschreiten müssen? Oh, wer weiß. Du meinst einfach, um den Code of Conduct freien Raum, einen Code of Conduct geltenden Raum an, damit quasi jeder, der wirklich in diesen Code of Conduct freien Raum möchte, erstmal sich noch an den Code of Conduct halten muss. So ungefähr. Also die dürfen noch nicht anfangen zu johlen, ihr Nazis, ihr Schweine, bevor das die. Das sind ja Militärtaktiken hier, das klingt ja wie eine Belagerung. Aber es gibt halt auch viele Missverständnisse, wie man hier lesen kann. Wo steht das? Unter dem Tweet. So, ja, ich sehe schon, ja, hier, ja, genau. Missverständnisse. Das ist wahrscheinlich ja für die Trans-Missverständnisse. Aber auch geil, die Aussagen der Stiftung kamen eher durch Unwissen als durch Böswilligkeit zustande. Hm. And we educated them, Shitlord. So sieht das aus. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, das war hier so ein Ding, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal dabei hatten, aber es ist eigentlich vom 3. Dezember, deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, obwohl es mir irgendwie bekannt vorkam. Der ist auf jeden Fall Anfang Dezember kursiert, ja, ist ein sehr guter Artikel. Ja, also hier geht es quasi um die Erfahrung von dieser Frau Jäkel hier, aus Amerika ist die, und die hat halt in diversen NGOs, also sie ist, sie hat eine Beraterfirma, glaube ich, für IT-Kram, die aber auch selber programmiert. Und sie ist halt eine Women in Tech-Leader sozusagen. Also eine von diesen Personen, die halt die Leute immer meinen, die es geben sollte mehr. Und dann kamen halt diese ganzen Organisationen auf sie zu, Women Who Code und diese ganzen Leute. Und haben halt gemeint so, ja hier, mach doch mal für uns, mach doch mal ein paar Veranstaltungen mit uns für Frauen halt eben. Und erstmal hat sie halt eben bei vielen Sachen gesagt so, nee, das möchte ich aber nicht nur für Frauen machen, das möchte ich für Frauen und Männer machen. Und das ist natürlich dann auch schon mal komplett wrong thing, ne? Also darf nicht sein, darf ja nur für Frauen sein. Und dann hat sie halt auch angeprangert, dass es bei vielen von diesen Veranstaltungen dann gar nicht um den technischen Aspekt überhaupt gehen sollte, sondern um irgendwelches, wie fühlen wir uns denn und so. Wo sie halt meinte so, ja, da das will ich aber nicht machen, das entspricht nicht dem, was ich wichtig finde. Und dafür, dass sie halt diesen Standpunkt vertreten hat, wurde sie halt richtig übel gemobbt aus diesem ganzen Spektrum von Frauenorganisationen im Tech-Kram. Also soweit halt eben, dass die Firmen, mit denen sie verpartnert ist, um halt eben ihre Arbeit nachgehen zu können, also sowas wie halt eben Google und Apple, glaube ich, war es auch, halt für so App-Entwicklung, für die Geräte, wo sie da halt auch Veranstaltungen macht, jetzt abseits von diesem Frauending, dass die sie quasi, diese NGOs, diese Frauen-NGOs versucht haben, sie bei Google und bei Apple und so halt unmöglich zu machen, sodass sie da mit denen nicht mehr zusammenarbeiten kann, weil sie halt eben nicht in dieses Muster halt eben reinpasst. Also man könnte ja fast behaupten, dass das denen ja gar nicht um Frauen geht, sondern um politische und machtpolitische Hegemonität, also ja, um Organisationen zu hijacken und eigene Agendas umzusetzen und die Führungsriege nicht notwendigerweise zu infiltrieren, aber halt erpressen zu können, wenn man hier die Karriere von einer Tech-Frau ruinieren wollte, nur weil sie sich nicht auf die Politik von diesen Leuten hat eingelassen hat. Immer die gleichen Sprüche von wegen, sie ist dann auf ein Event gegangen, nachdem sie vorher extra nachgefragt hat, ob sie denn da überhaupt noch gelitten ist. Und man hat ihr gesagt, ja, gar kein Problem. Schwester und so. Und dann ist sie auf eine Veranstaltung. Und dann hieß es auf einmal, sie muss gehen, weil sich die Menschen unsicher fühlen. Also, es ist eine Kinderfresserei ohnegleichen, dieser ganze Women in Tech-Kram. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab einen ziemlich tragischen Fall von Swatting jetzt vor 2 Tagen in Amerika. Es wurde impliziert, dass es da um Call of Duty ging, dass ein Call of Duty-Spieler dem anderen das SWAT-Team geschickt hat. Das Problem ist halt, Der Typ hat die Tür aufgemacht und irgendjemand bei der Polizei hat halt geschossen. Und der Typ ist tot. Und wer kommt aus dem Unterholz, um Gamergate da reinzupacken? Jennifer Scheuerle. Also langsam, aber sicher. Small, wenn du Small sagt gerade, er kennt das besser. Vielleicht sagst du was dazu. Ja, ich an sich hast du es schon richtig gesagt, aber es war tatsächlich so. Es ging um eine Wette bei Call of Duty, was wohl ein Ding bei Call of Duty ist online. Kenne ich mich nicht so aus. Und einer, der schon vorher schon mal Bombendrohungen gemacht hat, hat quasi jemand anderem quasi, der hat angerufen und hat gesagt, hier, ich habe meinen Vater erschossen, ich halte meine Mutter gefangen und ich habe überall Benzin vergossen und hat halt diese Adresse angegeben. Die Adresse gehörte aber einer total unbeteiligten Person. Das war nicht mal der andere Call of Duty-Spieler, sondern es war eine total unbeteiligte Person. Und der Familienvater, 28 Jahre war er, glaube ich, alt, ist dann leider dabei ums Leben gekommen. Wie die genauen Details da waren, weiß ich nicht. Nur das nochmal kurz zum Fall. Ja, zurück zu dir. Ja, aber halt, SWATting refers to a tactic that especially women who have been the targets online from the far right and Gamergate have experienced before. Also nicht mal, dass dann, also mal ganz außer Acht gelassen, dass dann ein Mann gestorben ist. Muss sie schon wieder gleich, natürlich sind die Frauen viel schlimmer betroffen, ist klar. Nee. Ja. Und dann Gamergate, ey, ich krieg wirklich, diese Frau ist doch pathologisch. Alles ist Gamergate. Ja, aber sie war nicht die Einzige, die das geschrieben hat. Es waren ganz viele Leute diese Woche über. Dieses Ding von wegen, ja, die Rechten und Gamergate, das habe ich 3-4 Mal gelesen. Es kann natürlich auch sein, dass sie das reingebracht hat in die Diskussion. Aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht gelesen. Also es ist wieder so typisch, dass sie auf so einen Zug aufspringt, um sich wieder zu produzieren als besserer Mensch. Boah. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne nochmal sagen, also man hat ja zum Beispiel vor kurzem auch lesen können, dass Gamergate zum Beispiel die Keimzelle der Proto-Alt-Right war oder Proto-Alt-Right und Keimzelle der Alt-Right war. Solche Geschichten halt tauchen gerne mal auf, um halt im Nachhinein nochmal diese Konsumentenbewegung zu diskreditieren. Und Jennifer Scheuerle weiß einfach nicht, wovon sie redet, weil innerhalb von Gamergate, da ist niemand gestorben. Ja? Auch nicht durch solche komischen Swatting-Taktiken. Ich glaube, das gab es mal. Das waren dann dritte Parteien. Caroline Sinders behauptet doch seit Jahren ohne Beweise, ihre Mutter sei von Gamergate geswattet worden, zum Beispiel. Ja. Naja, auf jeden Fall versucht sie da halt eben, um sich selbst noch ein bisschen Kredibilität zu geben, die Gamergate mit der Far-Right halt zu verknüpfen. Aber alleine dieser, wie du schon vorhin korrekt gesagt hast, der Umstand, dass halt ein Mann dabei gestorben ist, nimmt ihr jede Glaubwürdigkeit, dass es sich wirklich da ausschließlich um Frauen handelt, die da eben die Opfer sind. Ja, also dieser Tweet ist an Dummheit kaum zu übertreffen. Und ich meine, wir kennen, für die Leute, die sie nicht kennen, wir kennen sie schon ein bisschen länger, weil sie sich eigentlich sie springt auf jeden Zug auf dem sie ihren Anti-Gamergate-Kram verbreiten kann. Egal, wie krude der Zusammenhang ist, den sie herstellen. Vielleicht noch kurz zu dem Fall, aus dem Chat kam gerade, dass es nicht um eine Wette ging, sondern dass sie wohl für Geld gespielt haben und der eine hat wohl schlecht gespielt und daraus ist dieser Streit resultiert. Generell tragisch. Was ich mir dabei für Gedanken mache, ist, dass sowas überhaupt möglich ist, also dass es sowas wie das SWAT-Team gibt, die halt diese Einsatzprozeduren haben in Amerika. Das ist ich weiß nicht, ob das das größere Problem ist, als dass es halt von anderen ausgenutzt wird. Naja, ist ein riesiges Thema. Naja, gut, ich meine, in einem Land wie Amerika brauchst du SWAT-Teams. Ja, weil halt auch jeder, der durchdreht, potenziell eine Schrotflinte unterm Kopfkissen haben kann. Und die SWAT-Teams, so wie ich es verstanden habe, ist es bei SWAT-Teams ja auch so, dass sie eher nach militärischen Rahmenbedingungen operieren als nach polizeilichen. Also da geht es eher um Eigenschutz und wirklich die Ziele ausschalten als nur reine Sicherung. Natürlich mit Abstufung. Aber es gibt ja hier in Deutschland das Sondereinsatzkommando. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das damit vergleichbar ist, aber es gibt es hier ja auch. Das Sondereinsatzkommando hat weltweit den Ruf dafür, dass sie nur sehr selten jemanden getötet haben. Also ich weiß nicht mehr die Zahl, es war vielleicht sogar nie oder nur sehr wenige, ich weiß es nicht mehr, aber dafür ist sozusagen das deutsche Sondereinsatzkommando weltweit bekannt, dass halt selten Menschen sterben. Ja, das hier ist ein Weißartikel darüber, wie schrecklich die Welt im Jahr 2017 war. Und natürlich, weil zum Beispiel YouTube-Videos junge Menschen radikalisieren oder dass die weißen Nationalisten in Virginia marschieren oder dass jemand was Problematisches im Internet sagt. Es gibt keine Zeit, die noch Luft zu holen zwischendrin. Also, ja, aber ja, genau, Gamergate war der Kanarienvogel in der Mine für den jetzt stattfindenden digitalen Kulturkampf. The well of reactionary rage is deep and seems unlimited. And the backlash will be fierce and ugly. But revolution is not a dinner party. No one ever promised it would be easy. Only that it would be worth it in the end. Das waren die versprochen, ja. Und haben es auch jemals gehalten? Also. Ist ein wenig prätentiös, da das Wort Kulturkampf zu benutzen. Ich meine, Clash of Cultures, es gibt doch ein englisches Wort dafür, oder? Ja. Ja, aber du weißt doch, Zeitgeist, Angst, das sind alles so tolle Worte, die man im Deutschen... gibt extra Pathos. Weißt Kindergarten. Du? Oh. Vielleicht mal etwas sozialischer. You learn how to stop time to hold still in your mind those brief moments of peace and light that can still be found if you understand how and where to look. Ja, zum Beispiel auf BuzzFeed oder Vice. With an almost psychotic clarity, mit psychotischer Klarheit. Leg mich am Arsch. Generell sind Zustände, die psychotisch sind, nicht unbedingt von Klarheit heimgesucht. Ja, du verstehst es einfach nicht. Ja, ihre psychopathische Klarheit. Nein, psychotische. Also nicht psychotische Krankheit ist genauso schlimm. Ja. Schau mal da unten im letzten Abschnitt. Diese Art von Überleben macht dich wahnsinnig. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit, geistig gesund zu bleiben. Ja. Aber ja, ey. Oh Gott. Weiß, meine Damen und Herren. Ja. Ja, er sagt, das ist das perfekte Paradox, um 2017 zu beenden. Und man muss ja wirklich sagen, 2017 war für sehr viele Menschen ein ziemlich hartes Jahr, weil die einfach nicht fassen konnten, was so in der Welt passiert, weil die einfach medial so in eine falsche Richtung geführt wurden, sage ich mal. Aber das ist ein guter Punkt, weil eigentlich sollte dir deine Umgebung keine Angst machen. Selbst wenn negative Sachen passieren, solltest du eigentlich Medien haben, die dir helfen, das auseinanderzunehmen und geistig zu verarbeiten, ohne mit Furcht drauf zu blicken. Wenn dir Medien das Gefühl vermitteln, dass du nicht Herr der Lage bist und dass du es geistig nicht durchdringen kannst, sind es schlechte Medien, die dir nicht helfen, einfach die Realität besser zu verstehen, sondern du bist dann in einem Irrweg. Also, ja. Glaubt ihr, die Medien haben dazu beigetragen? Maßgeblich? Manche schon. Auf jeden Fall. Teilweise habe ich den Eindruck, dass die Medien eher die Geschichten selber anstoßen wollen in einer Art von Kampagne, als einfach darüber zu berichten, was tatsächlich passiert. Eben. Das Gefühl habe ich auch, dass die ihre eigenen Schlagzeilen kreieren. Ja, ich meine, ich sage nur Social Bots. Ja, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Denkt an den James-Bond-Film, wo der Bösewicht ein Medienimperium hat und dieses Killer-U-Boot baut, womit er ein chinesisches Schiff angreift und dann so tut, als wären es die Briten gewesen. Das war der Solanum. Der mexikanische, mexikanisch-spanisch-amerikanische Krieg wurde doch auch so begangen von Rudolf Hearst, sozusagen dem Erfinder der Yellow Press. Der hat wortwörtlich einen Krieg herbeigeschrieben, weil es die Auflage gesteigert hat und hat ein Medienimperium darüber geschaffen, dass er wortwörtlich einen militärischen Konflikt provoziert hat. Also, du musst nicht mal mehr zu James Bond gehen. Also, es gab es wirklich. Also, aber schon eine Weile her. Ja, Steam soll angeblich mehr dagegen tun, dass sich Leute aufregen und Spiele schlecht reviewen. Moment, man kann das Spiel auch reviewen, wenn man es besitzt. Was ist dann Review-Bombing daran, wenn ich ein Game review, das ich besitze? Ja, sie regen sich auf jeden Fall drüber auf. Sie meinen, es ist ganz schlecht, aber man muss mehr Profis haben, die auch reviewen können, damit das dann ein Gegengewicht ist. Ich verstehe, ich aus welcher Richtung das kommt. Und ja, natürlich. Ich meine, dafür hätte man die Curators eingeführt, oder? Ja, sie haben ja auch ein Beispiel mit Total Biscuit, dass er sich über irgendwas ausgelassen hat und danach seine Fans dann auch gekommen sind, alles schlecht reviewed. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also, was Steam zum Beispiel gemacht hat, ist, wenn du dir die Bewertungen anguckst, siehst du einmal natürlich die Bewertungen, die insgesamt seit dem Erscheinen des Spiels auf der Plattform Steam geschrieben wurden und dann aber auch die kürzlich geschrieben wurden. Da hast du dann auch teilweise maßgebliche Unterschiede, weil zum Beispiel ein Update rausgekommen ist, mit dem waren die Benutzer nicht zufrieden. Und die können zum Beispiel auch ihre Reviews von einem positiven in ein negatives umändern. Ja, also halt quasi, dass das dann negativ auch gewertet wird. Das war ein Schritt und den anderen hast du schon angesprochen, die Kuratoren, die halt eben Spiele auch bewerten, sowas ähnliches wie Spieleempfehlungen aussprechen und dann halt eben da so ein gewisses Qualitätskriterium noch mit einbringen. Ich sehe jetzt kein großes Problem mit Review-Bombing. Einmal natürlich, weil du halt eben siehst, wenn dann halt vor kurzem eine große Masse an negativen Reviews reingekommen ist, es aber insgesamt eigentlich positiv angekommen ist, das Spiel. Ja. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, wo dieser Herr das Problem sieht, ist halt eben, dass viele Spiele manchmal zu Recht, manchmal weniger, im Vorfeld schon vor dem Release, zum Beispiel bei einer Beta oder, keine Ahnung, es gibt ja auch Review-Keys für Leute, die halt eben diese Spiele dann bewerten und promoten sollen. YouTuber zum Beispiel werden halt durch den Kakao gezogen. Und du hast ja auch gesagt, dass halt eben, wenn der Total Biscuit-Spiel scheiße findet, dass dann halt dementsprechend noch schlechte Reviews reinkommen. Und ja, gut, das kann ein Problem darstellen. Das sehe ja, ich sage mal, so in diesem Beitrag kommt der Begriff Gone Home vor. Also, das ist auf jeden Fall aber auch. Gone Home ist auch das schlechteste Beispiel, was sie nehmen können, weil das war nun mal eine Mogelpackung. Also, es ist anders beworben worden, als es am Ende war. Ja. Klar, dass da Leute enttäuscht sind. Ja, da muss man auf jeden Fall was ändern. Ja, das ist jetzt neu von der World Health Organization. Die hat jetzt hier die Gaming Disorder in ihren Katalog aufgenommen. Also guter Stoff, ungebundene Sucht. Ja, übrigens hier, wie man hier unten... Ist das DSM oder was ist das? Nee, das ist von der Weltgesundheitsorganisation. Also nicht bindend, einfach nur ein Katalog von Kram, wo die meinen, das ist irgendwie gesundheitsmäßig, muss man sich mit beschäftigen. Und was ich witzig finde, ist, dass sie hier einmal Gambling Disorder haben und jetzt halt dieses neue Ding Gaming Disorder. Also quasi Spielsucht und jetzt hier irgendwie Computerspielsucht nochmal obendrauf. Ja gut, ich meine, in der Vergangenheit gab es ja mal Nachrichten zum Beispiel von Leuten, die da irgendwelche 48-Stunden-Marathons in einem MMO hinter sich gebracht haben, ja, dann, und dann wegen, weil sie es trinken vergessen haben, einen Hirnschlag bekommen, ja. In einer Zeit, wo vieles einfach nur noch als Realitätsflucht genutzt wird und diese Fälle zunehmen, jetzt nicht in dieser krassen Art vielleicht, dass es bis zum Tod endet, sondern einfach, weil Leute sich zurückziehen und in diese Welten und in diesen Welten halt quasi so eine Art Ersatzleben führen. Ich weiß, dass psychische Abhängigkeit davor schon diagnostiziert wurde, aber ich glaube, das ist jetzt eine Namensgebung, oder? Dass man quasi sagen kann, ja, das ist jetzt halt quasi, es handelt sich um die Krankheit. Ja, sie schreiben ja quasi, was die Bedingungen dafür sind, um das dann so festzulegen. Gambling is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. Toxische Maskulinität. Und wer mir jetzt sagen kann, von wem das war, der gewinnt ein Candlelight-Dinner mit mir. Oh, der Killmaster war das. Ja, easy. Hier in dem Artikel geht es darum, dass es Deutschland wirtschaftlich gerade gut geht und dass die Wirtschaft boomt und wir auch eine Wachstumsaussicht haben und dass, wenn wir das jetzt nicht anpacken, bestimmte soziale Härten abzufedern, wie zum Beispiel Rentenniveau und auch den Investitionsstau in manchen Gebieten in Deutschland anzugehen, also dass halt nicht mehr investiert wird, weil kein Geld da ist, dass es halt nicht gut ist, wenn man das jetzt nicht macht. Und aber Herr Abel, wir brauchen doch die schwarze Null. Eben. Und hier geht es halt darum, dass halt der Typ vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass ich es halt ganz cool finde, dass aus der Richtung mal auch diese Forderung nach Investitionen halt wieder gekäut wird. Wir hatten das ja auch schon vor, glaube ich, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, dass es ja ein EU-Papier gibt, wo Deutschland darauf hingewiesen wird, dass Deutschland mehr investieren muss. Und jetzt sagt er es. Und jetzt denke ich, dass dann das noch eine Weile dauert, aber man dann irgendwie das groß ankündigen wird, dass man jetzt da auch mal was macht. Also, ja, Sie haben ja auch letzte Woche großspurig verkündet, bis Ostern spätestens haben wir dann eine Regierung. Also wird alles gut. Ja. Die suchen wir dann. Aber war ein ganz interessantes Interview. Also schaut euch in den Quellen das an. Also. Wenn ich es richtig verstanden habe, meint der Fratscher beispielsweise, wenn man die Renten von Geringverdienenden, also Leute, die jetzt als geringverdient gelten, wenn man die Renten für die später künstlich erhöhen würde, dass dadurch eine Nachfrage geschaffen werde, die über Steuereinnahmen und weitere Einnahmen diese Rentenerhöhung quasi wieder gegenfinanzieren würde, was ein interessanter Ansatz ist, neben anderen Sachen. Also der Artikel ist wirklich gut. Also schaut in die Quellen, schaut es euch an. Hier, das war ein Papier, wo man sich das wissenschaftlich angeguckt hat, ob es ob IQ einen Faktor da drin hat, ob du ein Erfinder wirst. Und man hat herausgefunden, dass Menschen, die einen höheren IQ haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Erfinder zu sein. Nein, doch. Oh. Überraschung. Ja. Welchen IQ braucht man, um das festzustellen? Da habe ich jetzt nicht direkt danach gefragt, aber ich fand es einfach interessant, dass man Rick das festgestellt hat. Rick and Morty plus 10, würde ich sagen. Ja. Also, show me what you got. Und dann kommt die Erfindung. Und hier gibt es auch was ganz Interessantes aus der, also du hast ja die Big Five Charaktereigenschaften und also die am häufigsten auftretenden Möglichkeiten, wie sich dein Charakter äußert sozusagen. Und diese Big Five, die hat man dadurch entwickelt, dass man alle Wörter in der englischen Sprache, die Charakter beschreiben, halt aufgeschrieben hat und dann versucht hat, die wegzustreichen, die in einem anderen Begriff enthalten sind. Man ist dann bei 5 angekommen und man kann dann Umfragen machen mit Leuten und halt die einordnen auf wie in etwas ihr Charakter aussieht, also nach welchen Werten sie sich orientieren. Und man ist mittlerweile weiter fortgeschritten damit, dass man sozusagen Teile deines Charakters auf Gene zurückführen kann. Also dass du natürlich einen Einfluss von sozialen Verhalten hast, dass aber Teile von deinem Charakter auch genetisch beeinflusst sind. Wow, wow, wow, nicht, dass du gleich zum Race-Realisten wirst. Ja, Charakter-Realist. Und ich habe da neulich auch ein ganz interessantes Buch gelesen, Our Political Nature, The Biological Origins of Our Politics. Also ich packe es auch nochmal in die Beschreibung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Titel ordentlich hinbekommen habe. Aber das ist ganz interessant, dass du sozusagen nicht nur jetzt in der Charakterforschung sozusagen ein Stück weit sehen kannst, wie weit es biologisch zusammenhängt, sondern auch, wenn du die Charakterforschung nimmst, um politische Ansichten zu kartografieren, also die festzustellen, dass du da auch wiederum eine genetische Komponente finden kannst, nach der deine politische Einstellung ein Stück weit halt dir wortwörtlich in die Wiege gelegt worden ist. Und ich fand die Arbeit einfach extrem interessant, weil das dem ganzen politischen Auseinandersetzung sehr viel Kraft entzieht, weil wenn du dir denkst, ja, das ist, der hat einen bestimmten Charakter und deswegen mag er manche Policies mehr, weil die einfach mit seinem Charakter ein bisschen mitschwingen, so wie er die Welt dann sieht, wie er sie interpretiert, dann hat das alles weniger Doom und Gloom Stimmung, sondern es gibt jetzt so eine gewisse Sicherheit, so hey, der sieht halt die Welt so. Das macht es dann weniger endzeitlich. Und ich packe die Beschreibung von dem Buch auch in die Quellen, also sehr interessant. Mhm. Also. Oh Gott. Und in dem Papier hat man festgestellt, dass Menschen, die sich als Individualisten selber sehen, dass sie in der Regel mehr Kontakte haben wie Menschen, die eher so kollektivistischen Ideen anhängen. Und es ist ganz interessant, dass man sozusagen, wenn man sagt, ich bin Individualist, dass das Herauskommen nicht ist, dass du weniger sozial verknüpft bist in der Gesellschaft, sondern dass du tatsächlich einen Vorteil hast, soziale Kontakte zu knüpfen. Und ich fand es interessant. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn du halt eben keinen Unterbau hast, der automatisch weiterhilft bei Sozialen, dann musst du halt quasi aktiver werden. Und dementsprechend, ja, ist es wahrscheinlich kumulativ, ne, in einer Gesellschaft voller Individuen. Genau, also wenn sich Menschen einfach eher als Individuum sehen und nicht als Teil von X. Also. Mhm. Und hier dieser Artikel, darin ging es, dass die Qualität von Wikipedia-Einträgen stark sinkt, wenn man eher die vom rechten oder vom linken Lager, also die Verfasser hat. Und dass Artikel, die in der Regel von einem politisch diversen Team geschrieben werden, dass sie wesentlich aufschlussreicher sind in den Informationen, die sie versuchen darzustellen und wesentlich nuancierter und du halt einfach die Realität besser abbilden kannst, wenn du dir den rechten und den linken Flügel der Menschen mit ins Boot holst, wenn du versuchst, die Realität einzuschätzen. Mhm. Nein, doch. Oh. Siehe Gamergate-Artikel. Und noch eine Studie, also ihr könnt auch gerne dem Steve Stewart Williams folgen. Ich mag heute der Steve Stewart Williams Stream. Ja. Presented by Apple. Ja, und hier geht es darum, dass es halt wahrscheinlicher ist, dass du als Mann auf die Fresse bekommst wie als Frau. Ja. Also. Der Gender Neutral Bystander ist ja auch eine geile Kategorie. Also bei den ganzen Studien ist ja nicht wirklich was großartig Überraschendes dabei. Und wir hatten ja vorhin schon mal einen Talk vom Chaos Computer Club empfohlen. Ich will dann direkt an der Stelle noch einen empfehlen. Und zwar ist der Name Science is Broken. Und da wird im Endeffekt konkret auf einige Standards hingewiesen, wie Papers zustande kommen und inwieweit die Resultate von solchen Papers, gerade wenn sie nicht unbedingt überraschend sind, so wie in diesen überhaupt zu werten sind. Mhm. Ist nur eine halbe Stunde lang, ist sehr, sehr interessant, wenn man sich noch nicht mit der Thematik von P-Values auseinandergesetzt hat. Wenn man die Thematik kennt, ist wahrscheinlich nicht viel Neues dabei, aber ein sehr gutes Thema. Das nur kurz zu den Papers. Findet ihr in den Quellen? Also. Jetzt will ich aber wissen, was es mit der Amazon-Nippeldrohne auf sich hat. Hier geht es in dem Artikel geht's darum, dass Amazon ein hohes Versprechen an zukünftigem Wachstum durch die Börsenwerte hat. Also die sind ein bisschen überbewertet sozusagen und diese Überbewertung geht damit einher, dass halt sehr viel Wachstum noch erwartet wird und sehr viel Potenzial, weil sich viele Firmen auf kurzfristigen Gewinn einschießen und Amazon eher so den Horizont vor Augen hat und längerfristig plant und viele von ihren Services sozusagen sich gegenseitig verstärken. Und der Artikel geht ein bisschen so auf die Firma an sich ein und was ihr Erfolgsrezept ist und tut halt eine Vorhersage dafür machen, dass Amazon richtig, richtig groß doch erst wird und dass aber jetzt dann auch bald Leute halt mit Gesetzen ankommen werden, weil die Firma jetzt dann bald richtig groß ist und das sozusagen weniger die Konkurrenz ein Problem für Amazon darstellen wird, sondern halt der Gesetzgeber, der halt ja dann da bei großen Firmen ganz gern interveniert, damit die keinen Unfug machen. Ja. Cross-border capital flow have fallen 65%. Also ist ein interessanter Artikel oder nicht ein Artikel, ein Report darüber, wie sich die Finanzwelt entwickelt hat in den letzten Jahren. Also die Dynamik der finanziellen Globalisierung und lest den. Es ist interessant. Also, ja. Der Artikel geht darauf ein, dass wir einen Bruch haben. Deutschland lehnt Trump absolut ab, aber wir sind absolut an die USA gebunden und wir versuchen derzeit einen Eigenweg irgendwie zu öffnen. Und wir haben aber halt ein kaputtgespartes Militär, keine Möglichkeit, Macht zu projizieren. Und in einem Alleingang ohne USA werden wir wahrscheinlich eher ein Spielball von anderen Mächten sein, wie dass wir eigene Ziele umsetzen können. Und Deutschland manövriert sich einfach in ein politisches Aus derzeit und das wird nicht wirklich so geplant. Ich mag es auch nicht so, immer nur auf die USA zu schauen und zu sagen, wir machen da bei allem mit, aber du musst halt auch der Realität ins Auge blicken, dass Deutschland, so wie es aufgestellt ist, halt sich entweder unter den Scheffel der USA oder halt von Russland oder auch China stellen kann, aber dass wir nicht die Möglichkeit haben, alleine Macht zu projizieren, um uns international durchzusetzen. Und der Artikel geht halt darauf ein. Also es werden ja immer wieder Versuche gemacht, geopolitisch auf großem Parkett mitzutanzen. Und das wird halt hauptsächlich durch Projekte gemacht, die angestoßen werden über die EU. Ich denke mal jetzt beispielsweise an das letzte Projekt, was angestoßen wird mit der EU-Armee. Ich denke mal, das schlägt auch in diese Thematik mit rein, dass man halt weltpolitisch eine größere Rolle spielen will und sich nicht an anderen orientieren will, was natürlich schwierig wird. Ja, also ohne EU-Armee können wir es vergessen. Also wenn wir uns nicht auf die USA verlassen wollen. Und man muss halt sich einfach das Weltgeschehen dann anschauen und sich halt überlegen, okay, EU gibt es einen Haufen Gründe, da überall skeptisch zu sein. Aber das Ding ist halt, dass du international gesehen mit Deutschland nichts hinbekommst, einfach, weil wir zu klein sind. So, also wollt ihr etwa sagen, es geht um weltpolitisches Geschehen und nicht um das Auflösen von Nationalitäten, damit wir irgendwann ein gesichtsloser EU-Staat sind? Ja, das Szenario gibt es natürlich auch irgendwo. Das war Sarkasmus. Nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, aber das Ding ist halt einfach, ich weiß, es war Sarkasmus, aber so eine Ansicht ist weit verbreitet. Das Ding ist halt einfach nur, dass Deutschland alleine halt international abgeschrieben ist. Punkt. Weil andere größere Staaten einfach mehr Macht projizieren können. Was willst du als alleine Deutschland mit Indien oder mit China irgendwelche Handelsverträge abschließen? Wenn du das als EU machen kannst, bist du 1 Million Mal besser aufgestellt. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke mal, bilaterale Handelsverträge wären schon möglich. Natürlich hat man bessere Verhandlungspositionen, wenn man im Rahmen der EU agiert und der ganzen EU die eigenen Standards aufbürden kann und dann einfach ein größerer Verhandlungspartner ist. Das mit Militär, ob man unbedingt eine EU-Armee dafür braucht. Man braucht auf jeden Fall eine Armee, die in der Lage ist, ohne die Kooperation von anderen Armeen wie Amerika oder Russland oder Japan oder Australien handlungsfähig zu sein. Derzeit haben wir ja beispielsweise die Situation, dass wir nicht sehr viele Helikopter haben, die fliegen können und auch wenige U-Boote haben, was Deutschland angeht, die fahren können. Du könntest auch einfach, weiß ich nicht, auf EU-Ebene Standards einführen oder Regeln einführen, die halt dann für alle Armeen gelten und die alle auf selbe Niveau dementsprechend bringen. Ja, und dieser Harmonisierungsprozess ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten unterwegs. Wir haben grenzübergreifende Militärverbände, wo halt die Deutschen eine Spezialität haben und die Holländer haben eine andere Spezialität und die sind dann in einem Kampfverband zusammen. Also tut mir leid, ich kenne mich da mit den Worten nicht so aus. Da bräuchten wir die Leo vielleicht mal. Die könnte das bestimmt sehr gut erklären. Aber ob man das alles unter einer extra Armee braucht, bin ich zurückhaltend, weil das hat dann natürlich andere Probleme wieder. Naja, ich sag mal, es wird auf jeden Fall irgendwann vorgeschlagen werden, ganz einfach, weil das dann quasi so das ist dann die Idee, die verkauft werden soll. Ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir führen einfach Regeln und Standards ein. Da wird die Frage kommen, ja, aber warum? Ja. Und dann wird halt eben gesagt, ja, wir machen halt eben eine EU-Armee, das wird alles auf selbem Niveau angehoben und sind dann halt eben schlagkräftige Gruppe auf EU-Ebene, bla bla bla, halt eben dieses ganze Gelaber, was dann halt eben mit der Präsentation dieses Vorschlags einhergeht. Also auf jeden Fall ein erschöpfendes Thema, aber ja, also. Es gibt wie so oft keine wirklich guten Lösungen. Ja, in der Regel gibt es sie in der Politik eh nie. Also so gefühlt sind sie mir noch nicht untergelaufen. Also there are no solutions, there are only trade-offs. Ich liebe diesen Spruch, aber ich habe meine Probleme, den gut zu übersetzen, der dann rhetorisch genauso rüberkommt. Also ja. EU hoped Balkan border deal would be model for peace, then it collapsed. Es gibt auf dem Balkan immer noch Grenzbereiche, die umstritten sind, und da streiten sich die Balkanstaaten hin und wieder, und bei einem von diesen Verhandlungsmassen sind sie nicht zu einer Einigung gekommen, und das ist beunruhigend, und das ist bisher aber noch nicht super beunruhigend, aber es ist halt, da gibt es Streit. Also, ja. Ja, wer hätte es gedacht, Frankreich und Deutschland wollen am ehesten einen EU-Staat. Also United States of Europe. Ja, Moment mal, habe ich das richtig gelesen? 30% sind dafür? Das hört sich irgendwie nicht nach einer Mehrheit an. Vielleicht habe ich mich verguckt. Ja, aber du weißt doch, wie solche Zahlen oft gelesen werden, wenn da steht, irgendwie, weiß ich nicht, eine von vier Frauen ist obdachlos. Ne, verstehst du? Dann heißt es ja quasi im Umkehrschluss, ja, aber drei von vier Männern sind obdachlos. Und das ist genau so eine Geschichte. Zwei von drei Leuten sind dagegen, dass die, naja, egal, du weißt, was ich meine. Eine gewichtete Mehrheit quasi. Eine gewichtete Mehrheit, ja. Genau. Und hier in dem, also in der Roadmap geht es um Veränderungen innerhalb der EU, und die sollte man sich in aller Ruhe mal durchlesen. Ich glaube, am heutigen Tag, wo man noch relativ viel trinkt, braucht man da nicht zu sehr ins Detail gehen. Wither America, a strategy for repairing America's political culture, kommt auch in die Quellen. Kann ich empfehlen. Ich habe nur ein bisschen reingelesen. Bisher ist halt ein atlantisches Council ist ein bisschen trocken und so, aber es finde ich bisher vielversprechend. Also ich, ach, das ist schon rassistisch. Wither America? With her. Also, I'm with her. Und ja, 2017 die falschen Versprechungen gegen den Kampf, also mit dem Kampf gegen den Populismus, und es wird erst so getan, als ob man sich da ziemlich gut behauptet hat, und der Artikel guckt sich halt an, wie gut man sich denn tatsächlich behauptet hat, und man hat sich nicht so gut behauptet, und Populismus ist nicht der Untergang vom humanistischen Abendland, aber der Sieg darüber, der wird überverkauft, also der hat jetzt nicht unbedingt stattgefunden. Und da geht man darauf ein. Also. Kennt ihr den Imam des Friedens aus Australien, der ehrlich über den Islam schreibt und sagt, ja, da gibt es einen Haufen Textstellen, die problematisch sind, und der will Geld, um präsenter zu sein und irgendwie Medien zu produzieren. Und wenn ihr heute Abend feiern gehen solltet und euch überlegt, brauche ich jetzt noch den 12. Cocktail, der 10 Euro kostet, überlegt euch, ob ihr vielleicht diesen Herrn unterstützen wollt. Ich finde ihn klasse. Also, aber ja, das müsst ihr euch dann selber nochmal genau angucken, ob ihr den unterstützen wollt oder nicht. Aber meine Empfehlung, der ist toll. Ich mag. Ja, es sollte mehr solche Muslime geben, dann wäre die Diskussion einfacher. Also ich habe jetzt noch nicht so viel von dem mitbekommen. Was ich gesehen habe, war halt recht positiv. Allerdings teilweise, falls ich den jetzt nicht mit jemand anders verwechselt, ist er auch so ein bisschen edgy drauf. Ja, ein bisschen Edgelord-mäßig. Aber was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, dass er nur ein Dollar-Goal hatte bei diesem Fundraiser, und dass er sagt, hey, ich arbeite mit dem, was ihr mir gibt. Ja, der könnte ja auch sagen, hier, ich will ein paar 10.000 Euro haben, ein paar 10.000 Dollar haben. Finde ich sympathisch, das so zu machen. Es ist humble, also kommt einfach gut rüber. Also, hier eine provozierende Studie über den Klimawandel und wie der Klimawandel die Migrantenkrise verschlimmern wird. Was ist denn daran provokativ? Das ist doch Allgemeinwissen. Ja, also. Das ist jetzt auch. gibt ja auch das eine oder andere afrikanische Land, das nicht mehr bewohnbar sein wird, wenn der Klimawandel im Mittel eintrifft, also in der mittleren Vorhersage. Und hier haben sie halt eine Studie, die halt darauf hinweist, dass es mehr Flüchtlinge geben wird, wenn sich das Klima stark ändert. Und willst du mir etwa sagen, dass wenn sich die Zustände in einem Land verändern, und zwar zum Negativen, dass es Menschen gibt, die aus diesem Land flüchten? Ja. Also, wow. Mindbreaking. Ja. Und hier in dem Artikel wird aber auch nochmal auf die Studie eingegangen, wo man den syrischen Bürgerkrieg mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht hat. Und das ist auch immer ein Aspekt, aber wenn jemand daherkommt und sagt, das ist der einzigste Aspekt, gibt ihm bitte eine Backpfeife, bitte nur eine verbale, aber ja, also. Hä, was hat denn der Klimawandel mit dem Syrien-Konflikt zu tun? Dass in den Jahren, bevor der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, soziale Missstände dadurch verstärkt worden sind, dass viele Ernten ausgefallen sind durch veränderte Temperaturen und dass auch von anderen Staaten sich neue Gruppen in Syrien niedergelassen haben, die höchstwahrscheinlich auch durch klimatische Veränderungen motiviert worden sind, dorthin zu gehen. Mhm. Das aber halt nur ein Aspekt davon ist, warum Syrien in einen Bürgerkrieg geschlittert ist. Weil du natürlich als Diktatur einfach auch eigentlich ein extrem fragiler Staat bist und dann gibt es Wirtschaftskrise und ein paar Flüchtlinge und schon ist es wesentlich einfacher, dass die Steine ins Rollen kommen, damit ein Staat disintegriert und dass das aber immer verschiedenste Gründe hat und nicht nur auf eine Sache zurückzuführen ist, ist halt immer sehr wichtig zu betonen. Also du brauchst mehrere Faktoren, die halt das dem Staat nicht mehr ermöglichen, ordentlich zu funktionieren. Also es geht auch sehr oft um Wasser. Dürre heißt ja auch ein Mangel an Wasser. Und wenn man sich gerade die Nahostregion anschaut, ist das ein Thema, was halt auch nicht sehr oft, es wird sehr oft über die religiösen und kulturellen Unterschiede geredet, aber dass Wasser da eine sehr, sehr große Rolle spielt, gerade für den Staat Israel und für die Nachbarstaaten, das sollte man sich auch mal genauer angucken. Und ja. Wenn man über Afrika redet und stärkere Migration durch Klimawandel, dann geht es ja meistens auch darum, dass gesagt wird, okay, es wird trockener, es gibt weniger Wasser, die Flüsse trocknen aus und die Menschen müssen wegziehen. Ich denke mal, das ist die Prämisse, um die es überhaupt geht. Genau, genau. Und hier wollen sich ein paar Staaten zusammenschließen, um in der Sahelzone, also halt unter der Wüste, sich darum zu kümmern, dass sich der Terror nicht noch weiter ausbreitet. Und es geht halt um Burkina Faso, Mali, Mauritien, Niger und Tschad. Und ja, es ist auf jeden Fall schön, dass sich die Staaten da zusammenschließen und halt was da machen wollen. Also, weil wir haben ja auch dort unten Truppen stationiert und das ist ein wichtiger Bereich. Wenn es da rums, dann spüren wir die Folgen auch und ob wir uns das raussuchen wollen oder nicht, ist es wichtig, dass man danach guckt und das ist am idealsten, wenn sich die Staaten selber darum kümmern, dass danach gekommen wird. Naja, wobei die fünf Staaten halt auch eigentlich alles Armenhäuser sind. Ne? Ja, also absolut. Burkina Faso ist wow. Mauretanien nicht viel besser, also. Ja. Und hat nicht Mali sogar noch in der Verfassung Sklaverei? Erzähle ich da jetzt was Falsches? In Mali momentan? Wir haben Truppen, ja. Also. Ja, also. Ja. Die Ayan Hirsi Ali hat hier geschrieben, einen interessanten Artikel zur Lage im Mittleren Osten. Und sie geht halt darauf ein, dass ja in Saudi-Arabien so ein bisschen Reformstimmung ist und dass auch diese Auseinandersetzung mit dem Katar, wo man Katar vorgeworfen hat, den Terror zu unterstützen, das halt irgendwie echt dämlich ist. Das ist so wie, das ist einfach dämlich. Das ist wie, wenn Baden-Württemberg Bayern vorwirft, ihr exportiert Bier oder ihr braut Bier. Und dann sagen die Bayern, was wollt ihr? Ihr habt auch Brauereien. So, keine Ahnung. So, es ist einfach lächerlich ein Stück weit. Und in dem Artikel kommt halt sehr gut raus, was für Probleme Saudi-Arabien hat und obwohl jetzt auch sozusagen die Führung versucht, irgendwie einen moderateren Islam durchzuboxen, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen der Tiefenstaat, der Deep State und die Funktionselite, die bisher davon profitiert hat, dass man halt auch wahhabitisch unterwegs ist, dass halt das interessant wird vom Machtkampf her, weil wenn du jetzt schon jemanden hast, der ganz oben an der Machtkette steht und dem das eventuell trotzdem nicht gelingt, das Ruder rumzureißen, dann Das ist irgendwie sehr negativ für die gesamte Region. Und an sich ist der Artikel sehr interessant. Und Ayaan Hirsi Ali ist eh eine super tolle Frau, die wunderbar ist. Aber, ja. Oh Gott. Aufreger um Luxusurlaub für Dschihadisten. Ein Deradikalisierungszentrum in Saudi-Arabien ist wie ein Fünf-Sterne-Hotel gebaut und die Leute regen sich drüber auf. War es auch schon. Naja. Ja. Ah, da sind wir ja beim Wasser. Super. Genau. In dem Artikel geht es halt darum, dass viele Regionen, die von Wassermangel betroffen sind, Wasser sehr günstig anbieten und dass aber theoretisch genügend Wasser da ist und man aber sehr verschwenderisch mit dem Wasser umgeht. Zum Beispiel in China braucht die Industrie 10-mal so viel Wasser wie im Westen und man tut zum Teil ähnliche Produkte herstellen und dass halt die Ressource Wasser in diesen Regionen zum Teil auch sehr verschwenderisch benutzt wird und dass ein Teil des Wassermangels auch dadurch entsteht, dass man einfach ja keinen Preis drauf hat und der Economist schlägt halt vor, Wasser teurer zu machen, damit die Leute ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Wasser sie verschwenden. Und nicht die Leute, die Privathaushalte, sondern wenn wir mal an große Abfüllunternehmen, Coca-Cola ist ja nur eins, es gibt ja verschiedene, aber nehmen wir das einfach mal. Wenn die einen Deal mit einer Regierung machen können, dass die kostenlos das Wasser aus dem Boden rauspumpen dürfen, wo die es in einem anderen Land kaufen müssten, ist das natürlich profitabel. In Indien ist es ja zum Beispiel so, dass die dann mit einer Abfüllanlage irgendwo hinstellen und in der gesamten Umgebung gehen halt die Boden und die Wasserstellen kaputt, weil Coca-Cola sich halt den Wanst vollsäuft. Und das ist auch gut, dass Coca-Cola erwähnt wird. Allerdings ist es halt auch so, dass lokale Farmer auch genauso dran beteiligt sind. Also generell gibt es viele Industrien, die halt sozusagen Macht und Einfluss dann auf die Politik üben, bessere Preise rausbekommen und dann nicht ordentlich bezahlen und deswegen sich dann halt einfach eine gewisse Verschwendung einschleicht. Weil das kennt, glaube ich, jeder, wenn du für irgendwas nicht zahlen musst, verschwendest du die Ressource ganz gern. Bei Wasser kann man aber immer noch gerne mal darauf hinweisen, dass Nestle das Evil Empire ist. Einfach nur so in den Raum geworfen. Informiert euch zu Nestle. Nestle ist auch ein sehr großer Player, deswegen sagte ich, es ist nicht nur Coca-Cola, es ist generell, aber es sind ja auch nicht unbedingt die Konzerne, sondern die Abfüllfirmen. Mhm. Und wie die heißen, weiß eh kein Mensch. Ja, ja, vom Council of Foreign Relationships, die empfehlen uns 7 Ereignisse, die wir im Auge behalten sollten. Ja, in den Quellen. Könnt ihr es genauer durchlesen? Also. Ja, wir können da kurz drüber gucken, was also ist denn? Der Iran will regionale. In letzter Zeit. Regioneller Hegemon werden. Nordkorea hat und seine Ambition, die Krise in Venezuela, ist nicht dabei, irgendwie weniger zu werden. Trump möchte am Handel ein paar Stellschrauben verändern und China hat natürlich große Ambitionen, die kaufen ja Einfluss überall und riesige Infrastrukturprojekte und The Mueller Investigations, ja, halt die Fake News und Russland-Beeinflussung und der nationale Sicherheitsadvisor Michael Flynn etc. Democracy under stress, Demokratie ist seit einiger Zeit überall am sich zurückentwickeln. Diktaturen, die Reformen gemacht haben, machen Reformen rückgängig und auch in den normalen demokratischen Ländern gibt es eher Policies, die halt auf weniger Demokratie deuten, wie als auf mehr. NetzDG zum Beispiel ist in Deutschland ein Faktor, der ja, demokratische Werte ruiniert und ja, also. Wobei nochmal als Anmerkung zu dem Jinping, dem chinesischen Ministerpräsidenten, da gab es auch in letzter Zeit eine Reihe interessanter Artikel zu, dass der quasi der mittlerweile seit Mao quasi der Chinese ist, der am meisten Macht gebunkert hat und am meisten da durchgreift und tut. Allerdings hat er auch sehr viel Korruption beseitigt. Das muss man ihm auch zugute halten. Allerdings ist es natürlich auch so, dass wenn ein Staat sich um Korruption kümmert, dass in der Regel auch Machtstrukturen ruiniert werden, die deine eigenen Machtstruktur und deinen eigenen Unterstützer halt Konkurrenz werden könnten. Und deswegen ist es immer sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn... Meistens heißt es ja so, dass die Korruption bestaatlicht wird, ne? Ja, also... Ja, waren das jetzt alle Punkte aus dem Artikel? Das waren alle... Ja, also das waren die 7 Dinge. Was ich interessant finde, ist, dass nicht erwähnt wird, die Zusammenarbeit von China und Russland, die ja auf ein neues Level gehoben wurde jetzt in den letzten Monaten auch. Aber... Gehen Sie weiter oben, glaube ich, noch mit drauf ein. Also die haben einen Haufen weitere Artikel verlinkt. Und wenn man sich über die Themen informieren will, da hat man auch einen Haufen Links und kann sich da gut einlesen. Und natürlich Council of Foreign Relations, die haben auch ihre Biases etc. Aber das sind zumindest mal so hochqualitative Informationen, mit denen man zum Teil auch die Mainstream-Medien halt einen Knüppel überziehen kann, weil die das nicht hinbekommen und die eigentlich den CFR zu schätzen wissen und man dann sagen kann, ja, ihr kriegt ja nicht mal mehr ein Zitat von dem Think Tank hin. Also es ist ganz lustig, da manchmal zu lesen. Also, ja, was mir hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass sie sich ja hier quasi darüber beschweren, in welcher Krise die Sozialdemokratie im Moment ist. Und ist sie ja auch. Ja, dafür ist ja dann größtenteils wieder die progressive Strömung verantwortlich. Ja. Also die progressive Strömung und der Verrat unter Schröder, würde ich sagen. Meinst du, der Verrat von Schröder hat der französischen Sozialdemokratie am meisten geschadet? Die europäische Sozialdemokratie hat sich ja, ob das jetzt Blair war oder hier Hollande oder wer auch immer, hat sich ja komplett im Gleichschritt... Ja, aber Hollande hat sich ja dadurch halt selbst demaskiert, dass er halt einfach mal alles das umgesetzt hat, was ja, ich sage mal, Mitte-Links-Parteien irgendwie schon seit Ewigkeiten fabulieren, ne, mit reichen Steuer und diesem ganzen Gedöns. Das hat er halt einfach mal alles gemacht und es ist dann halt, surprise, surprise, es ist dann halt alles in die Hose gegangen. Ja, das mit der reichen Steuer in Frankreich ist ganz lustig, weil Millionäre zuhauf das Land verlassen und aber Millionäre oftmals halt auch Unternehmer sind, die einiges hinbekommen und es halt für die Wirtschaft nicht unbedingt förderlich ist, wenn Unternehmer nicht mehr da bleiben wollen. Ja, gut, aber dann musst du ja auch die Rechnung aufmachen. Zahlen die denn auch ihre Steuern oder sind die dann auf den Kaimans angemeldet? Ja, das ist natürlich. Naja, das ist die Firmen, natürlich auch die Firmen, die haben mit den Leuten, die da arbeiten, wahrscheinlich dann schon, weil irgendwann kann es ja nicht mehr weglaufen von dem Geld. Also, ja, man kann es immer noch, wenn man hinterher eine Lizenzzahlung an eine Agentur in Thailand macht und die das wiederum... Die Arbeitnehmer oder wie? Ach so, nee. Nein. Was ist denn da los? Was ist da mit Dritter Weltkrieg? Backing into World War III? Ja. Ja, weil wir ja starke Verschiebungen im internationalen Gleichgewicht der Mächte haben und die USA ihre Macht ja jetzt, also die haben sich noch nicht zurückgezogen, aber ihre Macht ist ja stark am Schwinden und du hattest ja eine unipolare Weltordnung sozusagen und unter dem Scheffel von den USA und mittlerweile erhebt sich China und Russland macht jetzt auch wieder mehr auf der internationalen politischen Bühne und einfach diese Veränderungen, die müssen jetzt nicht unbedingt zu einem dritten Weltkrieg führen, aber die bringen halt einen Haufen Unsicherheiten und es wird halt schwieriger sozusagen danach zu gucken, dass halt keine Konflikte entstehen. Also wem das jetzt nützt, dass keine Konflikte entstehen, sei noch mal dahingestellt. Aber es ist halt so, dass die USA jedes Mal, wenn irgendjemand Regionalambitionen hatte, die halt massiv bombardiert haben und das dadurch relativ still geworden ist. Also in Anführungszeichen natürlich. Und die USA haben ja natürlich auch Eigeninteressen, aber die Gesamtsituation verschiebt sich einfach ein Stück weit durch weniger amerikanische Macht. Und hier die Quelle, die wir gerade eingeblendet haben, ist vom Brookings Institute auch wieder ein Think Tank. Und die haben halt eine Zusammenfassung gemacht, was sozusagen die 10 meisten, also populärsten Publikationen waren, die sie veröffentlicht haben. Und das ist halt ganz interessant. Ja. Oh Mann, if you're a top, dieses Computerspielbild, Chris, kannst du das gerade nochmal? If you're a top earner, also wenn du gut verdienst und deinem Kind hilfst, Erfolg zu haben, kann das heißen, dass du die Chancen eines anderen, weniger privilegierten Kindes beschädigst. Das ja. ist wirklich, I can't even. Vielleicht und sollte man an dieser Stelle erwähnen, Brookings oder Brookings Institution ist mehr oder weniger eine Stiftung, die schon sehr, sehr lange besteht und die schon immer sehr starke Bindungen zum progressiven Flügel der Demokratischen Partei in Amerika hatte. Ja. Und ich finde es aber auch immer lustig, wenn die Leute sagen, so, ja, die SJWs, die haben ja keinerlei Einfluss und nichts. Weiß ich nicht. Weil mit dem Bild, was man gerade gesehen hat und Brookings, ja, ihre Neigung hat es mal ja schon herausgestellt, aber ganz so machtlos sind die nicht, also auf der weltpolitischen Bühne oder generell im Westen. Also, ja. Also schon zur Nixon-Administrationszeit wurden Beschwerden über die Brookings Institution laut. Also das sind keine, die gibt es wirklich schon sehr lange. Ja. Okay. Kann da jemand was zu sagen, dass Trump einen 110 Milliarden Waffendeal ankündigt, den es nicht gibt? Das Ding war, dass Trump gesagt hat, ich habe den Deal umgesetzt, und aber die Vorarbeit für den Deal wurde unter der Obama-Administration geleistet, aber er hat ihn dann sozusagen final umgesetzt, und dann streiten sich die Leute natürlich, will man das die Lorbeeren Obama geben oder will man die Lorbeeren Trump geben, und dazu kann ich nur sagen... Die Lorbeeren an einen kriegführenden Staat Waffen für 110 Milliarden zu liefern. Ja, okay. Ja, und sehe ich das, vollkommen ein. Und das Ding ist ja auch, dass zum Beispiel unter Obama die Wirtschaft in den USA relativ stark war, was gut beeinflusst worden ist vom Fracking, und das Fracking ist sozusagen auf den Mist von George Bush gewachsen, und die meisten Leute waren aber nicht so schnell dabei, halt zu sagen, ja, Teile der boomenden Wirtschaft gehen jetzt nicht auf Obamas Konto. Und das ist halt immer dieser große Streit, wer hat was gemacht und wo liegt die Vorarbeit. Und ja, Saudi-Arabien als Handelspartner. Hast du sicher, dass du das richtig verstanden hast? Weil hier steht es ja, wo ist no deal. Da war ein Deal. Dann also klick doch mal auf den, jetzt konkreter auf den geht, Link. Um was es da jetzt konkret geht, selbst wenn da ein Deal war, ist der wahrscheinlich mit einer längeren Vorlaufzeit als einem Jahr geplant worden. Also wurde der auch unter der Obama-Administration angeleiert zumindest. Danke, also, Obama. Man muss da wirklich sagen, solche Sachen laufen sehr lang. Die laufen teilweise vielleicht sogar über 5 bis 10 Jahre mit Verhandlungszeit. Ja. Da wirklich zuzuordnen, wer hat jetzt da was gemacht, ist schwierig. Intended ja. Sales, keine echten Verträge, nur ein paar Absichtserklärungen, okay. Und weiter unten, none of the deals identified so far are new, all began in the Obama administration. Ist halt auch, ja, mehr Lorbeeren einheimsen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das halt nicht durchkommt, ist halt auch gering. Aber ja, also... Es wird ja auch oft gesagt über amerikanische Präsidenten, dass wenn man einen Präsidenten mit nur einer Amtszeit hat, dass es eine tragische Person ist, weil die meisten Veränderungen, die ein Präsident machen kann, erst nach 3, 4 Jahren überhaupt greifen können und dann eben in der zweiten Amtszeit erst überhaupt genutzt werden können. So. Aber wenn ich da gerade, was du schon vorbeigescrollt hast, Daten jetzt wichtiger oder teurer als Öl? Oder wertvoller als Öl. Das frage ich dich dann nochmal, wenn du bei minus 30 Grad irgendwo sitzt mit einer Telefonbuch-CD. Die Daten halten nicht warm dann. Ja, wahrscheinlich, wenn du die Daten lesen kannst, wo das Öl liegt, dann sind die Daten wertvoller. Ja. Das ist halt auch wieder so ein Artikel, der sich um Top 10 Artikel dreht, aber wenn du irgendwie einen guten Überblick über das letzte Jahr haben willst, ist es halt easy, sozusagen das einfach zu lesen, und dann weißt du, wie der Hase läuft, sozusagen. Also nicht nach Brasilien, nicht nach Südafrika fahren. Vor allen Dingen nicht noch El Salvador und Honduras. Das scheint ja so das Schlimmste zu sein. Ich weiß nicht, also Südafrika sieht auch ziemlich böse aus. Das ist dann auch wieder recht relativ interessant, wenn du dir anguckst, Waffengesetze dort. Aber interessant, dass Amerika dann so, so klein im Vergleich zu den Drittweltstaaten aussieht, ne? Im Endeffekt. Also. Und Detroit, Baltimore, St. Louis, New Orleans. Ja, es ist halt so auf die Städte begrenzt, ne? Und also diese. Ja, aber auf welche Städte, ne? Auf die armen Städte, auf die schwarzen Städte. Also das ist hier wohl der Indikator für insgesamt National Rate, steht hier halt. Warum sind die Amis denn da? Also diese werden hier halt mit den Schlimmsten verglichen, so ungefähr, oder? Ja. Die am wenigsten schlimmen von den Schlimmsten. Das ist alles immer eine Frage der Perspektive. Das ist auch geil, Kolumbien, Cali. Da lebst du nicht so lang. Du bist zwar die ganze Zeit extrem hellwach, aber du lebst nicht lang. Ja. Pay Gap. Ja. Ja, und irgendwie wird es ja auch immer geklickt. Also. The death of the internal combustion engine. Naja. How to get rich in America. Bankrobbery, I say. Was wollen die machen? Was ist das Letzte da? Die wollen Mekka umbauen, oder was? Ja, wir wollen einen Haufen Infrastrukturprogramme. Ja, die antiken Städten müssen dem Ansturm der Pilger weichen. Super. Die Euromythen. Ach, ja. Der Phosphatdöner, oh je. Ja, genau. Und da regen sie sich drüber auf, dass man ja nicht den Döner verbieten wollte, sondern nur eine Art und Weise, wie man den herstellt und dass es aber kein Herstellungsverbot ist. Und ja, da. Ja, Fritten verbieten, Bier aus Steinkrügen saufen verbieten, so fängt man Bürgerkriege an. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Schön fand ich aber auch diese Beiträge, die dann sagten, ja, Döner, weißt du, Döner leuchtet im Dunkeln, muss man verbieten. Ja. Ja, wär Rassismus, weißt du? So bescheuert. Boah, aber Döner kann ich das nicht vertragen. Mit den Bierkrügen ist ja, glaube ich, irgendwie so gelöst, dass unten drunter steht, dass es kein Krug ist und dass deswegen dann die Regulierung nicht gilt oder irgendwie so. Aber schlag mich tot, Alter. Und dies ist kein Krug, so Magritte-mäßig, oder was? Ja, so, und deswegen ist dann irgendwas mit einer Regulierung dann umgangen und ja, weil irgendwie, wie war's? Du darfst keinen Steinkrug haben, weil du nicht sehen kannst, wie viel eingeschenkt wird und das ist dann nicht gut und deswegen ist das pfui. Four in 10 Americans have personally experienced online harassment. Und dann guckt man, offensive name calling 27%, embarrassment 22%. Und die heftigen Sachen fangen dann deutlich niedriger an. Aber ja, klar, ist schon klar. Vor allem online harassment ist ein Trend. Eine Technologie. Ja. Ein Technology-Trend. Und Campaign-Hacking ist auch ein Trend. Das neue heiße Ding für 2018. Und Fake News. Ja, man muss das wirklich so sehen. Es ist ein Trend. Es ist ein Trend, mit dem Leute Geld verdienen. Deswegen ist es ein Trend. Discrimination in the tech industry. Nur die schlimmsten Sachen. Driverless Cars. Packt Böller da schon wieder den ganzen Abend draußen rum zum Kotzen. The Future of Work. Net Neutrality. How people watch TV. Neutrality. Wisst ihr Bescheid? So, weiter geht's hier. Ja, 2016 wurde die Kampagne gehackt, stand da als ein Punkt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewünscht. Vor, ich sag mal, 10 Jahren gab es einen ziemlich großen Skandal mit Wahlcomputern, die ja jetzt auch munter weiter genutzt werden. Zwar nicht bei uns, aber in anderen Ländern. Florida war das, glaube ich. Ja gut, ich meine, das ist ja schon fast anekdotenhaft, dass halt die Computer von der Firma, die irgendwie den Republikanern nahestanden, damals waren. Aber das ist ja schon Ancient History. Nur es hat halt nie Konsequenzen gehabt, dass die Leute realisieren, Moment mal, Wahlen plus Computer gleich nicht gut. ISIS plus Pakistan, auch scheiße. Und es trifft die Christen, die da als Minderheit leben. Und halt, ja, der IS hat halt da idealen Grund und Boden gefunden, sich zu verbreiten, weil jetzt sozusagen die generelle Strömung innerhalb von Pakistan, wie der Islam da gelebt wird, jetzt auch nicht so weit davon entfernt ist, was der IS jetzt als gut empfindet. Und ja, wird interessant, so. Also mit dem IS ist nicht vorbei mit Syrien. Also. Nee, die werden immer wieder neu metastasieren in irgendwelchen Ländern. Ja. Wenn halt sich der Islam nicht grundlegend irgendwie ändert, dann ist es halt auch relativ einfach, solche Leute zu rekrutieren. Also, und hier geht es halt auch darum, dass jetzt, wenn der IS auf dem Feld besiegt ist, die Probleme noch lange nicht aufgehört haben. Also. Und der Artikel geht halt drauf ein. Also. Oh, den habe ich ja lange nicht mehr gelesen, den Namen. Aber der schreibt trotzdem noch ab und zu sehr interessante Sachen, wie zum Beispiel in diesem Fall. Es ging da um so eine NGO, die Medienbiase einschätzt und sich halt anschaut und irgendwie haben die halt sehr, sehr viele Right-Wing Sources, also eher rechte Ressourcen und irgendwie findet man Fake News und Bias weniger bei Linken und zum Beispiel BuzzFeed ist eher in der Mitte angesetzt, was irgendwie fragwürdig ist und er hat halt dazu Daten und sieht halt ganz gut aus. Also. Ja, vor allem, ich meine, dieses Media Bias Fact Check, MBFC, die haben halt, weißt du, sagen von sich aus, dass sie die größte umfassende Medien-Bias-Ressource haben, besitzen, ja, also ja, keine Ahnung. Und dann so einen eindeutigen Links-Bias da drin zu haben, ist schon ein bisschen Panne. Ja, milde gesagt. Du weißt ja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Hier ging es um einen Preis, also der verliehen worden ist in verschiedenen Kategorien. Und wenn wir weiter runter scrollen, werden wir erkennen, für was denn der Preis verliehen worden ist. Und eine Publikation wird da ins Auge fallen und die kommt irgendwann weiter unten. Aus zum Beispiel Robin Alexander, das ist aber schon mal gut. Es sind auch echt ein paar gute dabei, aber ich finde es halt lustig. Robin Alexander, stabiler Mann. Ja, ich bin aber hier drüber gestolpert. Ja, Schulzfunk. Unterhaltung. Ja, und dann Politik natürlich. Politik, Unterhaltung für junge Menschen, ja. Ja, wobei man sagen muss, Deutschland 3000 ist von den politischen Sachen, die die haben, so fast noch das Erträglichste. Ne? Also es ist nicht schwer, aber also es ist da keine Leistung in dem Saustall, aber das muss man, der Fairness halber kann man das schon mal sagen. Ja, aber auch mit unmöglich verwirrtem Kram. Nicht ganz so feindselig. Aber hier sieht man mal, die YouTube-Verhältnisse. Verzeihung. Man sieht ja hier, die YouTube-Klicks sind denen ja an sich relativ egal. Die sitzen trotzdem da im Entscheidungsgremium oder in der Jury mit drin. Das ist institutionalisierte Macht, würde ich mal sagen. Hm. Die hat einen Preis gekriegt, dachte ich. Oder ist das hier die Jury? Nee, der hat einen Preis gekriegt. Achso, sind das die, ich dachte, das wären die Jurymitglieder jetzt. Nee, vielleicht habe ich mich geirrt. Nee, das sind die Sieger. Aber ich verstehe auch nicht zurück, ganz, was ich gesagt habe. Warum jemand von Funk einen Journalistenpreis bekommt. Die machen doch keinen Journalismus. Nein. Die machen YouTube-Videos mit oberflächlichen Fakten meistens. Oder? Ja, an den Haaren herbeigezogen in dem schlimmsten Fall. Kategorie ja, Unterhaltung. Gesagt, bei Deutschland 3000 geht es immer noch. Die haben tatsächlich auch zur Wahl damals ein paar ganz nette, okay Sachen gehabt. Deutschland 3000 erinnert mich an Terror 2000. Das ist ein alter Schlingensee-Film. Den kann man sich mal angucken. Wenn man einen guten Magen hat. Theresa Bücker, Edition F. Ich lache mich tot. Theresa Bücker, ach du Scheiße. Die Female Future Force. Kommt ist die Theresa Bücker diese komplett wahnsinnige Rothaarige? Ja, ne? Ja. Ja, ja. Die kriegt dann einen Preis dafür. Preis für Journalismus. Also das, was die Edition F macht, das in dem Jahr, ne, wo die irgendwas schreiben von wegen, oh, die Männer bäumen sich nochmal auf wie Tiere kurz vorm Tod. Da kriegt die einen Preis oder wie? Und dafür gibt es einen Preis. Für Journalismus, geil. Eine neue Art Fortbildungsakademie für Frauen. Hm. Was ist daran neu? Online-Kurse gibt es seit 100 Jahren, ob ihr das jetzt Female Future Force nennt oder wie auch immer. Aber das Konzept, dass ich einen Beitrag zahle und dann auf Fortbildungsangebote zugreifen kann, ist nicht neu. Aber das ist die richtige Initiative zur richtigen Zeit, sagt die Jury. Jury hat einen Eiermann. So, der nächste Punkt, das Team Paradise Papers, das ist so ein Rechercheverbund aus deutschen Journalisten. An sich müsste da das ICIJ stehen, weil das so quasi die Dachorganisation ist, unter der das gelaufen ist. Dazu kann ich sagen, die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Die haben auch ordentlich journalistisch gearbeitet. Ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt. Und das sind mal wirklich Leute, die wirklich ordentlich journalistisch arbeiten. Allerdings sind die halt, das ist ein etwas anderes Thema, halt beschäftigen die sich vielleicht mit Sachen, wo nicht sehr viel Fleisch dran ist im Endeffekt, sage ich mal. Also wären die vielleicht woanders besser an anderen Themen platziert. Aber gute Leute auf jeden Fall. Ich bin froh, dass Vietnam endlich Hassrede bekämpft. Dafür eine 10.000 Mann starke Cyber-Unit hat. So. Klasse. Lass mich raten, eine Armlänge plus eine Messerlänge Abstand? Ja, so in etwa. Ich finde es nur irgendwie lustig. So. Niemand wird jemandem abgenommen und weggenommen und nichts hat sich verändert und tralala und ja. Dann kommen solche Artikel. So, wow. Edit wie Google, sage ich nur. Ja, Frauen mussten schon immer Antivergewaltigungsunterwäsche anziehen, bevor sie Party machen gingen. Ja. Und das ändert sich auch nicht. Das ist sonst nicht mehr mein Land. Ich finde es halt irgendwie lustig. Ich habe mir den Artikel selber gar nicht durchgelesen. Ich fand einfach nur die Überschrift so, ja, alles beim Alten. Also nichts hat mit nichts irgendwas zu tun und ladi da. So. Das jedes ja. Mal, wenn so irgendwelche Sachen passieren, dann kommt so die ganze Apologetik-Maschinerie ins Rollen. Es wird gesagt so, ja, nein, das ist total normal. Kein Problem. Und es hat nichts mit nichts zu tun und so. Erinnert mich an diese Szene in Brasil, ja, wo dann quasi die Protagonisten sitzen im Restaurant und essen und ständig passieren irgendwelche Terroranschläge in der Stadt. Ja, plötzlich fliegt ihnen das ganze Restaurant um die Ohren und dann sofort wird quasi so eine Wand hochgezogen und die Leute umgesetzt und ach, lassen Sie sich nicht stören. Ja. Ja. Da, da, da, da, da, da. Ja. Trifft's ganz gut. Guter ja, Film, müssen wir mal gucken. Und nun zum Neujahrsgruß von Big Vagina. Big Vagina sagt, nicht vergessen will, wann. Echt? Ja, also das sind alles so Frauenorganisationen. Journalistinnenbund halt eben im Frauenrat, der Frauenrat selber. Was auch immer Frauenstudien ist, das habe ich zum ersten Mal gelesen. Das ist auch sehr interessant. Und pro Quote auf jeden Fall, also dieser Verein, wo diese ganzen Medienleute alle drin sind. Das ist doch so ein uranarchistischer Slogan, oder? Bildet Banden. Ja, die gibt doch dieses Bild Banden, macht sie platt, bla bla bla. Das ist doch irgendwie so. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, wisst ihr Bescheid. Bildbanden. Also ich habe mir die Frauenstudien mal kurz angeguckt und der angepinnte Tweet ist die Kybra Gemüschei. Und da fühle ich mich schon ganz heimelig, wenn ich mir das angucke. Also ich finde es klasse. Also. Ja. Als Feministen haben wir nur Paradoxien anzubieten. Unsere Stärke, was liegt in unserer Verschiedenheit? Was bla? Unsere Differenzen sind der Proviant, von dem wir zehren, von Antischrupp. Ja. Die Videos darunter von DocuPy über Frauen im Bundestag, die kann man sich übrigens nochmal angucken, die waren großartig. Oh Gott, war das gerade? Die Theologie sich auch nochmal gut rausgehauen. Ach, das haben wir doch letztes Mal Ja, wir haben die Männer geguckt. Ja, soll ich die Frau nochmal kurz anmachen zum Abschluss? Ja, die möchte uns was sagen. So hässlich bist du doch gar nicht, dass du in die Politik gehen musstest. Aus dieser attraktiven Politikerin hätte man doch deutlich mehr machen können. Warum hat man Frauen über Jahrtausende unterdrückt? Und dann kommt der Satz, es hat sich bewährt. Als ich da angefangen habe, ich war ja auch noch sehr jung, ja, saß ich einem Kollegen gegenüber, der machte immer so. Da kommt unsere sehr hübsche Kollegin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das gibt es nach wie vor. Ich erlaube mir dann zu ergänzen und zu sagen, und klug bin ich auch noch. Ich sei ja bemerkenswert kompetent und es klang schon so dieses überraschend durch. Und außerdem hätte ich den schönsten Arsch im Gremium. Es geht bei all diesen Dingen, behaupte ich mal, nie um Sexualität. Es geht immer um Macht. Ich war gerade so richtig gut in Fahrt, habe tolle Argumente gebracht. Und dann sagt der Mann mir gegenüber, also deine Ohrringe, die wackeln so schön, wenn du dich aufregst. Jetzt bitte ich darum, mich nicht falsch zu verstehen. Ich rede total gerne auch über Schmuck und über Mode oder ich höre mir auch gerne ein Kompliment an. Aber ich finde, zu einem guten Kompliment oder zu einem guten modepolitischen Smalltalk gehört halt auch das richtige Timing. Auch wenn man Feedback zu den Sachen, die ich inhaltlich sage. Bei uns können Frauen alles werden und sie werden auch alles, sogar Bundeskanzlerin. Das ist alles möglich und das ist alles gut. In meiner ersten Fraktionssitzung hieß es dann, ja, nun wollen wir mal die Ausschüsse bilden. Bettina, du bist ja hier neu bei uns und bist eine Frau und da haben wir uns gedacht, das wäre doch bestimmt super, wenn du in Sozial- und Schulausschuss gehst. Von wegen, Frau Aschenbeck-Duclos, die müssen doch in den Kultur- und Sozialausschuss. Eine Frau ist ja nicht nur allein der bessere Mensch, wenn sie in Machtpositionen ist, aber wir kritisieren ja das Gesamtverhalten da. Bei Männern wird als erstes durch Redebeiträge schon mal die Hierarchie in der Gruppe dargestellt. Männer beziehen sich offensiv aufeinander. Wenn eine Frau das Gleiche oder das Gleiche besser gesagt hat, dann werden sie nicht erleben, dass sich die Männer auf die Frau beziehen, sondern auf den Mann. Das sind ganz subtile Mechanismen. Und sie unterstützen sich auf diese Art und Weise sehr. Ja, ich finde es total klasse, dass ich mir anhören muss, dass die Frau seit Jahrtausenden unterdrückt worden. Das sage ich einfach, stimmt nicht. Das ist dummes Geschwätz. Dafür also will ich einen Beleg sehen. Ich lasse mir doch nicht von Leuten den Bären aufbinden, dass es mein Geschlecht seit Jahrtausenden jemanden unterdrückt hat. Ja, wenn ihr es bisher nicht geschafft habt, dann auch aufzustehen und für euch einzustehen, ja, dann seid ihr vielleicht so schwach, dass es einfach normal ist, dass man euch es tut mir leid. Es ist dummes Geschwätz. Also ich beziehe mich jetzt total offensiv auf dich und muss sagen, dass das alles subjektiv ist, anekdotische Evidenz und faktisch wertlos. Ja, ich, keine Ahnung, Alter. Seit Jahrtausenden, ja, meine Fresse. Warum? Deine Mutter. Weißt du, oh Gott. Immer dieses Opfernarrativ. Seit Jahrtausenden muss man unterdrückt sein. Egal, ob man Muslim, Frau oder der Deutsche ist. Nein, man muss immer unterdrückt sein. Man muss immer Opfer sein. Ich hasse es so, wenn sich Menschen ihre eigenen Fähigkeiten absprechen dafür, dass sie sich als Opfer in Szene setzen müssen. Warum nicht Verantwortung übernehmen? Was darstellen jemand sein? Nein, Opfernarrativ ist viel besser. Meine Fresse. Cool. Weil Denken Spaß macht, ja. So, ja, Frauen, das macht Spaß zu denken. Probiert es doch mal aus. Macht Spaß. Wird euch gefallen. Chris, schaust du mal in den Hangout? Die oberste da, das ist ja die Susanne, das ist ja ein süßes Püppchen. Nee, ich kann leider nicht in den Hangout-Chat gucken. Hier, ne? Okay. Sieht die schon aus. Dann verschiebt sich ja alles bei mir, deswegen. Lass mir nochmal bei Twitter schicken. Kickst du dir mal an mit ihrer frechen Brille, du. Wenn nicht vergeben, wird die alle wegknallen. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Spruch fürs Jahresende. So, Leute, lasst euch nicht als Opfer inszenieren und meidet die Menschen, die euch erzählen wollen, dass ihr ein Opfer von irgendwas seid. In der Regel wollen die nur Macht über euch und eure Art zu denken haben. Das steht dahinter, wenn ihr irgendwer erklären will, dass ihr ein Opfer seid, dass die ganze Welt hinter euch her ist. Es tut euer Denken nicht befreien. Ihr kriegt nicht mehr Klarheit in euren Kopf rein darüber, dass ihr euch als Opfer von irgendwas seht. Ich möchte mich nochmal offensiv auf Abel beziehen und sagen, seid keine Opfer, werdet Täter. Genau. Ja, im Hintergrund seht ihr nochmal eine kleine Zusammenfassung des Jahres aus einer anderen Perspektive. Aber wo sehen die Klitoren so aus? Innen drin. Das ist doch Wahnsinn. Many people mistake it for the sketch. Hallo? Künstlerische Freiheit? Ich bin der Klit-Commander. Funktioniert das ganze Ding überhaupt? Der Klit-Commander. Na komm, wo ist es her? Aus welchem Film? Jay und sein Bord retten die Welt. Na, schlagen zurück. Genau. Oh, okay. Ich bin ja eher so die ich mag die alten Sachen, Mallrats, Clerks, Chasing. Ja, Man. Clerks, großartiger Film. Mit Dogma, auch geil. I want to fuck you like a truck berserker. Would you like to make some suck berserker? Wir sind noch online, ne? Ja, das ist mein Gilles oder vieles Bier, das ist mir scheißegal. Außerdem ist der Film Kulturgut. Ich bitte dich. Clerks. What is this? Ja, berechtigte Frage. Safe? Sieht ein bisschen aus wie Cthulhu, aber das. Es sieht aus wie ein geflügelter Hodensack. Oder Mandel, weißt du so, dass das so irgendwie. Sieht Mandel aus wie eine schöne Blume, die man zart streichelt, bevor man reinbeißt. Das Audio hat man jetzt nicht gehört, aber ich habe gesagt. Oh mein Gott. Ja, das Audio habe ich extra weggelassen. Nicht, dass sie da wieder irgendwelche wohltuende Musik einspielen, die uns nachher einen Copyright-Claim verschafft. Das ist absolut richtig. Und aber die sagt halt so Sachen wie, ja, die Leute laufen vorbei und die denken, das ist ein Oktopus und so. Also es ist wirklich sehr witzig. Ja, tja, das waren die Weltraumaffen für dieses Jahr. Haben mit dem Oktopus hingekriegt. Ein Jahr, in dem wir wirklich Klitoris an jedem Wochenende, letztes Jahr auch schon, an jedem Wochenende hier euch einen Stream gemacht haben. Jetzt musst du den Patreon ankündigen. Genau, deswegen haben wir uns entschieden im nächsten Jahr. Hat aber nur ein Tier. Und das ist die 1 Million. Halt. Genau. Ja, wir danken dann auch allen Scheichs. Blattgold einwickeln können. Denkt dran, dass ihr heute nochmal Blei gießt. Ab nächstes Jahr ist es verboten. Ja. Genau, gießt nochmal Bleilo. Könnt ihr euch, dann fragen, ist es eine Vagina, ist es ein Oktopus, ist es Bleilo. Genau. Und merkt euch, Schuld sind immer die anderen. Das Schuld war schon immer Schuld. Schuld sind immer die anderen. Schulz ist gut. Nee. Kinas, haut rein. Lasst euch nicht gendern und kümmert euch darum, dass ihr die Herren eures eigenen Schicksales seid und euch nicht rumschubsen lasst von irgendwem. So. Und im Zweifel über die Akademiker fragen. Genau. Feiert und habt Spaß. Habt gute Laune und lasst euch nicht unterkriegen. Prost, ja, Neu-Ostern. Bis nächste Woche. Schön. Kommt gut ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao.